keine schlechten Absichten in seinem Geist zuzulassen, kein Gut anzustreben, das irgendwer hergeben oder irgendwer verlieren muss, damit es zu dir übergeht. Zu wünschen, was man ohne Gegner wünscht, einen guten Geist. Und damit sage ich, machen Sie die Rede wieder frei! Herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Hallo. Es geht so. Alles, was Beine hat. Ja, es ist Sonntagabend, es ist 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Yep. Guten Abend. Oh, jo. Ja, hier. Ja. Gleich unser Lieblingsthema als erstes. The NetzDG is wrong. The wrong response to Online-Abuse. Sag mal, was ist denn das für eine Uhr hier mit Menschenrechten drauf? Ne? Eine Human Rights Watch. Ja, irgendwie muss man da einen Witz reinbringen, selbst wenn er so flach ist, dass man nicht mehr hochspringen muss. Ja, aber ich meine, so, was ist das? Human Rights Watch war doch ein Offspin von Baywatch, oder? Ja, und ich meine, wir haben ja hier auch wieder ein Thema, was wir so gut wie nie besprechen. Also, was das NetzDG? Ich finde es generell wichtig, weil wir dazu nicht schon alles ungefähr 8-mal gesagt haben. Aber hier sagt jetzt mal eine Quelle, die du den Normies in die Hand drücken kannst, dass es doof ist und das ist schön. Also, da haben wir eigentlich auch schon viele, aber noch eine weitere Quelle, die Normie-gerecht ist, die sagt, dass es Pfui-Pfui ist und dass es auch einen Domino-Effekt hat und dass in Singapur, den Philippinen, in Russland, in Venezuela, in Kenia, in der EU, also Europäische Kommission und in den Vereinigten, im Vereinigten Königreich, nach dem deutschen Push, nach dem deutschen Schnellschuss in Sachen Hassbekämpfung, jetzt ein Haufen andere Länder auch sagen, oh, Redefreiheit, ja. Die zurechtzustutzen, das habe ich mir schon lange gewünscht, kommt weniger Opposition zustande, Leute reden nicht mehr so viel, wunderprächtig. Und ja, hier, da, Germany. Aber Abel, das Problem ist doch eigentlich, dass man dann die Meinungsbildung verhindert und Leute dann halt, ja, sich dafür schämen würden, dass sie dann Gedanken haben. Und das ist dann immer so Nordkorea-mäßiger, weißt du, wie ich meine? Ja, weißt du nicht, dass es kein Recht auf Nazi-Propaganda gibt? Oh nein. Das Ding ist ja auch mit dem NetzDG generell, schränkt man den Markt ein durch eine künstliche Verknappung, was man sagen kann. Und dadurch hast du weniger Diskurs und mit weniger Diskurs ist die Gesellschaft ein paar IQ-Punkte halt dümmer im Schnitt, weil einfach weniger gesagt werden darf. Weißt du, wenn du versuchst nachzudenken, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn du versuchst nachzudenken, dann musst du auch sprechen und artikulieren. Und wenn dann eine Debatte führst und jeder einfach nur sagt, das darf's nicht, dann kannst du gar nicht normal sprechen. Jeder macht Fehler beim Denken und beim Sprechen. Und ein Gesetz, was dir dann vorschreibt, dass du bestimmte Fehler niemals nicht machen darfst, führt einfach nur dazu, dass die Leute generell dümmer werden. Und das merkt man auch im Diskurs. Also. Aber Abel, das will doch keiner sehen. Warum soll das da sein? Das kann, der Staat sollte doch sollte einschreiten und dafür sorgen, dass Leute halt, die falsch liegen, ins Gefängnis kommen. So. Das wäre doch was. Die böse Pfui-Pfui-Wörter gesagt haben. Ja, so. Keine Ahnung. Nee, ja, das Ding ist ja, es geht ja nicht um Morddrohungen oder sowas, sondern NetzDG möchte einfach nur, dass Seitenbetreiber von großen Seiten einfach aus allem Gehorsam Meinungsfreiheit einschränken. Punkt. Und das halt auch nicht zwangsweise immer nach irgendwelchen logischen Gesichtspunkten. Also ich meine, da sind ja nun auch, ich sage mal, genug Tests durchgeführt worden von Privatpersonen, wo man denselben Text zweimal gepostet hat. Einmal hat man als Wort Schwarze und einmal hat man Weiße eingetragen, hat denselben beleidigenden Inhalt gepostet, das eine ist gelöscht worden, das andere nicht. Ja. Und ich sage mal, wenn die Hausbesetzer aus der Rigaer Straße in Berlin, die können immer noch ihre Aufrufe online stellen und ihre Hinweise, dass sie Bildmaterial von Polizisten doxen, das wird auch nicht runtergenommen, obwohl es da halt Real-Life-Anzeigen gegen gibt. Das juckt dann halt auch keinen. Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, man hätte merken können, dass das Gesetz nicht so eine tolle Idee ist, als halt irgendwie so Länder wie Russland gesagt haben, ach ja, wir übernehmen das jetzt. Weiß ich nicht. Aber da, wie gesagt, da hat man, glaube ich, schon alles zugesagt. Ja, das Ding mit Hate Speech ist halt, es ist eigentlich einfach nur so Blasphemiegesetze fürs 21. Jahrhundert. So, du hast eine ideologische Ansicht, das ist so die Parteilinie, wie sie zu manchen Zeiten war. Und wer sich nicht dran hält, der ist zuerst, wird er toleriert, dann wird er irgendwie kritisiert und dann redet man mit ihm nicht mehr und dann ist es ein Verbrechen. Und das ist halt einfach Overton-Fenster-Bewegung und so, keine Ahnung. War das nicht so, dass man erst irgendwie ignoriert, dann lacht und dann gewinnt man irgendwie den Kampf? Ja, das war ein anderes Ding. Das ist in die positive Richtung. Naja. Positive Richtung. Man bemüht sich jetzt mittlerweile, nachdem schon Gesetze verabschiedet worden ist, empirische Daten darüber zu sammeln, ob denn Fake News tatsächlich einen hohen Einfluss haben. Ja, und ganz hier wichtig, immer erst Gesetze erlassen und dann gucken, ob es Sinn macht. Ja, aber so musst du ja auch als Politiker operieren, weil wenn du noch keine harten Fakten hast, kannst du genau das machen, was du möchtest. Später musst du dich ja rechtfertigen. Deswegen muss man dann mit einem Schnellschuss einfach nur, weißt du, die Marktverknappung durchsetzen und dann denkt man sich, ja, meine Machtstruktur ist gesichert. Die Leute können weniger oft sagen, dass ich Dünnes rede und jetzt fühle ich mich sicher in meinem Sattel als Politiker. Und ja, in der Studie hier geht man halt darauf ein, dass empirisch das Thema Fake News halt zu vernachlässigen ist. Sie weisen zwar darauf hin, dass es auch wichtig ist, dass sich die Gesellschaft mit dem Thema selber beschäftigt, dass es aber derzeit medial halt zu stark wahrgenommen wird. Und wie beschäftige ich mich denn mit was eigentlich gelöscht werden soll? Das kriege ich doch dann gar nicht zu sehen. Ja, also ja, aber das könnte die Bevölkerung verunsichern, also, ja. Ja, aber das hat man ja, glaube ich, auch, also ich sage mal, kritische Stimmen haben ja von Anfang an davor gewarnt, dass man halt momentan die Leute halt total matt macht mit dem, damit das überall der böse Fake-News-Mann lauert. Und, weiß ich nicht, das ist jetzt auch wirklich keine bahnbrechende Erkenntnis irgendwie, dass das vielleicht alles gar nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Ja, aber du hast jetzt Studien, empirische, die sagen, pfui, pfui. Ja, das ist natürlich schon immer noch was anderes, aber ich sage mal, das ist ja, wer einigermaßen noch alle Sinne beisammen hatte, der wusste ja auch von vornherein, dass Donald Trump nicht wegen Fake News gewählt wurde. Ne? Ja, aber guck mal, Sinne ist so ein kulturelles Ding, okay? Also Wahrheit ist auch nur eine Meinung und Logik ist auch nur eine Position, die kulturell veranlagt ist. Also komm, kannst du so nicht sagen. Außerdem ist das Ableist, ja? Wenn jemand zum Beispiel blind oder taub ist, da kann er ja gar nicht alle Sinne beisammen. Nee, Able ist es, wenn der Able Hunger hat, so rum. Ja. Ja. Ja, das hier ist schon ein bisschen älterer Artikel von letztem Jahr, aber ich hatte diese Sache gar nicht mitbekommen und ja, passt irgendwie in dieses Gespräch drum um Goldstücke und Facharbeiter, die wir alle irgendwie geerbt haben. Da ist zum Beispiel in Westfalen-Lippe steht hier, arbeitet eine Gynäkologin aus Libyen und die hatte wohl nicht so viel Ahnung. Oder nicht so viel, wie sie gebraucht hätte, weil da ein Kind bei der Geburt gestorben ist. Die Ärztin wurde von wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und arbeitet in einem anderen Krankenhaus weiter. Ja, finde ich klasse. Ja, warum? Also, das finde ich klasse. Das ist einfach, Daumen hoch. Also auch der Montgomery von der Ärztevereinigung, der Marburger Bund ist das, glaube ich, da, der warnt auch davor, dass halt Leute sich diese Qualifikation praktisch kaufen in ihrem Heimatland, weil sie wissen, ja, in Deutschland habe ich bessere Chancen, wenn ich halt Facharbeiter oder Arzt bin und dann kaufe ich mir doch mal so einen Zettel. Und selbst schon die Bundesärztekammer sagt, wir müssen da was tun, dann. Leute, fahrlässige Tötung hat halt auch so ein Stigma in unserer Gesellschaft und ich glaube, das wäre so das nächste Ziel. Das sollten wir mal so beseitigen, das Stigma. So fahrlässige Tötung, das ist, weißt du, das ist Nazi-Methoden, so das zu verurteilen, ist schlimm. Das ist halt auch, die klassische Backlash-Mechanik, die du halt immer bei solchen Themen hast. Ne? Dann kommt irgendwo kommt was raus, dass irgendwas, was mit Migranten zu tun hat, irgendwie gerade nicht so rund läuft. Ne? Dann wird das halt irgendwie so ein bisschen wegignoriert, weil man möchte ja nicht Öl ins Feuer gießen und da auch irgendwie keine Plattform geben. Ja, dann vertuscht man das, dann kommt es am Ende raus und dann ist der Backlash doppelt so schlimm, als wenn man von Anfang an gesagt hätte, so hey, hier gibt es halt einfach gerade ein Problem. Ja, und das Ding ist doch überall dasselbe. Das ist ja auch, wenn ich mit mit Leuten, die Leistung erschleichen, mit Kriminalitätsstatistiken und so, anstatt von Anfang an zu sagen, es gibt hier ein Problem, lass uns das mit offenem Visier angehen, ja, damit es nicht am Ende auf dem Rücken derjenigen ausgetragen wird, die zwar zur selben Gruppe gehören, aber so einen Scheiß nicht machen. Ja, aber das kriegt man. Also das ist ja genau das Ding, weißt du, jemand, der Fremdenhass empfindet, der braucht diesen Artikel hier jetzt nicht dazu, den Hass weiter aufrecht zu erhalten. Aber ja, die normale Gesellschaft, die möchte, dass Probleme gelöst werden und dass alles in normalen, geordneten Bahnen läuft, die verzweifelt daran, weil man dann sowas in der Presse kleinredet und kleinschweigt, weil man will ja keine Stimmung für XY machen. Ja, ja, genau. Das ist ja die haben damals in Braunschweig, haben die einen riesigen Fall von Sozialbetrug halt unter den Teppich gekehrt. Ne? Mit genau der Begründung. Wenn man halt rausgefunden hat, so, also hätte man auch von Anfang an drauf kommen können, dass wenn man Leute ins Land lässt und dann sagt, naja, wir nehmen aber auch nicht so richtig Fingerabdrücke von euch oder irgendeine andere Form, dass wir eure Daten aufnehmen, damit das halt nicht, also damit man das halt nicht irgendwie einen Schindluder betreiben kann. Ja, surprise, surprise, dann melden sich die Leute halt 11-mal an und kassieren halt einfach 11-mal die Kohle. Und dann hat man das irgendwie rausgefunden, hat dann versucht, die Mitarbeiterin rauszuschmeißen, damit das ja nicht rauskommt. Und was ist das Ende vom Lied? Dann kocht es auf einmal durch die Medien, es geht bei der Bild-Zeitung hoch. Und ganz viele Normalbürger denken sich dann, oh, die Ausländer, die machen alle Sozialbetrug. Und man muss ja mal auch überlegen, das ist ja noch nicht lange, dass das so läuft. Ich erinnere mich noch dran, wie das bei den Einwanderungswellen hier aus Russland und Polen war, nach dem Mauerfall, wie viele Leute da halt nicht in ihren Berufen arbeiten durften, ne? Weil das hier nicht anerkannt worden ist. Ja. Und jetzt auf einmal im Schwange dieser Euphorie sagt man dann, ja, müssen wir nicht so genau hingucken. Und gerade bei Ärzten oder was. Also bevor wir jetzt zum Thema Flüchtlinge allgemein kommen, nochmal zum Ärztethema. Es gibt ja tatsächlich in dem Bereich tatsächlich einen Fachkräftemangel, einen regionalen Fachkräftemangel zumindest. Hier geht es ja um den Ostwestfalen-Lippe-Kreis. Das ist jetzt vielleicht nicht so die Metropolregion, wo die Medizinstudenten nach ihrem Studium als Hautarzt oder als Klinikarzt hingehen wollen. Deswegen ist man tatsächlich auf ausländische Fachkräfte angewiesen und das ist ja jetzt nicht so, dass die Leute durchs Flüchtlingsheim gehen und sagen, hier, wer ist ein Arzt und dann heben die Hand, sondern das ist ja eigentlich die Art von Migration, die gesteuert funktionieren sollte. Da scheint halt nur einiges an den Richtlinien falsch zu laufen. Da werden halt im Ausland Ärzte angeworben mit ihren Qualifikationen und die können dann hier arbeiten. Und wie gesagt, das ist ja eine gesteuerte Migration, die ja meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung ist, nur es läuft da total schief. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwelches Krankenpersonal aus den Flüchtlingsheimen einfach rausgefischt wird. Im Pflegebereich und im Krankenhelferbereich hat es da wohl Fälle gegeben, dass Leute halt eine Ausbildung bekommen haben. Aber gut, wenn die da 2 Jahre eine Ausbildung machen, dann ist das auch wieder was anderes. Also das nur noch zum Ärztethema, bevor wir jetzt total in dem Flüchtlingsthema versinken. Asylkosten überfordern Kommunen, wer hätte es gedacht? Ja, das liegt unter anderem auch daran, dass man damals, als sie alle gekommen sind, die zufälligerweise alle gerade 17 waren und solange die minderjährig waren, hat der Bund das noch bezahlt und Erwachsene, da muss dann halt die Kommune für herhalten. Ja? Und die ganzen Leute, die dann alle 17 waren, die sind dann jetzt natürlich, oder 16, die sind dann jetzt natürlich alle in den letzten 2 Jahren, zumindest auf dem Papier, dann irgendwann mal offiziell 18 geworden. Und auf einmal hängen die Kommunen da und wissen nicht mehr, wo sie die Kohle für hernehmen sollen. Ach ja, das wäre ja gut, wenn das so wäre, aber hier geht es darum, dass der Staat halt nur für ein paar Monate das übernimmt und dann müssen die Kommunen selbst zahlen. Und das Argument ist dann zum Schluss, ganz zum Schluss im Video so, ja, früher hat der Staat eh nichts gezahlt, also was willst du denn so? Keine Ahnung. Naja, schau mal das Video, spiel es mal ab. Geschlossen. Die Volkshochschule in Mülheim wurde wegen Brandschutzmängeln dicht gemacht. Jetzt müssten Millionen in das denkmalgeschützte Gebäude gesteckt werden, doch die Stadt ist fast pleite. In der Innenstadt sieht es nicht besser aus. Viele Geschäfte stehen leer. Also Moment. War das Gebäude, was wir da am Anfang gesehen haben, das denkmalgeschützte Volkshochschulgebäude? Ja, diese genau. Betonburg. Ja. Ja. Oh Gott, ey. Da war ich auch erstmal irgendwie verwirrt, ja. Die Geschäfte sind alle zu hier. Keine Infrastruktur mehr hier, ne? Also ist schon sehr mau hier. Ja, das verkommt hier schon ein bisschen. So die Schulen und so. Wird immer dreckiger, die Straßen werden dreckiger. Mülheim an der Ruhr ist seit Jahren chronisch klamm und zusätzlich drücken die Kosten für die Flüchtlinge. In eigenen Dörfern wie hier in Mülheim-Saan leben rund 1000 Geflüchtete in Holzhäusern, abgeschlossenen Wohnungen und Gemeinschaftsküchen. Doch die Hälfte von ihnen, also etwa 500, sind nicht als Asylbewerber anerkannt worden, also ausreisepflichtig. Sie müssten Deutschland eigentlich wieder verlassen. Es gibt Ausreisehemmnisse. Was für eine Formulierung. Müssten Deutschland eigentlich wieder verlassen? Ich meine, ja. Ich muss auch Steuern zahlen. Nicht, ich müsste Steuern zahlen. Müsstest eigentlich. Ja, also ehrlich. Ja, Spul mal ein bisschen kurz zurück, so bis zum Anfang seines Interviews. Da. Ich wieder verlassen. Es gibt Ausreisehemmnisse. Dazu gehört eine akute Krankheit, psychologische Gutachten oder halt eben, dass Papiere fehlen und das Aufnahmeland sagt, die nehmen wir einfach nicht auf, die haben nicht die entsprechenden Papiere. Das Problem, das Land zahlt für ausreisepflichtige Asylbewerber nur 3 Monate lang. Danach bleiben die Kommunen auf den Kosten sitzen. Für die mit 1 Milliarde Euro verschuldete Stadt Mülheim sind das 6 Millionen Euro pro Jahr. Geld, das sie nicht hat. Das Land NRW sieht sich aber nicht in der Pflicht. Man könnte die Frage auch umgekehrt stellen, warum zahlt das Land für 3 Monate? Das ist auch erst seit 2016 so, vorher ist gar nicht gezahlt worden. Sie müssen auch sehen, wir bekommen unsererseits nur 1 Monat vom Bund erstattet. Wer zahlt für die Flüchtlinge? Im Streit um die Kosten sind die Kommunen und ihre Bürger die Verlierer. Im sächsischen Freiberg leben 265 abgelehnte Asylbewerber. Versehen mal. Laufen der Kommune die Kosten davon. Jetzt habe ich mal eine Frage, okay? Man hat ja im Fernsehen so Debatten mitverfolgt zur Obergrenze, ja? Warum nicht einfach eine Obergrenze an dem Geld festmachen, was man realistisch dafür preisgeben kann, die Leute zu verpflegen und unterzubringen? Ja, das ist jetzt aber hasserfüllte Hassrede Level 4. Du hast meine Fallenkarte aktiviert. Also wenn hier Menschen rumlaufen, die utopische Visionen für eine heile, schöne Welt haben, die nicht bezahlbar ist, dann darfst du den Leuten nicht vorwerfen, dass sie irgendwelche Fieberträume haben, die nicht zur Realität passen. Das darfst du ihnen nicht vorwerfen. Wenn sich die Menschen hinstellen und sagen, ich lebe im Phantasialand, dann dürfen die das. Ja, aber Abel, das ist dann irgendwie so im Phantasialand noch eine Stufe tiefer drin leben, weil egal, ob du drin lebst oder nicht, du musst doch schon verstehen, dass dein Phantasialand nicht existieren kann. So. Nein. Also ich möchte nur darauf hinweisen, es gibt nicht nur das Phantasialand, es gibt auch den Europapark, es gibt auch den Heidepark und so. Nicht, dass uns Schleichwerbung vorgeworfen wird. Ja, ja, hier kaufen Sie uns. Nein. Ja, der Ausspruch von dem FDP-Mann, so nach dem Motto, ja, früher haben wir gar nichts gezahlt, da können die aber froh sein, dass wir denen jetzt die Leute zugeteilt haben, für die sie jetzt zahlen müssen, die wir nicht abschieben, weil wir irgendwie keinen Bock haben. Oh, Mann, ey. Generell ist die Finanzsituation von Kommunen ja desaströs in Deutschland. Es gibt nur sehr wenige Städte, die überhaupt, sage ich jetzt mal, nicht in Schulden versinken. Da spielen die sogenannten kommunalen Kassenkredite eine sehr große Rolle. Das sind Kreditlinien, die Kommunen bekommen, die weder Unternehmen noch Privatbürger oder sonst wer jemals bekommen würde. Und wenn man, die finanzieren ihren Haushalt aus diesen Kassenkrediten. Das heißt, die sind eigentlich schon pleite, nur gibt es keiner zu und nur durch Tricksereien werden die überhaupt noch über Wasser gehalten. Und die werden jetzt zusätzlich durch solche Sachen belastet. Was sollen die Kommunen denn machen? Die sollen die Grundsteuer verdoppeln? Das ist die höchste Einnahmequelle, die Kommunen überhaupt haben. Und wo soll das Geld herkommen? Und genau wie du gesagt hast, denen wurden die Leute zugewiesen. Dann wurden die Kostenübernahme wurde denen zugesagt und jetzt werden die einfach sitzen gelassen. Das ist ein absolutes Unding. Eigentlich müsste der Deutsche Städtetag total rebellieren dagegen, aber ich glaube, die warten jetzt erstmal ab, was in den Koalitionsverhandlungen und was nach dem Start der Koalition passiert. Wir hatten vor ein paar Sendungen, hatten wir den Herrn Dedi ja, glaube ich, auch hier in der Sendung. Der hat auch gesagt, es kann keine weitere Übernahme ohne Kostenübernahme geben. Punkt. Einfach aus physischen Gründen. Und ja, es ist nicht, keine gute Situation. Und gleichzeitig verpulvern wir halt 100 Millionen im Jahr für Demokratie leben, 45 Millionen im Jahr für Funk. Also ist jetzt nicht staatlich, aber öffentlich-rechtlich. Also wir haben auch irgendwie so ein bisschen vergessen, wie man rechnet in diesem ganzen Wahn. Wir finanzieren lauter sinnloses Zeug und die Kommunen können dann sehen, wie sie halt mit den ja, Kostenposten dieser ganzen Sache fertig werden. Ich denke auch nicht, dass man die Kommunen fragt, bevor man ihnen die Leute zuteilt, sondern man kippt sie halt einfach dahin und sagt, ja, jetzt schaut mal, hofft einfach mal, dass mehr anerkannte Asylbewerber dabei sind als abgelehnte. Dann wird es nicht ganz so teuer für euch. Ne? Naja, aber das ist ja bekannt, dass sie vorher nicht, dass vorher mit den Kommunen nicht großartig gesprochen wird. Also da gab es ja auch während der Flüchtlingskrise selber 2015, gab es ja auch bittere Beschwerden, dass dann halt einfach irgendwelchen Kommunen so die, so, also wirklich mehr oder weniger mit dem Bus vor die Tür gestellt wurden, ohne Ankündigung, sondern haben wir so, ja, das sind eure drei Wagenladungen, viel Spaß, ich bin dann. Ja, und irgendeine Kommune hatte auch mal ein paar Busladungen irgendwie vorm Kanzleramt einfach abgeliefert. Ich weiß nicht, was das für eine Marketingaktion war. Vielleicht meinst du das? Vor allem würde ich mir in Sachsen war das bestimmt. Also in meiner Kommune war es ganz lustig, weil wir hatten auch schon Flüchtlingsunterkünfte, die wurden aber noch belegt von den Leuten aus dem Balkankrieg, also Kosovo-Konflikt. Also die haben da noch gelebt und man hat die, also die waren noch da, auch wenn sie schon nicht mehr hätten da sein sollen. Also ich würde meinen, dass diese ganzen Sachen mit Kommunen irgendwie sehr stark unterstützt werden würde von ganzen Sozialisten und Kommunisten, die es in diesem Land ja angeblich doch so gibt. Und ich meine, warum unterstützen die nicht solche Kommunen da? Warum nicht? Weil die selber von Stütze leben. Oh, okay. Sind ja Kommunisten. Ups, okay, ja, tut mir leid. Okay, ja, das ist ja eine Krankheit. Okay, tut mir leid. Ja, gut, okay. Was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht, sieht die frühere Bergbaustadt die Grenze des Machbaren erreicht und hat einen 4-jährigen Zuzugsstopp beantragt. Wenn man es wirklich nicht mehr stemmen kann, dann sollte man wirklich einen Riegel vorschieben erstmal. Ne? Es kann ja nicht sein, dass für die Flüchtlinge, so hart wie das klingt, Geld bereitgestellt wird und für unsere eigenen Bürger, vor allem für die Alten und Obdachlosen zum Beispiel, kaum was da ist. Auf die 42.000 Einwohner kommen 2.000 Flüchtlinge. Allein 500 sind Kinder oder Minderjährige. Die meisten kamen erst in den vergangenen Monaten. Eine Herausforderung, so der Oberbürgermeister. Das führte dazu, dass uns aktuell 473 Kindertagesstätten und Hortplätze fehlen, dass uns kurzfristig 12 Klassenzimmer fehlen, um überhaupt die Schulpflicht zu erfüllen. Auf jeden Euro, den die Stadt für einen Asylbewerber bekommt, legt sie noch einmal 3 Euro drauf. Mit 736.000 Euro Steuergeld ist Freiberg für Zusatzkosten der Flüchtlingskrise in Vorkasse gegangen. Davon ist bisher nichts erstattet worden. Wir haben zur Finanzierung dieser Kosten die Grundsteuer erhöht, die Gewerbesteuer erhöht. Wir haben auch an den Kita-Beiträgen leichte Erhöhungen vornehmen müssen, weil am Ende des Tages Geld muss irgendwo herkommen, wenn man Leistungen bezahlen will. Wie die Integration. Ich habe da dieses Echo von Heiko Maas im Kopf. Ne? Es wird niemandem was weggenommen, weil das Geld, was ausgegeben wird, ist ja schon erwirtschaftet worden. Erinnert ihr euch noch dran? Ja, ja. Da kocht mir aber alles über, wenn ich das höre. Aber das war ja auch die absolute Farce, wenn ein Politiker live sagt, es gibt einen Staat, der magisch Geld irgendwo findet, der es dafür ausgeben kann und es hat nichts mit Steuern zu tun. Und das ist ja eigentlich auch eine Schande für den Journalismus, dass er das nicht sofort richtig stellt und sagt, nee, also sie haben ja keinen Goldtopf gefunden. Naja, neulich. Das war aber die Zeit, also ich kann mich halt auch noch sehr gut daran erinnern, also ich habe die Talkshow damals live gesehen und das ist ja halt auch so ein Unding, dass sobald ein AfD-Mitglied in einer Talkshow sitzt, die anderen eigentlich sagen können, was sie wollen. Es ist völlig egal, die werden nicht mehr kritisch hinterfragt. Also ja. Das ist jetzt, glaube ich, also seit 2015 war jetzt vor 2 Wochen das erste Mal eine Talkshow, da saßen Gauland und Stegner. Da war das allererste Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass in so einer Sendung dann auch mal einem SPDler oder jemand von einer anderen Partei halt auch mal was um die Ohren gehauen wurde. Also die letzten beiden Jahre war es eigentlich nur so, ist jemand von der AfD da, können die anderen quatschen, was sie wollen. Das wird nicht hinterfragt. Ne? Ich kann mich da auch an mehrere Situationen erinnern. Auch die Diane Glöckner hat ja auch mal denselben Scheiß ja auch mal erzählt, ohne dass es irgendwer angezweifelt hat. Und was die Gemeinden, angeht, weil es ja hieß, es gibt auch Gemeinden, die sind, haben keine Schulden etc. pp. Das sind dann hier in Hessen zum Beispiel so Gemeinden wie Eschborn, Kronberg, Königsteine etc. Da wohnen reiche Leute, da kann man gar nicht davon sprechen, dass nennenswert da irgendwie Möglichkeiten bestehen. Wenn die Stadt keine Wohnungen baut, dann könnte sich nie ein Flüchtling in diesen Städtchen eine Wohnung leisten, weil die einfach alle viel zu teuer sind, weil da zu viele reiche Leute wohnen. Also die werden im Endeffekt keine hohe Flüchtlingsquote haben, weil wenn die Leute aus den Heimen ausziehen, gehen die nach Frankfurt oder sonst irgendwo hin, wo sie bei Leuten wohnen können, die sie kennen, oder wo sie irgendwie eine billige Wohnung kriegen. Aber die gehen ganz sicher nicht in die Städte, die einen Steuerplus haben. Ja, also das ist ja klar, dass es am Ende des Tages, also in den nächsten 2 bis 5 Jahren, wirst du halt einen astronomischen Anstieg in der Dichte der Parallelgesellschaften erleben. Also ich meine, jeder hat ja in seiner Stadt, erstmal völlig wertungsfrei, jeder hat ja in seiner Stadt die Viertel, die halt sehr stark migrantisch geprägt sind. Ne? Und überall und in manchen mehr, in manchen weniger, gibt es dann halt auch einfach Viertel, wo du, also bitter wie das klingt, wo du de facto schon fast nicht mehr auf deutschem Staatsterritorium bist. Ne? Und das wird halt größer werden. Mit allen Problemen, die damit zusammenhängen. Deutschland wird sich drastisch verändern und ich freue mich darauf. Ja, ich meine, man darf das halt auch nie vergessen, das ist ja auch, es wird ja immer so getan, als wenn vor 2015 alles super gewesen wäre mit Einwanderern und Integration oder so, aber wenn man sich vielleicht mal ein bisschen über diese Stunde Null hinaus zurückerinnert, dann fällt einem ja auf, dass wir damals auch mindestens einmal pro Jahr eine riesen Debatte in der Öffentlichkeit darüber hatten, wie schwer es ist, manche Bevölkerungsteile zu integrieren. Und das ist ja alles nicht besser geworden. Ja? Zuwandererkindern in der Gruppe läuft es hier. Noch mehr Flüchtlinge würden die Stadt überfordern, fürchtet der OB. Dann sehe ich die große Gefahr, dass die aus meiner Sicht nach wie vor gute Stimmung in der Bevölkerung kippt, weil einfach dann die Konkurrenz entsteht um die Kita-Plätze, die Konkurrenz entsteht auch um die preiswerten Wohnungen. Und wie schnell auch eine Stadt aus einem positiven Gefühl ins Negative rutschen kann, zeigt eigentlich ganz deutlich im Moment Cottbus. Freiberg hofft jetzt auf eine Atempause. Eine Atempause, ja. Und ich hoffe auf Medien, die Realität von Anfang an einfach ordentlich zeigen können und nicht einfach nur in ihrem Jubeljournalismus klatschen und klatschen und klatschen. Weil das alles hätte man vorhersehen können, hätte man schon besprechen können und hätte man vielleicht schon lösen können. Aber nein, lieber hallo, willkommen. Und jeder, der was Böses sagt, ist furchtbar. Und da haben wir das Nächste. Ja, eine Gang, die sich mit der Polizei anlegt und Leute verprügelt, die in McDonald's reinlaufen. Und dann hat er ein gebrochenes Nasenbein und die Gruppe fällt jedes Mal wieder auf und gibt nur positive Aspekte in Einwanderungsfragen. Jetzt also, würde mich nochmal interessieren, warum der Polizei in dem Fall die Hände gebunden sind. Sind das wieder Minderjährige oder was? Ja, und die ganzen Verfahren, die schon laufen, dauern voll lang. Das war der Problem. So, Ihr Verfahrenbuffer ist ausgefüllt. Ja, warten Sie oder bezahlen Sie für noch mehr Verfahren. Das hier ist ein Update zu einem Stream, den wir vor 2, 3, 4 Wochen, keine Ahnung, gemacht haben. Da ging es darum, dass in Frankfurt so ein Flyer rausgekommen ist, der sichere Uniwege dargestellt hat auf dem Campus West. Wo Frauen lang gehen sollen und dass Frauen da nur in Gruppen lang gehen sollen, etc. Der Mann, der dafür durcheinander gesorgt hat, ist wohl jetzt gefasst. Und zwar hat die Polizei endlich mal den schlauen Weg gewählt, hat Zivilpolizistinnen dahin geschickt. Die haben sich da ganz gemütlich einfach mal auf Parkbänke gesetzt und irgendwann saß jemand neben ihnen, der seinen Schwengel rausgeholt hat und gesagt hat, willst du mal anfassen? Und dann haben sie ihn eingesackt. Also das scheint auch der Mann zu sein, der für die Vergehen verantwortlich war, die halt zu diesen Sicherheitsbedenken geführt haben. Das nur mal als Update praktisch. Gut. Hat man bei ihm Gamer-Peripherie festgestellt? Also hatte der vielleicht irgendwie einen Xbox-Controller da? Hat er unter Hashtag Gamergate gepostet? Kann man sagen, so ein grünen Frosch. Ich gehe einfach mal davon aus, aber es steht jetzt nichts im Artikel. Okay, dann. Ja, man muss davon ausgehen, dass jeder halt einfach so unter Vorbehalt so, ja, klar. Oh nein, was ist das? Ah, ich habe das gelesen. Nein, das ist schlimm. Ach, das ist so dumm. Ja, konfrontiert die weiße Frauenheit. Ja, das ist Intersektionalität, wie sie im Buch steht, ne? So, das ist toll. Jetzt, vorher würde man sagen, wisst ihr was? Konstruktionen von weißer Frauenheit führen zu realer Gewalt. Ja. Also wenn dir jemand erzählt, dass deine Existenz Gewalt bedeutet, dann steht da ein totalitärer Spinner vor dir, den du zu bekämpfen hast. Aber Chris, du hast da unehrlich zitiert, okay, da steht noch oben drüber, noch im Text, white women, okay, also noch weiße Frauen, ja, einfach allein, dass du einfach weiß bist und eine Frau, ja, das macht Probleme und Gewalt und es ist nicht gut. Und wenn Leute halt so hören, ja, hier, es gibt Ideologen, die behaupten, dass weil du weiß und ein Mann bist, ja, ist das schon allein deine Existenz ist unterdrückend für Leute, die nicht weiß sind und nicht männlich sind, dann lachen die Leute, dann denken die sich, ach, das ist doch Quatsch, so. Aber dann breitet sich der Krebs aus, so, die Metastasen, ne, die wandern so rum. Kommt der Taz-Artikel zu dem Thema gleich? Könnte sein. Okay. Und White Womanhood, Alter, ist das der, den du meinst? Dämlichste Domäne. Nee, okay, dann erzähl ich es kurz so. Also es gab ja die Woche auch nochmal einen Artikel in der Taz, wo über diesen Frauenmarsch, der jetzt am Wochenende in Berlin stattgefunden hat. Ja, doch, ich glaube, den haben wir auch noch. Das ist, glaube ich, das Okay. Hier. Ja. Dann warte ich kurz ab und wenn nicht, dann habe ich Pech. Aber jetzt können ja erst noch mal dann Price was sagen zum Black Panther. Ja, also den Artikel hatte ich jetzt nicht eingereicht. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, was in dem Artikel ich weiß, steht. Ich kann das, nur allgemein zum was Film. Was da drin steht, klang so ein bisschen so wie das, was du uns in den paar Minuten vorm Stream erzählt hast, weil du den Film ja gesehen hast. Also erzähl einfach mal. Okay, also ich weiß jetzt nicht, was da drin steht. Und da es ein Taz-Artikel ist, wird es wahrscheinlich nicht so ganz meine Meinung widerspiegeln. Aber tatsächlich habe ich den Film mir angeguckt, gerade weil er ja ursprünglich so gehypt wurde. Ja, das ist jetzt endlich die kulturelle Revolution für die schwarzen Männer, die sich jetzt endlich alle auf ihre kulturellen Wurzeln berufen dürfen durch diesen Film. Und ja, also ich war schon sehr fasziniert, wo ich den Film dann geguckt habe, weil im Film werden alle Darsteller durchgehend als wirklich Karikaturen ihrer selber dargestellt. Karikaturen im Sinne, dass wirklich schwarze Klischees genommen werden und die total ausfüllen, dass sie sich teilweise einfach wie Wilde benehmen, obwohl die mit Raumschiffen durch die Gegend fliegen und irgendwelche hochtechnologischen Sachen benutzen. Allein der Akzent, den die ganze Zeit benutzen, ist sehr übertrieben, meiner Meinung nach. Also ich meine, wer Uganda Knuckles kennt, also ich musste im Film öfters mal lachen, weil der Akzent einfach so klischeehaft übertrieben war, dass, ja, also... Also warte mal, die haben doch ihre eigene Landsprache. Sagen, der Film war genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Es sei denn, die Message soll sein, genau diese Klischees sind das, worauf man stolz sein soll. Und das kann ich, also ich meine, das aber kann... Aber Moment mal, wir reden von amerikanischer Kultur. Und dann steht da halbnackte Menschen, archaische Riten, traditionelle Kostüme. Das wird uns doch auch immer als afrikanische Kultur verkauft. Und ich meine, im Endeffekt ist das ja auch, weil Kultur, wenn man die gewachsene Kultur nimmt, hat die in Afrika viel mit halbnackten Menschen, archaischen Riten und traditionellen Kostümen zu tun. Weil die afrikanische Kultur halt, ja, die ist halt so, die Leute haben halt wenig Kleidung getragen, die haben sich traditionelle Kostüme angefertigt und haben viel getanzt. Ich meine, wenig Kleidung, weil es in Afrika heiß ist, okay? Es ist da heiß. Kurz was zu dieser Person, die da auf dem Bild ist. Das ist im Endeffekt eine, die ich sogar positiv eher herausheben würde, Weil das ist im Endeffekt eine Wächterin der königlichen Garde und die sind traditionell quasi alles Kriegerinnen, die von Kindheit an halt dafür trainiert werden. Und das ist tatsächlich aus einer Tradition übernommen. Und das ist ja auch wunderbar. Und dass die auch so aus diese Klamotten tragen, so, das ist auch wunderbar. Das möchte ich sagen. Das ist nicht das, was ich kritisiere. Die ist sogar noch eine, die sich am realistischsten verhält von den ganzen Teilnehmern, obwohl sie nur so eine Seitenfigur ist. Aber das ist halt generell in dem Film auch so ein Problem. Es gibt nur Seitenfiguren. Es gibt man hat zwar den Hauptcharakter, aber er benimmt sich auch nur wie so eine Nebenfigur. Und alle benehmen sich wie eine Nebenfigur. Der Bösewicht benimmt sich auch wie eine Nebenfigur. Der erschießt aus einem sehr seltsamen Grund einfach seine eigene Frau. Das habe ich bis jetzt überhaupt nicht verstanden. Und, Das war, weil das wahrscheinlich eine weiße Frau war, oder? Und er hat gemerkt, dass... Also es hat wirklich in dem Sinne, ich dachte mir dann, okay, der nimmt die jetzt mit und kann die vielleicht irgendwie mit der Technologie wiederbeleben oder so, aber also, es passieren wirklich Sachen in dem Film, die wirklich sehr seltsam sind. Und gerade halt für Schwarze nicht flattering für Schwarze, nee. Was ich nicht ganz verstehe an dem Film ist, das ist ja Wakanda und das ist irgendwie nicht nur in Afrika, weit weg von Amerika, sondern auch noch so richtig so abgeschottet von der ganzen Welt, so ganz weit weg gewesen, so abgeschottet, hinter so irgendwie Barrieren und so, ne? Warum also sprechen die Englisch? Genau, es ist ein schwarzer Staat, wo nur schwarze Leute sind und die haben halt ein Metall gefunden, was den technologischen Fortschritt gibt und die haben sich halt entschieden, okay, wir isolieren uns von der Welt, weil die Technologie ist zu gefährlich und wir isolieren uns und das ist ja okay, das kann man ja jetzt schon mal, das kann man ja so hinnehmen in der Story. Viele Leute sagen ja, okay, das ist irgendwie Black Ethno State, sonst irgendwie was, so würde ich das gar nicht überhöhen. Aber das Verhalten der einzelnen Personen, möchte ich nochmal sagen, das ist einfach teilweise wie irgendwelche wie irgendwelche Affen benehmen die sich teilweise. Entschuldigung, das hört sich wirklich krass an, aber jeder, der den Film sieht, wird wissen, was ich meine. Und ich will gar nicht wissen, wie die deutsche Übersetzung sein wird. Oh Gott. Und zu dieser, der Person, die hier auf dem Bild ist, die du als positives Beispiel dargestellt hast, da gibt es aber jetzt inzwischen auch schon Kritik, weil in den neuen Comics ist sie nämlich offen lesbisch und im Film kommt es nicht vor und das ärgert die Leute. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Irgendwas mit, also Heterosexuelle sind sie alle. Also das spielt wirklich tatsächlich keine Rolle, wobei die hat wahrscheinlich sogar ein Zölibat irgendwie geschworen, bin ich mir jetzt nicht sicher, würde dazu passen. Ja, in den Comics hat sie irgendwas. Gar keine Rolle, gar keine. Aber es ist doch realistischer so, weil in Afrika doch Schwule doch so mit Tod bestraft werden und so. Nun, also die Rolle der Frauen generell ist eher unterwürfig, habe ich auch den Eindruck. Das wird im Film auch eher so vermittelt. Das ist in Afrika auch so. Ich hab einen guten Freund, der Zeit in Afrika verbringt und der sagt, dass da eine ganz klare Hierarchie besteht. Also es ist völlig normal, deine Frau zu schlagen zum Beispiel. Jeder kennt die Wege. Die brauchen das. Ja. Die wollen das und die brauchen das, wenn man danach fragt. Ja. Ah, okay, das ist doch mal toll, dass du so authentische Einblicke hast. So, das ist, ja. Also ich finde die Art, wie der Film gemacht ist, tatsächlich sogar noch schlimmer, wenn er einfach so eine totale Glorifizierung und Heroisierung von der ganzen Sache war. Weil einerseits hat es halt diesen moralischen, hochgestochenen Anspruch und auf der anderen Seite benehmen sich die Leute einfach so unvorbildlich, dass es halt, naja, also es war nicht das, was ich erwartet habe. Und es ist ja ein Actionfilm und ein Superheldenfilm. Es gibt, glaube ich, drei coole Action-Szenen im ganzen Film. Die Hälfte von der coolsten Action-Szene sieht man im Trailer. Das ist die mit dem Auto. Und guckt ihn euch an, wenn ihr wollt. Ich gebe ihm keine Empfehlung. Guckt ihn euch nicht an, wenn ihr nicht wollt. Keine Sterne, was nicht null Sterne heißt. Naja, das ist doch ein Meisterwerk. Hast du nicht bei Rotten Tomatoes gesehen? Also. Deswegen mische ich mich da nicht ein. Ich gebe dem Film keine Bewertung. Ja, aber hier erstmal weiter hier, ne? Wir können doch nicht die ganze Zeit bei dem Schwarzen Panther chillen hier. Da geht doch hier gerade der Marlene da was ab hier. Sie ist auf einem Event, ja. So, lass uns über Vielfalt reden. Und soweit so not a large turnout, also nicht viele Leute so bis jetzt erschienen, aber mein Intersektionalitätsradar hatte schon so Signale von ein paar wütenden Feministinnen empfangen. CC an Mr. Andy NGO und H. Pluck Rose. Ja, die Marlene Jekyll, da erinnert sich vielleicht noch jemand dran, das war die Dame, die dieses Fass aufgemacht hat, dass Google und Apple ihre Engagement für Frauen irgendwie nicht wollten, weil sie halt auch Männer einbeziehen wollte und solche Sachen. Damit hat die vor ein paar Wochen eine ziemliche Welle gemacht und die war halt jetzt auf diesem Kongress, so let's talk about the diversity. Und also am Anfang hier erzählt sie erst so ein bisschen drauf, wie die Stimmung ist und so, aber wenn du mal ein bisschen weiter runterscrollst, kommen halt ein paar Originaltöne von Sprechern und ist wirklich fantastisch, was die da für einen Quatsch geredet haben. Naja, gut, also Speaker 1, ich benutze die She-Her-Pronomen, ist schon klar. Und dann hier ist Sprecher 5, ups, jetzt hast du mich weggescrollt, eins drüber. Sprecher 5 hier glaubt, dass Diversität nur existiert, um die White Supremacy zu kontern praktisch. Ja? Und dass deswegen Diversität inzwischen auch schon ein verwässerter Terminus ist. Ja? Ich weiß nicht, was dann als nächstes kommt. Diversität plus? Oder hier, Frage aus dem Publikum. Was sollte die PSU-Community tun, um mehr Engagement für Diversität zu zeigen? Und dann sagt der Sprecher, ja, James D'Amore nicht bezahlen und zwei weißere Leute, die keine Ahnung haben, worüber sie reden. Oh also, mein Gott, Alter. Wenn du einfach nur zeigen würdest, dass jeder Qualitäten haben kann und unabhängig von seiner Herkunft Leistung zeigen kann, damit würdest du Diversität irgendwie gut darstellen. Wenn du einfach nur sagst, X und Y müssen gehen, ist es halt ein Armutszeugnis. Also. Sprecherin 3 kämpft mit ihrer Identität als queer, schwarze, jüdische Frau und sie arbeitet in verschiedenen Gesundheitsinitiativen. Eine davon ist darauf ausgerichtet, schwarzen Frauen zu helfen, die keine weißen Hebammen oder Ärzte bei ihren Geburten dabei haben wollen. Und Frau Jekyll ergänzt hier, ich beiße mir so hart auf die Lippe, dass sie blutet. Eine andere Frage aus dem Publikum. Wer sollte von Vielfalt profitieren? Antwort von dem dem offiziellen Hernandez. Ja, wenn man irgendwie historische Ungleichheiten irgendwie bearbeiten will, dann kann man nur unter sehr problematischen Umständen sagen, dass man auch weiße Menschen mitnehmen will. Ja. Also, weil unsere Vorfahren mal irgendwann irgendwie nicht so freundlich zu Leuten mit dunklerer Hautfarbe waren, müssen wir jetzt dafür büßen. Das sagt ein Regierungsmitarbeiter in Amerika. Also, da weiß ich gar nicht mehr, wollen wir vielleicht noch ein paar andere Sachen wieder einführen? Jus prima noctis und keine Ahnung, so mehr mittelalterlichen Scheiß. Ja. Ja, STEM ist cishet white dominated, also STEM, die das, was die tatsächliche Wissenschaft ist, ist dominiert von und James D'Amore sexuellen Weisen. Und James D'Amore ist praktisch das Sinnbild für alles, was falsch ist in den MINT-Fächern. Da fällt einem nichts ein. Nichts! Und sie sagt dann hier, zum Abschluss sagt sie, ich musste einfach die Zähne zusammenbeißen, mich zurücklehnen und an England denken. Ja, ich bin unglaublich, echt. Oh, der kleine Junge, der vom Zahnarzt kommt. Das habe ich sehr genossen, das Video damals. Ja, was wir gewinnen, wenn mittelmäßige Männer den Mund halten. Ist doch schon eine Überschrift, wo man richtig Lust hat, den Artikel zu lesen, oder? Auf jeden Fall. Okay. Das ist jetzt hier von der Pay-Seite, deswegen weiß ich nicht, ob wir das da wirklich so extensiv reingucken können. Man kann aber jederzeit kann man da gibt es ein Pro, also so ein, man kann ein paar Artikel lesen, bevor sie einen sperren. Man kann sich also auch diesen anschauen. Aber zusammenfassend kann ich sagen, dass das ja genau so der Anspruch gestellt wird, dass halt mittelmäßige Männer, was auch immer das sein muss, die Fresse halten sollen, damit die guten Frauen an ihrer Stelle was sagen. Ich meine, du könntest doch eigentlich einfach mal ein bisschen schlauer sein und einfach Männer durch Menschen ersetzen, okay? Einfach so sagen, hier, okay, wir haben eine Gruppe von Leuten und die sind so mittelmäßig und wenn die mal den Mund halten, dann hier, lass mal überlegen, was wir so gewinnen. Du beschreibst doch gerade den Zustand, wie wir ihn bisher hatten. Und das, wie du weißt, mein lieber OPEX, ist das Patriarchat und ganz schlecht. Ja, aber so, was ist dann das Ziel? Aber schau mal, wenn mittelmäßige Männer den Mund halten. Du bist also eine starke, erfolgreiche Frau, die von mittelmäßigen Männern ausgestochen wird. Wow! Wie erbärmlich ist das denn? Also, wenn du was drauf hast, dann sind mittelmäßige Männer nicht dein Problem, sondern andere elitäre, gute, ordentliche Männer, die Oberklasse sind und nicht die mittelmäßigen. Wenn das deine Opponenten sind, dann bist du doch selber nicht besser. Also, das ist doch noch nicht mal mehr eine kongruente, logische Beleidigung. Wisst ihr, was ist das für eine Logik, Maren Urner? Ich finde auch diese Seite, auf der das läuft, völlig faszinierend. Das nennt sich nicht positiver Journalismus, konstruktiver Journalismus nennt sich diese Bewegung, aus der die Seite stammt. Und es läuft also so, dass du keine negativen Nachrichten mehr lesen sollst, wie sie in allen Medien sind, sondern du zahlst 60 Euro im Monat, im Jahr für hier diese Seite. Und auf der Seite gibt es jeden Tag, festhalten, einen Artikel, aber der ist dann auch konstruktiv. Und es reinigt deine Psyche, dass du halt nur den einen Artikel auf dieser Seite liest und dich mit dem ganzen anderen Kram nicht mehr beschäftigst. Konstruktiv, ja, also, wenn mittelmäßige Männer den Mund halten. Nochmal so. Ja. Ne? Ich habe gerade mal ihren Namen so gesucht und auch was gefunden. Und das ist auch wirklich sie, weil der Artikel da auf der Seite ist von ihr. Und der ist dann so hier, fängt so an, da ist so ein kleiner Satz halt, so ein Abschnitt. Von Männern, die mir ungefragt die Welt erklären, kann ich nur ein Liedchen singen. Ohne sie hätten wir kompetentere Regierungen, stabilere Banken und fairere Gerichtsurteile. Ja, jetzt einfach Männer durch Juden ersetzen oder keine Ahnung, durch Frauen ersetzen. Ja, es werden dann da auch so, Schwarze. Es werden hier auch Statistiken in dem Artikel verwendet, aber das sind dann so Sachen wie, da steht wirklich, irgendwie in den USA wird alle 9 Sekunden eine Frau Opfer einer Gewalttat. In Deutschland bla bla bla bla bla. Und das wird dann schön in einen Satz verwurstelt, sodass der Leser am Ende nicht mehr weiß, war jetzt alle 9 Sekunden in Deutschland irgendwie oder war jetzt, Moment, was hat das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Es werden keine Quellen... Aus der psychologischen Verhaltensforschung weißt du, wenn du einer Person eine Zahl gibst, die unabhängig vom Folgesatz ist, die Person automatisch in derselben Sphäre von der Zahl, die vorangetragen worden ist, denkt. Das bedeutet, wenn du sagst, alle 9 Sekunden in den USA, ist die Zahl, die die Person selber für Deutschland raten würde, nicht allzu weit davon entfernt. Das ist eigentlich eine Manipulationsstrategie, um den Menschen auf eine bestimmte Gedankenlinie zu bringen. Macht sie wahrscheinlich unbewusst, aber ist Anchoring aus dem Psychologischen. Was mich halt fertig macht, ist, dass diese Leute angeblich 14.000 Abonnenten haben. 14.000 mal 60 Euro. Ich glaube nicht, dass es unbewusst ist, weil ich meine, das ist ja schließlich konstruktiv. Ne? Also. Ja, so schlimm von dem, was ich jetzt über sie jetzt in den 2 Minuten gelernt habe, ist sie eigentlich nicht. Sie ist so Neurowissenschaftlerin und hat schon irgendwie so Standards wahrscheinlich irgendwie, aber so, das ist halt im besten Fall. Dann ist halt einfach ja, so ein Ausreißer, so ist ziemlich sie schwierig. Sie sagt halt auch, sie würde sich nicht als Feministin bezeichnen, etc. pp. Aber ja, wie gesagt, halt lauter Studien zu zitieren, nicht eine als Quelle anzugeben. Ist für mich schon kein Wissenschaftler. Viereren Gerichtsurteile dann zum Teufel nochmal? Da hätte ich gerne eine empirische Studie darüber, wie man darauf kommt. Also, dass die Gerichtsurteile fairer werden. Das wird erklärt damit, dass es Statistiken gibt, wenn Richter Töchter haben, dass sie dann empathischer urteilen. Empathischer? Ohne Witz. Inwiefern? Ohne Witz. Die Töchter, die Frauen eher freisprechen oder was? Mhm. Ja. Also die Dame, die beschwert sich in dem Artikel über so Sachen wie, dass Dozenten an einer Journalistenschule ihr erklärt haben, wie Journalismus funktioniert. Oder dass ein schwuler Reporter, der neben ihr saß, sie geduzt hat. Und ja, wie kann der nur? Gerade weil er schwul ist, ist es besonders schlimm, weil er es ja besser wissen sollte. Also, ich weiß nicht. Es ist nicht gesund, diese Denkweise, leider. Und das ist jetzt positiver Journalismus. So ein Geschwubbel. Nee, der Konstruktive. Sie grenzen sich ganz klar vom positiven Journalismus ab, was auch immer der fucking Unterschied ist. Ich hab's nicht verstanden. Meine Fresse, Alter. Die Leute. Oh. Meine Verlustkunde eingereicht. Den Damen, jetzt kommen wir zum fucking Höhepunkt der ganzen Woche. Aber vielen Dank. Gerne bitte, wenn ihr Sachen hier sehen wollt, reicht sie bitte ein. Wir schauen es an und der Mars freut sich schon. Das war ein guter Vorschlag anscheinend. Dann leg mal los. Also für jeden, der nicht glauben konnte, dass ich Hangarme noch zum ultimativen Schwachsinn steigern kann, Bühne frei. Ja, also den werden wir jetzt hier zur Aufführung bringen, bis es kracht, weil wer danach noch Hangarme Yagobi Farah in irgendeiner journalistischen Kapazität beschäftigt, muss sich als vollkommener Volltrottel bezeichnen lassen. Ob in der Popkultur, im Netz oder auf Partys. Die Auseinandersetzung mit Sternzeichen ist zu einem regelrechten Trend geworden und das schon lange bevor Wedemans eine Astro-Kollektion launchte. Fuck, Astrologie ist ein Trend geworden irgendwann vor tausenden von Jahren. Ich meine, nur weil du in deiner Kackblase das erst vor einem Jahr mitgekriegt hast, als irgendwer angefangen hat, queer-feministische Horoskope zu machen, ändert nichts daran, dass Astrologie und dieser ganze Sternzeichen-Scheiß schon lange in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Aber okay, kann man ja nicht alles wissen. Bist ja nur ein dickes Mädchen. Ich will nur kurz einwerfen, es ist wichtig festzustellen, dass die Konstellation von Planeten Einfluss auf deine Persönlichkeit hat, Gene wiederum keinen. Das ist sehr wichtig in dieser Blase, die wir uns da angucken. Nun ist nicht alles, was als cool gilt, tatsächlich erstrebenswert oder unproblematisch. Denn der Habitus der Menschheit ist meist einer, der Mehrheit ist meist einer aus der Hölle. Ja, fuck Demokratie, ne, Hengame. Oder anders gesagt, radikale Herrschaftskritik kann nie anschlussfähig für den Mainstream sein, denn sie greift ihn an. Hä? Was hat das mit Astrologie zu tun? Obwohl das Interesse an Astrologie sich immer weiter verbreitet, würde ich dennoch nicht sagen, dass es ein Mainstream-Thema ist. Deswegen gibt es auch kein Astro-TV-Hängarmee und keine Horoskop-Seite in jeder Frauenzeitschrift und in jeder Tageszeitung, weil das kein Mainstream-Thema ist. Schon gar nicht, wenn von queerer Astrologie die Rede ist. Bei dem Ausdruck kriege ich schon diverse Krankheiten. Als Feministin belastet mich die Erwartung jeglicher Theorien und Praxen, die religiös oder spirituell anmuten mögen, zu verachten. Verstehe mich nicht falsch, die Kritik an Religion, TM als Herrschaftsinstrument und menschenverachtende Ideologie finde ich genauso unverzichtbar wie jene an der Esoterik als rechtsbesetzte essentialistische Praxis. Ja, also Religion, die mir nicht gefällt, ist scheiße. Religion, die ich irgendwie gerade cool finde, ist gut. Fasse ich das richtig zusammen, Hänger? Wo Leute Anatomie an Geschlecht und Persönlichkeit koppeln, ist für mich keine Gesprächsgrundlage von, egal ob in Frauen kommen, vom Venus, vom Venus. Männer vom Mars gelabert, transfeindlichen Radikalfeminismus oder im ESO-Laden in deiner Nachbarinnenschaft. Was? In deiner Nachbarinnenschaft, der ESO-Laden. Der ist rechts, weil ESO rechts. Ja. Verstehst du? Das ist klasse. Ich finde es gut. Das Gender steht im fünften Haus. Ja, und aber Frauen kommen vom Venus. Meinst du das ernst, Hengame? Oder ist das ein Witz so in Richtung, weil Venus ja so weiblich konnotiert ist? Dreh ich das ich um? Ich dachte, die kommen vom Vesuv. Ja, Frauen kommen vom Vesuv. Mit Sicherheit gibt es auch problematische sowie verkürzte Auslegungen und Praxen von Astrologie. Wenn ich von queerer Astrologie spreche, dann meine ich weder das immer gleich klingende Horoskop aus der Frauenzeitschrift deiner Wahl, noch die genderbinäre Interpretation, die eine bei einer oberflächlichen Auseinandersetzung mit Sternzeichen finden mag. Um die Welt zu verstehen, kann eine politische Geschehnisse und ihre Kontinuität nicht ausblenden. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Das bestätigten mir schon die drei queeren Hexen, die ich vor mehr als zwei Jahren in einer Reportage über das widerspendige Ja, aber ab When shall we three lick again? Ja, aber guck mal, das ist doch eins von den stärksten feministischen Argumenten. Frauen haben mehr Spiritualität, deswegen werden die gut in der Führungsetage. Also eigentlich ist es für den Feminismus schon logisch, dass sie mit sowas ankommen, was man nicht messen kann, was erfunden ist, worüber man sich gut fühlen kann. Also wisst ihr, also es ist halt so, die Blase ist so, ich habe Spiritualität, deswegen bin ich besser wie du. So, zeig mir mal deine Spiritualität. Nein, der hat mich angefasst, weißt du, keine Ahnung. Aber es ist halt so ein Nullsatz, ohne Information. Sie waren sich auch darin einig, dass ihre spirituelle Praxis konkrete politische Handlungen nicht ersetzen kann. Ein Trugschluss, dem viele Frauen in den 1970ern folgten, als sie sich lieber der Esoterik als der Frauenbewegung anschlossen. Ja, spirituelle Praxis kann konkrete politische Handlungen nicht ersetzen. Was ist daran überhaupt diskussionswürdig? Wenn ich Hasen jeden Abend, ist das nicht dasselbe, wie wenn ich mich einsetze für Demonstrationsfreiheit zum Beispiel. Ich find's klasse. Vielen meiner FreundInnen und mir macht es großen Spaß, über die Sternzeichen unserer Crushes zu diskutieren, uns Astro-Memes zu schicken und die Geburtstabellen von Promis zu ergoogeln. So deep. Neben Debatten über Politik, dem Formulieren von Konsumkritik, dem gemeinsamen Erarbeiten von Strategien der Selbstfürsorge, auf Partys tanzen, Fashion Talks, demonstrieren und vielem anderen. Einige von ihnen sind außerdem sehr gut darin, Tarotkarten zu legen und zu interpretieren. Manche machen gemeinsam heilsame Rituale am Vollmond. Ich lese ab und zu intuitiv Kaffeesätze. Moment, Leute, ich war ganz kurz abwesend, okay? Ich bin gerade hierher gekommen und ihr wollt mir wirklich sagen, dass diese Person, zu der so viele Leute raufschauen, die überall gepusht wird in den Medien, dass diese Person wirklich daran glaubt, dass so Planeten, so Körper, die mehrere Lichtjahre weit entfernt sind, irgendwie mehr Effekt auf sie haben als ihre eigenen Handlungen und ihre eigenen Genetik so, ja, und ihre Entscheidungen und so. Überall würde ich jetzt nicht sagen, aber ich lese ab und zu intuitiv Kaffeesätze, finde ich großartig. Kaffeesätze. Ich glaube, da hat sie auch ihre politische Bildung her. Ich meine, du könntest sie fragen, was ihr Lieblingsmineralstein ist. So, sie wird dir eine Antwort geben, so, keine Ahnung. Salz, ja, das produziert sie am meisten. Tarot-Decks out for Harambe, sag ich nur. Wichtige Entscheidungen treffe ich wie sehr unterschiedlich, treffen wir sehr unterschiedlich. Die einen sehr rational, andere eher intuitiv, aber niemand wirklich auf der Grundlage einer Tarot-Lesung. Ja, du gut, das beruhigt mich jetzt. Keine Ahnung, dann sieht die irgendwie den Narren und das ist so eine Karte, da ist so, glaube ich, so ein Typ auf dem Kopf, so mit einem Seil auf dem Bein und die lässt sich dann so anbinden, so interpretiert es buchstäblich. Weil uns all diese Dinge eher ein Potenzial als Schicksalsprognosen eröffnen. Ach so, ein Potenzial. Ja, genau, das kommt von Kärtchen. Ja, okay. Gut. In Zeiten von Fake News und rechter Propaganda ist es wichtiger denn je, Informationen zu belegen mit Tarotkarten und keinen trügerischen Wahrheiten zu produzieren. Als Journalist, Sternchen, Innenprüfer, überprüfe ich Zahlen und andere Daten für meine Arbeit mehrfach. Weil das Verbreiten von falschen Tatsachen verantwortungslos wäre. Ist das so, ja. Wie, man kann doch schon fast sagen, also das kann doch nicht ihr Ernst sein, das muss doch Marketing sein. Du schreibst so harten Rotz raus und guckst einfach mal, wie viele Leute sich drüber aufregen. Ich habe Probleme, das wahrzunehmen. Wenn das wirklich so ist, dann meine Fresse, Alter. Guck mal, vor allem sagt sie ja in dem vorherigen Abschnitt, dass einige Leute halt sehr rational Entscheidungen treffen. Also sie weiß, was Vernunft ist. Sie kann Vernunft erkennen. Sie kann Rationalität verstehen. Du musst dich nur, aber kannst nicht anwenden, willst nicht anwenden, sie ist so total dagegen. Der Artikel wäre eher was dafür, also für ein Argument, dass man Bleifarbe in Häusern verbietet, weil die Gehirnschaden verursachen. Also sorry, es ist Scheiße, Alter. Ja, aber ja, komm. Ich muss mir vor allen Dingen vorstellen, beim Mystery Magazin muss das irgendjemand gelesen haben und sich gedacht haben, ja, das hauen da raus. Ja, genau. Dass die Redakteure bei Missy nicht gesagt haben, Hängermehl. Ist ja ganz nett, aber vielleicht auf der Richterskala mal ein paar Sachen runtergehen mit dem Geschwätz. Und vor allen Dingen, dass wir jetzt mittlerweile schon angekommen sind bei. Ja, das ist alles Humbug und die Rechten finden das gut, aber wir sind ja nicht die Rechten und deswegen ist das gut. Ja, genau. Ja, wer aber glaubt, dass Wissensproduktion immer neutral verläuft, berücksichtigt viele Machtverhältnisse in der Wissenschaft nicht. Ja. Für diese Dekolonialisierung spricht etwa die Autorin, Künstlerin und Theoretikerin Grada Quilomba. Über die Anerkennung von Wissen schickte mir vor ein paar Tagen ein Freund einen Radiobeitrag von Thomas Palzer vom Deutschlandfunk. Darin hieß es auch, die Produktion von formalisierbarem Wissen beruht auf Rationalität. Auf einer Rationalität freilich, die nur das Zerrbild dessen ist, was Ratio im Sinne von Vernunft ursprünglich einmal bedeutet hat. Ja. Ja, vor allem dann da unten drunter die Erklärung. Vernunft kommt von Vernehmen. Vernehmen, erschnüffeln, erspüren, ahnen. Also hier wird wieder empirisch geahnt. Also, da siehst du einfach mal hier Dialektik, ne? Die Ahnung von irgendeinem tarotliegenden Kaffeesatz. Ja, du musst die Vernunft dekolonialisieren und dann bleibt noch die Ahnung über. Ja, natürlich. Also wenn du irgendwie Platz für Gott haben willst in deiner Weltanschauung, dann musst du deinen Verstand so irgendwie mal loslösen. So, und dann hast du Platz für Gefühle, dann geht es. Nein, aber ich habe immer noch vor Menschen, die in organisierter Religion sich beteiligen, mehr Respekt wie für das hier. Das ist wirklich nur noch Sachen irgendwo rausschneiden, was dir gerade in den Kram passt, einen dämlichen Kaffeesatz lesen. Jemand, der in irgendeine Kirche oder in eine Moschee geht, dafür habe ich noch eher Verständnis wie für das hier. Das ist einfach nur noch Pipi-Taka-Tuka-Land. Alter, was ist denn das? Genauso wie ich es für keinen Zufall halte, dass in gewissen Räumen weiß, christlich, atheistisch und männlich dominiert Juden verächtliches Schnauben halt, sobald ich über Spiritualität und Astrologie spreche, halte ich einen Zusammenhang für unübersehbar. Zeitgleich zum Trend. Sich die mit Spiritualität unterstrich EN, was soll das bedeuten? Spiritualität ist keine Person. Oh mein Gott, Alter. Aber stieg auch die Tendenz, feminin konnotierten Attributen, Hobbys und Dingen wie Verletzlichkeit, Emotionalität, rosa in unterschiedlichen Nuancen als trendstiftende Farbe, Make-up, Glamour mehr Raum zu geben. Denkt die überhaupt nach, was sie da schreibt? Feminin konnotierte Attribute. Und dann findet sie das gut, dass Dinge wie rosa in verschiedenen Nuancen, Make-up und Glamour mehr Raum bekommen oder was? Das ist der heutige Feminismus oder was? All diese Dinge ernten heute weniger Missbilligungen in linken, queeren und feministischen Kontexten als vor 10 Jahren. Diese Abwertung ist tief mit verwurzelt. Oh mein Gott. Und Femme-Feindlichkeit verwurzelt. Diese Dinge gelten in einer patriarchalen Gesellschaft wie Femininität wahlweise als künstlich. Nein, bei euch gilt Femininität als künstlich. oberflächlich, schwach, irrational, unpolitisch, nicht radikal genug. Ich meine, in einer konservativen, patriarchalen Gesellschaft werden doch Frauen eigentlich so entweder halt einfach an Herd gestellt, so als unterwürfig zum Mann, oder wenn, dann werden sie halt einfach angehimmelt, weil sie können buchstäblich Leben zeugen und gebären hier und oh mein Gott und Frauen und ja, Mann. Erstmal eine traditionelle Familie gründen, trad live und so. Ja, nein, also was ist das da? Widerständigkeit misst sich immer nur im Verhältnis zum gesellschaftlichen und politischen Status quo. Ja, aber Feminismus ist doch Teil des Status quo heutzutage. Wann wird der Feminismus entkolonialisiert? Ja, also, machen sie doch gerade, wenn sie gegen die weißen Frauen vorgehen. Ja, ja, also genau. Ich will zu dem Punkt jetzt nur noch mal Nietzsche zitieren. Sein Zitat ist damals wie heute aktueller denn je. Der Feminismus ist nicht der Kampf des Weibes gegen den Mann, sondern der Kampf des missratenen Weibes gegen das Wohlgeratene. Friedrich Nietzsche. Das ja. Und lustigerweise hat genau das jemand hier auf Twitter gepostet als Begründung dafür, warum Ed Patriarchator zu Recht gesperrt worden ist, weil er diesen Satz geschrieben hat. Dann habe ich gesagt, darf man nicht mehr Nietzsche zitieren? Dann habe ich gesagt, bekommt, das wäre kein exaktes Zitat. So auch das subversive Potenzial von Spiritualität, queere Spiritualität aber, die sich weder an ideologisch menschenfeindlicher Auslegung von Religionen noch in antispirituellen Kontexten anpasst, ist fast immer ein radikaler Akt. Ich schreibe fast, weil ich keine Ausnahmen ausschließen möchte. Queere Spiritualität ist ein radikaler Akt. Da kann ich auch sagen, Kaffee trinken ist ein radikaler Akt. Aufs Klo gehen ist ein radikaler Akt. Wenn du es queer machst, dann auf jeden Fall. Aufs Klo gehen. Ja, ist aber dann in dem ganzen Artikel, ich habe mich da ja gerade ein bisschen zurückgehalten, weil ich das einfach die Kraft nicht aufbringe, mich da über jeden Satz aufzuregen. Aber das, weiß nicht, das ist halt einfach die Quintessenz, das zeigt, dass du es bei Hengame halt einfach, also blöd, also doof wie das jetzt klingen mag, du hast es halt einfach mit einer gestörten Persönlichkeit zu tun. Ja. Ja, es ist wirklich dieses Niveau und diese Qualität des Artikels, die mich dazu bringt, den jetzt hier groß und breit auch zu besprechen, weil hier nach der Nummer kann keiner mehr sagen, er habe von nichts gewusst. Ja? Kann keiner mehr sagen, ich habe gedacht, ich habe die Frau eingestellt, weil die vernünftig ist oder so. Was ist das denn? Was ist das für ein Abschnitt? Deshalb rollen sich meine Augen automatisch um 360 Grad, wenn irgendein Jürgen sich über queere Astrologie lustig macht und mir jede Glaubwürdigkeit abspricht, weil ich spirituell bin. Ja, jetzt ist es, weil sie spirituell ist. Gestern war es, weil sie non-binary irgendwas ist. Vorgestern war es, weil sie fett ist. Es wird immer was gefunden. Es gibt wenige Themen, das Wetter und der Weg zum Beispiel, bei dem mich seine Expertisen interessieren. Die Bewertung meiner über Unterstrich Leben. Warum? Was ist das? Warum machst du da einen Unterstrich? Das ist ja, weil sie ein Survivor ist, weißt du doch. Sie überlebt. Sie lebt nicht nur. Überlebensstrategien gehört leider nicht zu diesem sehr engen Repertoire. Wow, was ihr für Worte kennt. Am witzigsten finde ich jene, die spirituelle Praxen für Humbug halten, aber vorschlagen, dass einer Energie und Zeit dafür aufwendet, aufwendet, um durch eine Gratis-Session zu beweisen, dass die eigenen Interessen Schrott sind, sich beziehungsweise am Tarot oder Astrologie etwas daran ist. So, danke für das Interesse, aber warum sollte ich meine Zeit auf diese Art verschwenden? Ja, damit du dir nicht noch mehr Mist in den Kopf setzt, als nee, das eben schon noch nicht will. Das ist noch schlimmer eigentlich. Da versucht man noch höflich zu sein und noch so ein bisschen auf den Wahnsinn einzugehen, wird dafür noch beschimpft. Also die Dame hat keinerlei Anstand. Weil dieses Educate Yourself, das geht mir so auf den Sack. Nein, wenn jemand eine Theorie in den Raum stellt, wenn ich jetzt sage, die Erde ist flach, werden die Leute von mir wissen wollen, warum. Und dann muss ich ihnen das erklären, weil die Lehrmeinung ist nun mal, dass sie rund ist, also eine Kugel oder ein was auch immer. Du bist also einer von diesen Globalisten mit den Globen. Und es ist nicht, also wenn jemand sagt, ich kann zaubern, ist es nicht die Aufgabe der Leute, das zu glauben, sondern es ist die Aufgabe des Zauberers, das zu beweisen. Punkt, ja, Ende, aus. Ich kannte mal eine, die hat unter anderem Videos bei Delfin TV gemacht. Das könnt ihr euch bei YouTube angucken. Das ist auch so ein Esoterik-Kram. Und die hatte, also ich kannte die im Real Life, die Dame. Und ich habe mir mal so eine von ihren Auftritten da irgendwie angeschaut. Und da geht das halt auch so los, dass sie am Anfang erstmal sagt, so, ja, alle Leute, die nicht dran glauben, sollen direkt den Raum verlassen, weil das die Energie stört und so. Alle Zuhörer, die nicht jedes Wort, was ich sage, für absolut hundertprozentig richtig und wichtig halten, bitte den Raum verlassen. Naja, gut, ich meine, wenn du dich auf so einer Feministinnen-Veranstaltung hinstellst und halt harte Fragen stellst, bist du ja auch ruckzuck raus. Also das ist, die Sekten sind sich da sehr ähnlich. Alter, ja, was ich gerade festgestellt habe, es hat mich auch echt traurig gemacht, so ganz tief innen drin. So, die Hengame, die ist so irgendwie mit 10 Jahren war sie weltoffener, rationaler, sinnmachender und warte mal, weniger verbittert. Darf ich mal kurz das einwerfen? Ja. Hengame Yagobi Farah ist seit Ende 2014 Redakteursternchen innen bei Missy, Doppelskorpion und Critical Whiteness Modeblockerin. Was? Also, ich kenne das. Doppelskorpion, krass. Ja, weil die so fett ist? Oder was soll das? Warum ist man denn eine Doppelskorpion? Sie hat zwei giftige Schwänze. Oh, lecker. Ja, dafür keinen Kopf. Alter Schwede, ey. Ich höre manchmal den Einwand, das sei anti-emanzipatorisch, Theorien anzuwenden, in denen die Persönlichkeit von Menschen vor ihrer Geburt bestimmt ist. Das Ding ist, in der Astrologie werden keine Persönlichkeiten festgelegt, sondern Potenziale und Tendenzen. Es muss nicht immer zutreffend sein. Ich habe selbst jahrelang gar nicht an Horoskope geglaubt. Selbst Hengame nicht, Leute. Das hat ja, man sieht ja mal, wie krass die drauf ist. Bis ich queer-feministische las. Etwa von Chani Nicholas. Astrologinnen wie Chani Nicholas brechen die essentialisierenden, gegenderten Zuschreiben in der herkömmlichen Astrologie auf und verknüpfen astrologische Konstellationen mit politischen Ereignissen. Ja, 9/11 war irgendwie, da stand die Sonne im Merkur und das hat dann so lange auf die Türme geschienen, bis das Jetfuel angefangen hat zu brennen. Ja. Ich höre manchmal den Einwand, es sei anti-emanzipatorisch, Theorien anzuwenden, denen die Persönlichkeit von Menschen vor ihrer Geburt bestimmt wird. Das Ding ist, wenn zum Teil deine Persönlichkeit vor der Geburt schon durch deine Genetik feststeht, kann man Menschen eher helfen, in Würde zu leben und ihnen eine bessere Bildung zukommen zu lassen, mit manchen Problemen, für die sie nichts können, weil es genetisch ist, zurechtzukommen. Aber sie lebt im Wunderland, wo Gene überhaupt nur ein soziales Konstrukt sind. Und es ist einfach nur gesellschaftsschädigend, Realität abzuerkennen, von Gen nichts zu halten und dann aber auf Astrologie aufzuspringen. Es ist meine Fresse, Alter. Ich komme nicht mehr fit, Alter. Das ist der Kampf gegen das phallogozentrische Weltbild im Endstadium. Ich sag's euch. Über manche Sternzeichen gibt es mehr Vorurteile über andere, aber meistens lacht ein über sich selbst, wenn die eigenen Sternzeichen in Memes oder von FreundInnen gegrillt werden. Ja, so ist es mit allem. Man kann zum Beispiel auch drüber lachen, wenn jemand irgendwie einen Witz über Stereotypen von Frauen macht. Oder von Schwarzen, oder von Weißen, oder von Chinesen. Kann man auch, wenn man nicht völlig verstockt und verblödet ist. Aber dann sucht man sich halt Sachen, andere Zuschreibungen, wie zum Beispiel das Sternzeichen von jemandem und lacht dann darüber, weil es politisch korrekt ist. Seid ihr eigentlich doof? Merkt ihr nicht, dass ihr ein Programm nur verschiebt? Und das findet ihr hier 4-mal in diesem Absatz. Siehe? Ja. Nee, siehe, Genau. Voller Sternzeichen. Hm. Niemand wird von der Polizei festgenommen, weil sie eher Skorpion ist. Ja, schade eigentlich. Vor allem Doppelskorpione sollten festgenommen werden. Astrologie steckt Menschen nicht in Kategorien, die sie für ihr restliches Leben einschränken. Das heißt auch, Menschen können ihr Arschlochverhalten nicht durch ihre Sternzeichen rechtfertigen. Verantwortung übernehmen müssen alle. Egal, ob ihr Aszendent Kröte oder ihr Mond im Mansplainer ist. Verantwortung übernehmen müssen alle. Das sollte sie sich mal an der eigenen Nase anpacken und in ihrem Leben ein bisschen aufräumen. Nee, sie arbeitet also doch voll daran, dass die Gesellschaft besser wird. Jetzt hör mal auf. Ja, und sie ist ein Exempel dafür, ein Beispiel dafür, was eine gescheiterte, verbitterte Existenz ist, die einfach nur ihren Frust und ihren Wut auf die Gesellschaft projiziert und eigentlich nur alles schlimmer macht von dem, was sie glaubt, was sie besser macht, was ihr eigenes Leben nicht unter Kontrolle hat. Ach Mann, jetzt hör auf, Abel. Weißt sorry, du, nur weil du keine queeren Hexen kennst. Wenn du Kaffeesatz liest, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Sorry, das ist... Nein, du... So, du... Es ist wie ein Blick in die Vergangenheit. So stelle ich mir Leute vor, die im Mittelalter gebildet waren. So, ich... Keine Ahnung, Alter. Was soll ich damit? Das ist der Abgrund des deutschen Feminismus, Missy Magazine. Das ist... Geil, Alter. Das ist intellektueller Diskurs. Und dann soll man sowas ernst nehmen. Sehr geil, auch diese T-Shirts, auf die sie oben da eingeht, die irgendwie jemand raus, die Astro-Kollektion im ersten Satz, da habe ich da mal drauf geklickt, da verkauft jemand wirklich T-Shirts, da steht dann irgendwie Waage und dann ist ein Zeichen drüber und das T-Shirt kostet $350. Auf sowas verlinkt die gute Hängermee. Ja? Hier runter, scroll mal runter, da T-Shirt, so sieht's aus, hinten steht ein Spruch drauf, vorne dein Sternzeichen, $350. Und es ist noch scheiße geschnitten. Es sieht aus wie der letzte Deppenanzug. Vor allem, also sehr lustig finde ich halt das mit Krebs. Ja, da steht dann Fat Cancer vorne drauf und dafür zahlst du €350. Oder Dollar. Mhm. Oder das würde ich ihr aber zum Geburtstag schenken. Aber die ist doch Doppelskorpion. Ist doch egal. Nee, die ist auf jeden Fall Krebs. Also, unabhängig davon. Ja, also abschließend zu dem Thema Taz, Missy Magazin, etc. Merkt ihr nicht, welchen Schaden ihr euch zufügt, indem ihr so Leute bei euch... Ah, fuck. Ja. Das ist ein Artikel aus dem Missy-Magazin. Da geht es um Karneval. Das war ja letzte Woche. Noch ein Missy-Magazin. Ja, nee, aber den lesen wir nicht ganz. Aber hier wird wieder mal die Geschichte erzählt, halt davon, dass nicht homosexuelle Menschen halt Frauenkleider anziehen zu Fasching, also Männer zum Beispiel, und ähnliches, und dass Modetrends aus der queeren Szene von den Heterosexuellen übernommen und geklaut werden und so. Aber das wirklich Kriminelle ist gleich hier im zweiten Satz. Karneval. Karneval ist in etwa so lustig wie Loriot. Und das ist für mich eigentlich ein Grund, dem Missy Magazin sofort den totalen Krieg zu erklären. Ne? Du musst es sozusagen deabonnieren und abbestellen. Genau. Und wenn ich es irgendwo sehe, dann tue ich es unter die anderen Zeitschriften in der Arztpraxis, damit es keiner liest. Das ist gut. Interessanterweise habe ich nichts zu dem Autor gefunden. Buendia deutet mir auf den Pseudonym hin, weil das ist ein Name, der in einem bekannten Roman von Garcia Marquez sehr viel verwendet wird. 100 Jahre Einsamkeit war das, glaube ich. Ich wollte eigentlich mal den Hintergrund rausfinden, finde ich aber nicht. Aber es ist halt das Übliche. Alles, was ihr cool findet, war früher mal queer. Bürstenhaarschnitt zum Beispiel ist eine queere Erfindung. Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Ich dachte immer, das kommt irgendwie aus dem Militär. Aber was ist ein Bürstenhaarschnitt? Naja, halt kurze Haare. Kurze Haare? Ja. Oh Gott. Viele Leute kurze wissen Haare. Noch nicht, dass die Weltraumaffen ursprünglich mal queer waren. Aber dann ja, wir haben uns den Namen nur von so einer queeren Gruppe gestohlen und haben dann gesagt, geht weg, ihr seid queer. Genau. Genau, nachdem wir mit dem Gamergate, was wir auch den Queeren geklaut haben, fertig waren. Ja. Und seitdem sind wir queer. Eigentlich hießen wir auch mal die Queeren, aber da haben wir noch keine Streams gemacht. Ja. Ja, aber wie gesagt, Loriot anpinkeln geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Weil wir haben nicht so viel gute Komiker in Deutschland, aber wer Loriot nicht lustig findet, der sollte wirklich mal wer Loriot so lustig findet wie Karneval, der sollte echt mal drüber nachdenken, ob mit dem Humor Zellen noch alles in Ordnung ist. Oh. Murat spielt Prinzessin. Alex hat zwei Mütter. Sophie heißt jetzt Ben. Queerformat aus Berlin. Und ich schlage vor, lasst uns eine Mauer um Berlin errichten. Das ist das Handbuch für die Kitas, oder? Ja, genau. Das ist für Kindertagesstätten. Das ist ganz mies. Ich habe mir das nur in Ansätzen angeguckt, aber hast du dir das ganz durchgelesen? Hast du dir das angetan? Nee, das geht gar nicht. Da bist also ich habe vorhin erst wieder einen Artikel über Berlin gelesen, wie unfassbar krass die Kriminalität da metastasiert und wie die Polizisten da halt einfach von vorne bis hinten, also nicht nur im Stich gelassen, sondern von ihrer eigenen politischen Vertretung von hinten erdolcht werden. Und da überkommt mich echt die eiskalte Wut, wenn ich sehe, was in Berlin halt mit Steuergeldern, so wieder, wo da die Prioritäten liegen, was da ausgegeben wird und alles, ne? Und naja, brauchst du eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ich höre in letzter Zeit auch immer mehr, dass Berlin auch nicht mehr so die tolle Party- und Clubbing-Location wohl ist. Also wenn das den Status auch noch so als Touri-Party-Stadt verliert, dann hat Berlin ja echt nur noch Politik anzubieten. Das ist auch nicht so toll. Und das ein oder andere gute Museum. Ja, und eins und gerade geschlossen ist wegen Renovierung. Oder wenn nicht sowas draus geklaut wird. Apropos Museum, die haben neulich aus dem Museum so eine riesen Goldmünze geklaut. Ja. Dann haben sie das Fluchtauto gestellt und haben das mitgenommen. Und dann sind die nachts in die Polizeiwache eingebrochen und haben die Spuren an dem Auto unkenntlich gemacht. Wegen Personalmangel kann sich die Polizei in Berlin selber nicht mehr schützen und hat private Sicherheitsfirmen, die Gelände von der Polizei überwachen müssen. Wo klar ist, diese Sicherheitsunternehmen sind in den Händen von denselben Leuten, die sie gerade ausrauben. Oh ja, hier dieses Schaubild ist gut. Also ist, wie gesagt, nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, es geht um Dinge, die im Kindergarten vermittelt werden sollen, an eure Kinder, auch falls ihr welche im Kindergartenalter habt, also Geschlechtsmerkmale, Geschlechtsidentität, sexuelles Begehren, Ausrichtung auf das Gegengeschlecht, was ist lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich, genderqueer, nicht binär, cisgeschlechtlich, also alles so Themen, die ihr auch im Kindergarten hattet, ja. Gib jetzt die Bauklötze, Sven Torben, du bist cisgeschlechtlich. Ja. Ja. Also. Privilegierter Status. Ja. Privilegiert ist heterosexuell. Ich bin so geboren, ihr Deppen. Warum ist das ein Privileg? Wie kann das denn sein? Oh Gott, ey. Unbewusste Machtverhältnisse. Die haben die Ursünde, das müsst ihr wissen, das sind böse Menschen. Folge meinem Zeichen, meinem politischen Zeichen und ich zeig dir, wer die bösen Menschen sind. Folgt der Sandale, nein, folgt der Flasche. Kinderrechte und Geschlechtervielfalt. Ja, damit schon Vierjährige sagen können, Mami, ich bin ein Mädchen. Oder was? Das ist dann ernst zu nehmen und wir müssen sofort einen Operationstermin machen oder was? Ja, und wenn dein Kind dann von einem anderen Kind angepöbelt wirst, dann gehst du zur Kindergärtnerin und sagst, ich glaube, das andere Kind, was dein eigenes angepöbelt hat, das ist Transgender und das braucht Hormonersatztherapie und dann wird es den Eltern weggenommen, weil die sagen, nee, das kann nicht sein, weißt du, und dann so Sachen werden da dabei rumkommen, ich sag's euch. So wird es irgendwann in der Presse geben. Wenn Murat Prinzessin spielt, wie das hier im Titel steht, kann er nur hoffen, dass sein Vater nicht zufällig an dem Tag ihn abholen muss, weil die Mutter krank ist oder so. Weil sonst hat der Arsch aber Kirmes bei Murat. Da gab es doch diese Woche auch einen Artikel im Postillon mit dem Baby und das erste Wort war Mutter. Und dann war das Geschrei groß und dann gab es einen Shitstorm im Internet, weil das ja sexistisch ist und alles. Kann man sich die Antifa protestiert vor dem Haus irgendwie und so. Genau, und die erwarten jetzt, dass das zweite Wort, das er lernt, Entschuldigung ist. Was zum Teufel ist eine kinderrechtsbasierte Forschung? Ich denke mal, das ist ein Unterbereich der Gender Studies. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ein neues trojanisches Pferd um die... Wir arbeiten eng mit der Zivilgesellschaft. Hallo Frau Kahane. Winke. Was haben die Themen sexuelle, geschlechtliche Vielfalt mit den Kinderrechten zu tun? Ja, das frage ich mich allerdings auch. was haben die damit zu tun, da Kinder irgendwie eigentlich vor sexuellen Dingen geschützte Wesen sind, also zumindest vor praktischer Sexualität. Oh. Ja, das ist eine sehr seltsame Sprachregelung, dass sie halt meinen, Kinderrechte bedeutet, dass Kinder ein Recht haben, ihre eigene Sexualität bestimmen zu können. Oder dass Kinder. Aber die sind einfach, solange sie nicht kognitiv dazu in der Lage sind, man kann ja irgendwann drüber streiten, was ein volljähriges Alter ist für Sexualität, aber ich meine, wir reden hier über Kindertagesstätten, das heißt Kinder bis 6, 7, 8 maximal Jahre, da gehe ich einfach mal davon aus, dass über Händchen halten nicht unbedingt viel hinausgehen sollte in dem Alter, zumindest auch nicht vom Verständnis her, und dann kommen ja auch noch so Sachen wie Pubertät und sowas ins Spiel, also ob das schon in der richtigen Zeitpunkt, in dem du keine ist, Filme zu sagen, dass sie selber das steuern sollen, weiß ich nicht. Das Kind darf doch auch sonst nichts. Es darf keinen Alkohol trinken, es darf keine Zigaretten kaufen, es darf kein Auto fahren. Warum muss es dann, warum halten wir es dann für entschlossen genug oder rationale Entscheidung, wenn ein Kind dann sagt, ich bin im falschen Körper? Warum? Und warum müssen das die Länder, die was erwirtschaften, bezahlen, dass Berlin so eine Scheiße drucken lässt? Das frage ich mich auch. Ich frage mich eher, wie wir die Mauer bezahlen, die wir um Berlin bauen. Die bezahlen die Berliner selber. Ja, das würde ich auch behaupten. Aha. Den kürzen wir die Stütze und dann Mauer um Berlin. Und dann hoffen wir einfach, dass es sich ausbreitet. Wir müssen vorher die Sachen aus den Museen holen, damit die nicht irgendwie gesprengt werden, weißt du? Das heißt, irgendwann Pergamonaltage sprengen. Auf jeden Fall die Erkenntnisse der Studie des Deutschen Jugendinstituts aus 2015, Coming Out, und dann machen deutlich, dass die... Und dann mach deine Kack-Hausaufgaben. Wen interessiert das? Dass die weißt du, keine Ahnung, was... Da kommt dein Kind an und sagt, ich bin jetzt schwul. Da sagst du, ist das dein Zimmer aufgeräumt? Und dann sagt es, nee. Dann sage ich, ja, da räumt der Kackzimmer auf, ist mir doch egal. Weißt du, Das ist die Thematisierung von Verwirrung. Wenn dein Zimmer aufgeräumt ist, dann kannst du schwul sein. Eben. Mit Kindern jetzt lass selbst den Christ aber diesen wichtigen Satz sagen. Gar nicht früh genug beginnen kann. Gar nicht früh genug. Gar nicht früh. Vielleicht sollte man schon irgendwie hingehen und so Platten von Liberace oder George Michael auf den Bauch der schwangeren Frau legen, weißt du? Damit die Kinder da schon mal sehen, was Queerness ist. Gott, oh Gott. Ja, ich sehe schon, da kommen dann Kinder an, die sagen, ein Teil meiner Geschlechtsidentität ist, mir abends nicht die Zähne zu putzen. Weißt du? Und dann sagst du nein. Und dann heißt es, ja, er hat meine Gender-Identität misshandelt. Weißt du, das ist doch alles Mumpitz. Und wenn die das mit den Attack-Helikoptern mitkriegen, dann müssen ganz viele Eltern in den Gärten Hangare bauen. Ich freue mich schon drauf. Landungsplattform auf dem Dach. Wobei man sich ja in Deutschland nicht als Attack-Helikopter identifiziert, sondern als Leopard 2 Kampfpanzer. Oder als Chinook, das ist auch immer gut. Nee, als Leopard 2 Kampfpanzer dürfen sich nur Deutsch-Türken, die nicht kurdisch sind, identifizieren. Ah, okay. Macht Sinn. Oh Gott. Kindertagesstätten, ey. Früher waren das Orte von Lego und Holzeisenbahnen und Cowboy- und Indianerspielen im Hof. So als ich, also das war zu meiner Zeit aktuell. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ja, sowas hier. Aber das sind doch keine Kindergartenkinder. Das sind doch Erwachsene auf dem Bild. Warum haben die sich die Hände so dreckig gemacht? Mich würde das interessieren, wie viel das Bild gekostet hat. Weißt du, es war wahrscheinlich so ein Projekt für 4.500 Euro oder so. Wollen wir das noch ewig durchgehen? Ich will das nicht mehr sehen. Bunte Hände. La, la, la. Aber das ist immer so dieser Zwiespalt zwischen, ich will mir das nicht angucken, ich will es nicht sehen, und das passiert tatsächlich in Berlin. So. Ja, aber es ist halt einfach, wir wissen doch alle, weiß ich nicht, das schlechter. Ich weiß nicht, welche Shadowrun kennt irgendwie. Und ich habe immer das Gefühl, so Berlin wird so die erste abgeschottete, dieser erste abgeschottete Megakomplex, wo dann keiner mehr von außen reingeht und da drin grasieren dann die schrecklichsten Dinge irgendwie. Und dann gibt es irgendwelche Shadowrunner, die dann todesmutig nach Berlin Downtown eindringen. Und Teile vom Pergamon-Altar rausholen. Oh, I am Jazz. Jill ist anders. Oh. Ja, Jazz war doch dieses Transgender-Kid aus den USA, was dann Ersatzhormontherapie bekommt, bevor die Pubertät abgeschlossen ist. Und dann hast du einen Menschen sterilisiert, weil die Eltern progressiv sein wollen. Weil es ist genauso wie bei einer veganen Katze. Wir wissen genau, wer die Entscheidungen trifft. Ja, wie ist es denn, wenn jetzt mein Vierjähriger zu mir kommt und sagt, gib mir mal eine Schere, ich will mir den Sack abschneiden. Dann muss ich ja eigentlich sagen, du, das ist dein Ding, wie du dich sexuell identifizierst. Ich hole mal die Schere. Diesen Checkliste müssen wir uns auch nochmal angucken. Wie vielfältig ist die Welt? Wie vielfältig sind die Weltraumaffenkindergärten? Ja, uns ist bewusst, dass lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche LGBTI-Kinder, Eltern und Kollegen in unserer Einrichtung mitunter andere Bedarfe haben können als heterosexuelle und cisgeschlechtliche Menschen. Trifft nicht zu. Ja, deine wunderbare Identität als Schneeflocke ist mir egal. Können wir Sexualität vielleicht einfach aus den Kindergärten rauslassen? Das wäre mir viel lieber. Unseren Kindern, Eltern und KollegInnen ist bekannt, dass sie ihre Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung in unserer Einrichtung thematisieren können. Warum? Das werde ich noch einige Male brüllen, glaube ich. Warum soll jemand in dem Kindergarten seine sexuelle Orientierung thematisieren können? Warum? Aber ja. Wir fühlen uns sicher, mit Kindern, Eltern und Kollegen über Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierung zu sprechen und können bei Homo- und transphoben Abwertung und Diskriminierung kompetent intervenieren. Wenn man nicht über seine sexuelle Identität spricht, kommt es auch nicht zu transphoben und homophoben Abwertungen oder Diskriminierung. Trifft nicht zu. Mann. Wir kennen Beratungsstellen und Hilfsangebote, die wir LGBTI-Kinder und Eltern bei Bedarf vermitteln können. LGBTI-Kinder, wir reden von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren. Ja. Ja, aber stell dir mal vor, die spielen mit Bauklötzen, mit irgendwie so Buchstaben an der Seite und dann legen die so LGBTI. Dann muss man die doch vermitteln. Dann nehme ich ihnen die Bauklötze weg. Oh Gott, ey. Wir nehmen an Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zu den Themen geschlechtliche Vielfalt, geschlechterbewusste Pädagogik, Familienform etc. teil. Wir geben euer Geld für irgendeinen Schwachsinn aus. Guckt mal. Oh Gott, Leitbild. Benennen explizit die Inklusion von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Meint ihr, dieses Ding wird irgendwann auch in 10 Jahren dafür sorgen, dass es so eine Diskussion gibt wie die Kinderschänder-Scheiße von den Grünen? Ich meine, was soll das? Warum sexualisiert man den Kindergarten in jeder erdenklichen Möglichkeit? Naja, ich denke, es wird schon auf jeden Fall dazu führen, dass irgendwann mal wieder irgendein riesiger Missbrauchsskandal aufgedeckt wird und dann sich dann alle fragen, oh, also wie konnte das denn jetzt passieren? Ja. Wenn dann die Kindergärtner mit ihren Schützlingen frühkindliche Masturbation üben sollen. Wir vermeiden Verbesonderungen. Warum vermeidet ihr nicht beschissene Worte? Wir respektieren, wenn Kinder aus Regenbogenfamilien zurückhaltend sind. Aus anderen Familien, die müssen aber über ihre Sexualität reden, oder was? Wir befürworten, wenn Kinder individuelle Spiele, was? Oh mein Gott. Zielinhalte und Strategien. Oh Gott. Ich finde das mit der Mauer noch zu, also wenig endgültig. Also die Stadt ausbuddeln und in die Sonne schießen, finde ich jetzt ein bisschen extrem. aber die Mauer, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Wir könnten so zwei Arschen bauen. Eine bauen wir für uns und eine für die Leute in Berlin. Unsere Kinder können Bücher und Spiele mit vielfältigen lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Hauptfiguren und Inhalten in unserer Einrichtung finden. Die geschlechtliche Jahre alte Kinder. Eure Kinder müsste das auch heißen. Eure Kinder können Bücher und Spiele mit vielfältigen lesbischen Schwachsinn bei uns finden. Oh Gott. Außerdem legen wir auch Pornos aus und stellen ihnen jeden Sonntag irgendwie eine Kiste Wodka hin. Wir verwenden und LSD, mein Sorgenkind von Albert Hoffmann. Die spielen dann den ganzen Tag GTA und kiffen. Das ist ihre Geschlechtsidentität. Ich kann ja nicht so viel essen, wie ich kotzen will. Ich werde nachher mal wieder schön alte Folgen Ekel Alfred gucken und Realitätsflucht gehen und mich in die Bundesrepublik der 70er Jahre zurückträumen. Aber genau das werfen sie uns doch vor, dass wir irgendwie... Ja, manchmal muss das sein. Ja, das ist besser, ich weiß nicht, ich könnte auch genderqueere Astronomie danach noch betreiben, aber irgendwas brauche ich. Also nach dem Cringe, die letzten beiden Sachen, die wir besprochen haben, Hängermehl und das, muss ich nachher auf jeden Fall irgendwas machen, um mich zu erden. Vielleicht lese ich auch einen Shadowrun-Roman, man weiß es nicht. Kannst du ja Altered Carbon angucken. Wir befürworten, wenn Kollegen individuelle Kleidungsstile, Frisuren, Körpersprache etc. wählen, auch wenn diese sich nicht gängigen Geschlechtsvorstellungen entsprechen. Ja. Warum? Das ist deine Arbeitsstelle, nicht deine Projektionsfläche. Das könnte man auch alles runterbrechen auf, wir machen, was wir wollen und pushen unsere Ideologie. Trifft zu, ja, volle Punktzahl. Wir sind komplett eigentlich irgendwie von Sexualität besessen, aber schickt uns trotzdem weiter unsere Kinder und einen Scheck jeden Monat. Eure Kinder und einen Scheck jeden Monat. Das sind halt gleichen Fragen, die wir machen. Ja, okay, ich gehe mal weiter. Ja, jetzt ist hier das Ding mit dem... Eine Königin hatte drei transbinäre Kinder. Eines Tages kam eine disabled schwarze Fee aus dem Wald. Ich glaube, da haben sie die Überschrift geändert. Da war, meine ich, soweit ich weiß, noch für die Rechte der weißen Frauen oder sowas. Oder es war noch ein Artikel zum selben Thema, auf jeden Fall zu dem ganzen AfD... Marsch da oder zu diesem Frauenmarsch. Ich weiß gar nicht, war der wirklich direkt von der AfD? Oder ja, das nur oder das war auch wieder gewollte Ungenauigkeit. Sicher, okay, Überschneidungen, aber halt wurde ja von einer Frau angemeldet, die nicht in der AfD ist. Naja, auf jeden Fall, was mir dann halt bei dem Taz-Artikel, als der dann getwittert wurde, habe ich dann mal die ketzerische Frage gestellt, ob das nicht... der logische Schritt ist, wenn der intersektionelle Feminismus irgendwie ja jetzt schon weiße Feministin selber als Feindbild irgendwie benutzt oder sagt, um die braucht man sich nicht kümmern, ja, dass es dann halt andere Leute gibt, die sagen, naja gut, dann kümmern wir uns halt. Ne? Ich finde auch die Unterschrift zum Bild ganz toll. Das ist richtiger Feminismus. Women's March im Januar in Washington. Und dann einfach bestes Bild mit dem Plakat The Future is Female. So, ja, toll. Und dann wollt ihr mir sagen, dass Feminismus für Gleichberechtigung von Mann und Frau ist. Ne? Aber die Zukunft muss weiblich sein. Das mit der Verschleierten. Wird so sein. Das mit der Verschleierten vorne. Das ist der richtige Feminismus. Ja, genau. Ah ja, genau. Also ich bin ja auch Feminist. Also ich verbreite den richtigen Feminismus. Also ja. Damit es jetzt mal geklärt ist. Also Hat einer von euch das Event so ein bisschen verfolgt? Es gab ja ein paar Livestreams. Bevor wir zum Event selber kommen, möchte ich noch sagen, das hier ist ein Interview mit der Organisatorin eines Gegenmarsches. Und was mich halt hier wirklich betroffen gemacht hat, waren die Sätze, die die gute Frau gesagt hat, wie wir werden versuchen, mit so vielen Menschen wie möglich die Demo einzukesseln. Wir werden versuchen, Straßen zu sperren. Wir werden versuchen zu verhindern, dass diese Leute marschieren können oder laufen können. Und das finde ich so eine unsagbar beschissene Haltung anderen halt von vornherein mit der Absicht, irgendwo hinzugehen, eine Veranstaltung komplett zu verhindern, die erlaubt ist in einem demokratischen Staat, das ist eigentlich, sollte das strafbewehrt sein, weil es kann eigentlich nicht sein, dass du anderen Menschen die Grundrechte wegnimmst. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber in Leipzig ist jetzt tatsächlich die Immunität einer Parlamentarierin der Linken aufgehoben worden, wegen genau sowas. Recht so. Ja, da wird jetzt ermittelt und die haben ja auch findige Menschen, haben ja auch diesen Women's March oder diesen, haben das da gestern alles beobachtet und haben da wohl auch Politiker der Grünen entdeckt, die sich da in Blockaden die sich an Blockaden beteiligt haben. Und ich sag mal, da ist die AfD ja relativ schmerzbefreit. Ne? Also ich könnte mir da halt auch gut vorstellen, erstens, dass sie zu dem Thema nochmal eine Generaldebatte halt irgendwie anstößt, ne? Oder das in irgendeiner anderen Form auf den Plan bringt. Und zweitens haben die ja auch jetzt, ich sage mal, über diese Parteistrukturen dann halt auch gewisse Kontakte, um da halt auch mal juristischen Druck aufzubauen. Also ja, weiß also, ich nicht, ob das da jetzt weiterhin alles so locker durchkommt. Dass die Grünen sich einen drauf runterholen, wenn sie irgendwann mal irgendwie verurteilt worden sind wegen Verstoß gegen das Versammlungsrecht, das ist bei denen ja häufig so, auch in der Vergangenheit schon. Also. Ja, aber auch gerade wieder, wenn man das jetzt in also nicht, dass ich das, also ich habe eigentlich auch keine Sympathie für die Leute, die ich da gestern gesehen habe. Ich meine, da können wir jetzt zu der Besprechung von dem aktuellen Ding kommen, ja. Da waren ja mehr Männer als Frauen, eindeutig, und es war ein ziemlich kümmerlicher Haufen. Da kann man sich jetzt fragen, ob das so wenige waren, weil von vornherein gewaltsame Verhinderung angedroht wurde, ob es so wenige waren, weil viele Leute gar nicht dahin durchgekommen sind, wie man gelesen hat. Aber die Demo an sich fand ich jetzt auch nicht so erhebend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja der springende Punkt, es ist mir halt scheißegal, wer das ist und was sie da machen. Ja, die haben eine Veranstaltung, die ist genehmigt, dann sollen die das machen. Du kannst auch dagegen protestieren, das ist ja auch dein gutes Recht. Ne? Aber halt, du darfst den anderen Leuten nicht ihre Ausübung der Grundrechte verhindern. Und da haben wir was Feines. Ja, das ist wieder der richtige Feminismus. Genau, zu einer Theorie, die ich bei einem meiner ersten Auftritte hier schon mal geäußert habe. Ja, die radikale Linke hat ihr revolutionäres Subjekt ausgetauscht. Ja. Und das, was halt mal der arbeitende weiße Mann war, in dem quasi im alten Kommunismus oder im alten Sozialismus, da war halt einfach die normale mitteleuropäische arbeitende Bevölkerung das revolutionäre Subjekt. Das heißt, das Vehikel, anhand dessen man halt die Macht erlangen wurde, wie man hier sieht, das ist jetzt halt ausgetauscht worden. Ne? Und ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ein Großteil dieses Revanchismus, der in diesem intersektionellen Feminismus drinsteckt oder in dieser gesamten intersektionellen Ideologie von links, ist nichts anderes als üble Rachegelüste gegenüber ihrem alten revolutionären Subjekt, das sich halt als untauglich erwiesen hat oder als unwillig. Ne? Ja, und zu dem, was Sie hier schreiben, besorgte Bürger und Frauenrechte in Anführungsstrichen, das kann man auch über jeden Slutwalk drüber schreiben. Über jeden Spinner, der irgendwie meint von wegen, Gewalt gegen Frauen ist epidemisch und Patriarchat, tralala, den kann man auch einen besorgten Bürger nennen. Oder meint wegen besorgten Bürger. Es gab irgendwie einen Bericht über das Erdbeben in Mexiko und da stand auch in der Unterüberschrift des Spiegel stand auch irgendwie besorgte Bürger rannten auf die Straße. Und ich dachte mir, das ist schon so in den Köpfen drin, dass ich diesen Standardspruch gar nicht mehr rausgeben. Vor allem, ja, ich weiß nicht, dann war das Erdbeben wahrscheinlich auch nur Fake News, wenn besorgte Bürger rausgelaufen sind. Dann das, hat die Erdbeben war, das war Erdbebophobie. Die Gaia, halt die Göttin, so, ne, die ist Misogynie, dass man denkt, dass das böse sein könnte, wenn es Erde bebt. In Wahrheit ist das nur historische Unterdrückung des Planeten, die sich in einem Act of Empowerment da irgendwie äußert. Und ich erkläre mich solidarisch mit Gaia. Auf jeden Fall. Vor dieser ganzen Veranstaltung habe ich ein Interview mit der oder einer der Mitorganisatorinnen da gesehen. Die wirkte relativ eingeschüchtert, meine ich. Die ist wohl recht persönlich recht angegangen worden, auch in ihrem Umfeld wohl. Und wie ich es jetzt gehört habe, hat sie wohl auch gesagt, dass sie so eine Veranstaltung jetzt halt nicht nochmal machen wollen wird, aus welchen Gründen auch immer. Habt ihr noch irgendwas vom Ablauf, was ihr da erzählen könnt? Weil, wie gesagt, ich habe das nicht konkret verfolgt, was da jetzt passiert ist. Also, sie sind nicht marschiert, das ist passiert. Also, es wurde blockiert, erfolgreich, und die sind nicht mal losgekommen. Und dann haben sich wohl noch ein paar Leute zum Kanzleramt durchgeschlagen, obwohl die Veranstaltung schon für beendet erklärt worden ist. Also, ja. War so, wie man es erwartet hat. Die Linke hat das nicht gern, wenn Leute demonstrieren, die auch nur einen Faden weiter rechts sein könnten als sie. Wobei ich das halt auch lustig finde, sie sprechen ja dann damit halt auch allen Frauen, die da waren, auch wenn es nicht die Mehrheit war, ab, dass sie echte Ängste haben und dass sie echte Probleme haben. Ja, also genau das, ja, was sie andersrum immer fordern, dass keiner machen darf. Das ist ja der springende Punkt. Da beißt sich ja die Katze mal wieder im Schwanz, weil du da halt einfach merkst, es geht gar nicht um die Frauen, es geht um ihre politischen Ziele. Ende aus. Es ist vollkommen irrelevant, ja, was Frauen denken für diese Leute. Es geht darum, was ihren eigenen politischen Zielen dienlich ist. Ja, apropos politische Ziele. Niedersachsen will einen neuen Feiertag. Ursprünglich wollten sie uns einen Reformationstag reinwürgen und das gab nicht so gute Presse und deswegen gibt es jetzt neue Ideen. Und ganz hoch im Kurs steht auf jeden Fall der 8. März. Der 8. März ist Frauenkampftag aus dem Sozialismus und ja, jetzt sind die ganzen Leute irgendwie der Meinung, das ist doch eine prima Sache. Also es gibt noch andere Vorschläge hier, der Humanistische Verband Niedersachsen heißt das zwar gut mit dem 8. März, also könnt sich damit anfreunden, aber die schlagen auch noch den Tag der Menschenrechte vor. Das ist halt so ein Ding, was die vorschlagen. Am 10. Juni war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also wenn es nur die drei Möglichkeiten gibt, die hier stehen, dann bin ich für den Europatag, weil wer will im März oder im Dezember einen Feiertag haben? Ich will einen Feiertag, wo es schön warm draußen ist und fertig. Ist mir scheißegal, echt. Und warum nur für ein Geschlecht einen Feiertag machen? Warum? Ja. Warum machen Weil's wir dann nicht den Welthumanismustag? Oder? Ja, aber ja, wie lange soll das noch weitergehen? Den gibt es auch, den Welthumanistentag, lustigerweise. Das ist sogar in Berlin ist das zwar ein Tag, wo die Leute nicht alle frei haben, aber die Kinder zumindest, die dem Humanistischen Verband Berlin angehören, müssen da nicht in die Schule gehen. Und der Welthumanistentag ist immer am längsten Tag des Jahres. Also wenn die Idee ist, dass es schön warm sein soll, dann ist es auf jeden Fall, ließe sich der auf jeden Fall gut dafür benutzen. Aber ich denke mal, dass sie sich wahrscheinlich unsere CDU, SPD, Landesregierung dazu nicht überreden lassen wird. Wie lange soll das noch so weitergehen, Mann, mit diesem ganzen Femikram? Mann, ich habe doch echt keinen Bock mehr drauf. Ich hatte vorher keinen Bock drauf. Ich wollte nur Videospiele spielen und dann das. Wird das Königsbienen-Syndrom schlimmer, also die Queen Bee-Syndrom? Das hier geht es. Königinnen-Syndrom. Genau, das Bienenköniginnen-Syndrom. Das geht hier darum, dass am Arbeitsplatz Frauen oftmals von anderen Frauen blöd angemacht werden. Und man hat das in mehreren Studien hier analysiert und man ist darauf gekommen, dass wenn Männer von der Gesellschaft vorgeschriebene Geschlechterrollen verlassen, andere Männer sie nicht unbedingt deswegen angreifen und aber Frauen sich gegenseitig eher auf soziale Normen trimmen. Und das war sozusagen deren ihre Konklusion. Und ja, Frauen belästigen sich gegenseitig am Arbeitsplatz und es ist schwerer, dann zu intervenieren. Und wenn sozusagen eine Frau mit einer anderen Frau am Arbeitsplatz Probleme hat, ist es einfach so, dass es in der Regel dadurch beendet wird, dass jemand den Arbeitsplatz verlässt. Und wenn es ein Mann ist, dann ist man in der Regel in der Lage, dass der Mann das einstellt. Ist dann auch ganz interessant so in Sachen Verhalten und so. Und ich meine, die haben auch ihren Gender Bias ein Stück weit hier drin, aber selbst wenn sie ihre Gender-Linse aufsetzen und dann eine Studie machen und halbwegs objektiv Daten angucken, kommen sie trotzdem drauf, dass ihre eigene Linse Blödsinn ist, was man da rauslesen kann. Fand ich ganz lustig so. Also, ja. Keine Videospiele übrigens. Ja, aber Videospiele sind Leben. Videospiele sind Liebe. Da haben wir es doch schon. Nein! Mann, ich will doch nur Videospiele spielen ohne Politik, Mann! Du mit deinem Eskapismus! Ich fände es inzwischen irgendwie, wäre es wahrscheinlich ressourcensparender, wenn man einfach Artikel über Sachen schreibt, die kein Sexismusproblem haben. Ja, Ressourcensparen. Also kann man das Hauptding, was das Ding eigentlich verfolgt, ist ja wahrscheinlich, um die Scheißzeitung voll zu machen mit Sachen, wo sich Leute drüber aufregen und dann draufklicken. Das Lustige ist, dass in Sachen Geschlechterunterschiede man im Durchschnitt zwischen Mann und Frau feststellen kann, dass Männer im Durchschnitt eine etwas schnellere Reaktion haben und dass es in vielen E-Sport-Bereichen hilft dir diese schnellere Reaktion. Und dass du generell im E-Sport sehr wenig Frauen oben an der Spitze siehst, ist eigentlich noch mit Abstand der stärkste Beweis dafür, dass es halt Geschlechtsunterschiede zwischen Mann und Frau gibt und unsere Gehirne auch nicht gleich sind. Ja, also, aber dieser Artikel hier, der schreibt ja auf jeden Fall, dass das alles Humbug ist, was du gerade gesagt hast und dass einfach nur die Leute frauenfeindlich sind und nur wenn die Mannschaft... nur weil die Mannschaft irgendwie schlecht war, haben sie sich jetzt eine Frau geholt, die das dann wieder rausboxen darf, so nach dem Motto, ne, so die darf's richten und so ein Kram und natürlich Gamergate wird natürlich auch erwähnt, das... Muss ja sein. Ne? Also, wie stellen die sich das vor, dass sie dann irgendwie auf easy spielen, damit die Frauen oder weniger Männer gegen Frauen, also es ist ja ein freier Wettbewerb und es haben sich bisher keine Frauen durchgesetzt. Wie mit der Formel 1 hatten wir ja vor einiger Zeit auch schon, es gibt keine konkurrenzfähigen Formel 1-Fahrerinnen. Gibt's nicht. Wenn die testen, fahren die sichtbar langsamer als ihre männlichen Kollegen. Ist halt einfach so. Vielleicht mal was anerkennen. Ja, was eine Möglichkeit wäre, diesen Unterschied in der Reaktion zwischen Mann und Frau, wenn man diesen Millisekundenbereich nehmen würde und als Ping auf einen Ego-Shooter drüber spielt, sodass dann die Frauen sozusagen einen kleinen Bonus haben, dass du dann ein eher genormtes Ergebnis hättest. Weißt du, aber ja. Männer schießen 26% besser als Frauen. Ja, aber warum soll man das machen? Weil dann könnte man auch sagen, der 100-Meter-Lauf der Frauen geht halt nur 75 Meter, damit die auch mal einen Weltrekord holen können. Das ist voll korrekt. Nee, aber könntest du gemischte Wettbewerbe machen. Aber in einem nicht gemischten Wettbewerb wird es hier und da auf jeden Fall auch mal eine Frau geben. Aber die meisten Frauen schaffen das da einfach nicht zu konkurrieren, weil einfach unsere Gehirne etwas unterschiedlich sind. Sozusagen, wenn du dann ein Outlier bist, also jemand, der in etwas besonders gut ist, halt diese Durchschnittswerte noch stärker verzerrt sind. Aber Abel, wenn Männer besser sind, dann werden sie auch mit so einer Einhemmung besser sein. Die sind genauso gut. Die Einhemmung ist einfach da, ja, okay, aber ich meine... Toxische Maskulinität und Patriarchat. In Wahrheit unterdrücken wir alle nur. Und Natur spielt keine Rolle, Gene gibt es nicht. Und 50 Jahre alte Studien, die immer und immer wiederholt das Gleiche ergeben haben, wenn man sie gemacht hat, sind auch Humbug. Waldgründe und Feminismus. Ja. Und Gehirn. Und hier a letter to the boys, to the young boys and men of America, weil halt wieder ein Amoklauf war und das jetzt halt wieder heißt, dass die Lösung für das Problem mit der Männerfrage die ist, dass man Jungs und junge Männer feminisieren muss, damit ein Haufen psychische Probleme bei den Leuten entstehen, wenn sie sich verhalten müssen, wie sie halt nicht sind. Und wie man Männern, also heranwachsenden männlichen Menschen, das Leben einfach nur schwerer macht, indem man ihnen erst sagt, Du bist einfach nur eine tickende Zeitbombe in Sachen Vergewaltigung und Gewalt. Du bist schlecht geboren, die Gesellschaft braucht dich nicht, es wäre besser ohne dich. Und du musst so viele Dinge an dir ändern, sei bitte wie die Frauen und wie die Feministinnen das gerne hätten. Und der Artikel geht halt darauf ein, dass dieser ganze Narrativ Teil davon ist, dass es halt den Leuten nicht so gut geht und dass man das endlich mal lösen muss. Und das ist ein Backlash, der richtig, richtig groß am Kommen ist und er langsam anfängt, was man auch schon mit dem Backlash mit MeToo sieht, weil einfach die Zeit von dem Humbug irgendwann auch mal vorbei ist. Also ja, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wieder eine Tat mit einem Sturmgewehr und da verstehe ich die Amis bei aller Liberalität langsam wirklich nicht mehr. Weil aber das ist genauso wie auf der Autobahn, weißt du, das die freie Fahrt auf der Autobahn. Dafür gibt es auch keine rationalen Gründe. Macht mehr Unfälle, die tödlich ausgehen, verbraucht einen Haufen Treibstoff und da sterben auch Leute und das ist in Deutschland gesellschaftlich nicht diskutabel und genauso ist es bei den freie Fahrt, freie Bürger. Und jetzt ich meine nur, wenn man Probleme hat, das mit den Waffen bei den Amis zu verstehen, denkt an freie Fahrt auf den Autobahnen. Ich denke da halt immer an diese Szene aus Bowling for Columbine, wo der Vater von dem einen erschossenen Kind sagt, dass so ein Sturmgewehr braucht man nicht für die Jagd. Das braucht man nur für eine Sache, um Menschen zu töten. Man müsste diese Debatte mit den Waffen, also hier in Deutschland spielt das ja zum Glück nicht so eine große Rolle, obwohl es hier natürlich auch viele Waffen gibt. Hier gibt es halt aber auch seltsame Vorkommnisse mit Waffenfunden. Aber in Amerika, wir reden über Amerika, müsste da halt wirklich normal drüber geredet werden, nicht auf eine Art und Weise, die jeder, der eine Waffe haben will, ist ein Teufel und jeder, der mehr Waffenschutz haben will, ist, was weiß ich, ein Liberal Cuck. So läuft das ja in Amerika ab und beide Leute kommen einfach nicht wirklich zusammen, weil einfach beide Seiten so viel rumlügen, das kann man gar nicht anders sagen und dazu muss man auch sagen, in Amerika sind so viele Waffen überall, das kann man sich hier nicht vorstellen. Man könnte diese Waffen nicht abschaffen. Das könnte man nicht. Einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen, alleine von der Polizei. Ja, die Polizei hat ja Waffen. Niemand redet davon, dass die Polizei keine Waffen haben sollte. Von der Polizei verschwinden anscheinend pro Jahr 140.000 Dienstwaffen. Pro Jahr, die werden gestohlen oder verschwinden auf andere Art und Weise. So, selbst wenn man alle Privatleute entwaffnen würde, hätte man das. Also die Dimension, wie viele Waffen es in Amerika gibt, ich glaube, es gibt nur mehr Waffen in, also jetzt mal irgendwie Afghanistan oder so abgesehen, ich glaube, in Israel gibt es noch sehr viele Waffen und in den Philippinen gibt es noch genauso viele Waffen. Es gibt so viele Waffen in Amerika, das kann man sich hier in Deutschland nicht vorstellen. In der Schweiz, die haben Waffen ohne Ende. Aber komischerweise geht es da gut, genauso wie in Kanada. Just saying. Hallo? Ja, hier haben wir den guten Ian Myers Chong, der uns aufmerksam macht auf eine Liste, die auf Adult Swim Games erschienen ist. Und zwar eine Liste von wichtigen weiblichen Pionieren in der Computertechnik. Wenn du ein Stück runter scrollst, haben wir da Ada Lovelace zum Beispiel, deren Verdienste unbestritten sind. Und dann kommen noch ein paar Namen und dann der vorletzte halt, der. Ja. Muss ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ada Lovelace und Zoe Quinn, auch mit dem Zusatz Game Designer, Kicher, in einer Liste. Das ist selbst wenn Adult Swim das irgendwie lustig meint, dann ist es am Thema vorbei und einfach nur peinlich. Das ist echt, als würde man meine Nichte, die irgendwie ein Bild gemalt hat, in eine Reihe mit Da Vinci und Tizian stellen wollen. Not Heidi's Girls, Heidi Klum. Kennt ihr ja alle, die hat ja eine Show. Die haben wir vor kurzem mit ein paar Weltraumaffen-Fans zusammen uns angeschaut. Also wir sind nicht dahin gefahren, wir haben uns die im Internet angeguckt und haben uns gut zusammen weggecringed. Und hier gibt es einen Song, der läuft jetzt im Hintergrund nicht, weil aus Copyright-Gründen könnte man sich da ja irgendwas einfangen. Allerdings sollte der Text irgendwie eingeblendet sein, wenn man da auf Untertitel klickt, ja. Thank God it's February and everybody is excited to see catwalks of skinny girls in high heels, makeovers, catfights and diet meals. Also der Text ist natürlich sehr auf einem sehr hochwertigen Niveau, wie man merkt. Und er ist kritisch, was halt diese Sendung angeht. Ja, Germany's Next Topmodel ist natürlich sehr beliebt. Besonders haben die keine Fette, haben die keine Fette in der Klasse? Kein einziges fettes Mädchen. Das sei doch für Body Positivity und tralala. Wo ist denn der Warte, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Ob das jetzt die ganze Klasse ist. Und eine 25-jährige Ex-Schülerin dieser Schule hat das wohl produziert. Und die Schüler, die sind bis 14 Jahre, glaube ich, alt. Ja, aber jetzt, da sind ja auch eigentlich bisher nur normativ attraktive Personen zu sehen gewesen, ne? Ja, aber warte mal, ich weiß es gerade nicht, in welche Richtung sich das hier entwickelt, aber das ist doch wirklich eine Sache, die kannst du doch nicht haten. Also jetzt mal ganz im Ernst. Du kannst jetzt drüber lustig machen und sagen, hahaha, die haben kein fettes Mädchen da reingesetzt. Aber das ist doch, also wir sind uns doch, glaube ich, alle einig darüber, dass diese Sendung von Heidi Klum, dass es menschenverachtend ist. Moment mal, aber ich will gar keine Position für die Show ergreifen. Ich finde nur, dass es zeigt wieder mal, dass sie halt selber die Sachen machen, die sie eigentlich kritisieren. Hier sind keine hässlichen Mädchen dabei. Ja, keine objektiv hässlichen Mädchen. Ja, keine von den Mädchen, die bei mir in der Schule gehänselt worden sind, sahen so aus. Sage ich jetzt einfach mal plump. Genau. Finde ich halt lustig. Ja, aber das ist doch gerade richtig stumpf. Ich meine, es ist doch einfach eine wirklich gute Botschaft und da kann man sich doch einfach auch mal drauf einlassen, anstatt jetzt zu sagen, oh, da ist aber kein hässliches Mädchen dabei. Ich wiederhole nochmal. Hier vorne, dass dieses Blonde mit den Locken. Darf ich mal ganz kurz? Moment mal. Ich verstehe, was du meinst, aber. Diese blonde Tante mit den Locken ist doch wieder diese bezahlte Schauspielerin, oder? Die der Doktorand auch schon mal in seinem Video da platt gemacht hat und so. Dieses Lou labert. Ist das nicht die eine? Hier, das da, mit dem blauen, ja, mit der stimmt, blauen, mit blauen so. Jacke. Also dann, wenn, ja, das, selbst aus der, wenn, dann wenn das aus der Ecke kommt, Entschuldigung, dann ist das ein Teil von der Propaganda. Und da kannst du jetzt auch lachen, das ändert nichts dran, dann hat Pink Stinks halt in dem Fall was Gutes gemacht. Nein, hat es nicht. Entschuldigung. Pink Stinks hat etwas gemacht. Du kannst doch nicht einfach nur sagen, dann hat Pink Stinks halt die Autobahnen gebaut. Wenn Pink Stinks morgen ein Video rausbringt, wo sie die ganze Zeit darüber erzählen, dass der Himmel blau ist, da kannst du dich auch nicht hinstellen. Was ist denn jetzt so menschenverachtend an dieser Sendung da, wo die Leute freiwillig dran teilnehmen? Was ist denn daran jetzt so menschenverachtend? Die ganzen Produktionswege dahinter? Niemand wird gezwungen dazu. Aber du machst da ja freiwillig mit. Für mich ist es halt ja, so, wie wenn du sagst... Oh, Leute, Alter, was ist das denn für eine Scheißhaus-Argumentation? Ihr wisst es ja selber. Ja, der Feminismus hat auch Autobahnen gebaut, oder was? Weißt du? Hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Nee, Moment. Es ist doch klar, dass sie die Träume von irgendwelchen leicht beeinflussbaren jungen Mädchen ausnutzen, die vorne Kamera zerren und die da richtig durch eine Knochenmühle treten. Ja, Moment, aber dann bist du aber... Der einzige Grund, weswegen ihr... Ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, der einzige Grund, weswegen ihr da gerade so gegen pöbelt, ist, weil es von Leuten kommt, die ihr nicht leiden könnt. Aber die Argumente unterstützen mich doch gar nicht. Dann macht euch doch wenigstens ehrlich. Nein, aber Moment. Nicht gepöbelt. Moment, keiner von uns hat irgendwie gesagt, dass wir uns darüber lustig machen, dass es Pink Stinks gemacht hat und deswegen alles davon ignoriert wird. Wir alle hier wissen, das ist einfach Status Quo, ja, das, was du aussagst, nämlich, dass da halt einfach Sachen gemacht werden, die, ich kann dir schon zustimmen, halt irgendwie so menschenverachtend sind. Vielleicht ist das etwas zu weit gegriffen für meinen Geschmack, aber ich kann verstehen, woher das kommt bei dir. Ich verstehe, ich sehe das auch ein. Aber niemand zwingt die Leute da mitzumachen. Und wenn du mal halbwegs anständige Eltern hast, dann werden die dir einfach erklären, dass das einfach so ist. Das ist ein dummes Argument. Da wird warum ist das so dumm? Weil da mit Sehnsüchten und Träumen von jungen, unerfahrenen Menschen gespielt wird. Moment mal, aber da müsstest du ja ein knallharter Kapitalismusgegner sein, Präsident. Weil der Kapitalismus spielt ständig mit den Träumen und Wünschen von jungen Menschen. Da müsstest du den Kapitalismus komplett ablehnen, um diese Position... Ja, knallhart beziehen zu können. Ja, natürlich ist GNTM Scheißdreck. Das hat doch nicht, du bist doch nicht auf einmal knallharter Antikapitalist, nur weil du sagst, es ist nicht in Ordnung. Ja, aber warum triggert dich denn diese Unbedarftheit auszunutzen? Befass dich doch mal damit. Warum bist du denn so getriggert von Heidi Klum, Alter? Ja, lest dich doch mal in den Hintergrund ein, was sie mit den Mädchen da machen. Barot, ja, ich bin eigentlich hochgradig. Und wenn dann Pink Stinks mal was Vernünftiges macht und dagegen sagt, das ist scheiße, dann kannst du doch nicht sagen, Pink Stinks. Darf ich mal jetzt kurz mal erklären, warum ich den Artikel überhaupt eingereicht habe? Oder das Video? Ja? Also, Taksim, du hast es ein bisschen falsch verstanden, glaube ich. Ich sag's nochmal. Natürlich, man kann an der Show genug Kritik üben. Da bin ich, glaube ich, ganz auf deiner Seite. Es gibt genug Reality-Formate, die schlimm sind. Und gerade dieses Format lebt ja im Endeffekt von der Sexiness. Ich persönlich habe da vor allem ein Problem damit, wenn da unter 18-Jährige da teilnehmen, an irgendwelchen Bikini- und Nackt-Shootings und sonst was. Das finde ich persönlich, also ist, das finde ich persönlich anstößig. Ja, also läufst du da offene Türen ein. Bei dieser Aktion kritisiere ich, aus welcher Ecke sie kommt, weil die Dame, die das initiiert ist, nicht Teil von diesen Schülerinnen ist, sondern das halt diese Schülerinnen quasi benutzt, um ihre Message zu senden, die zwar gut ist, in diesem einen Fall, aber generell ist das eine Praxis, die ich ablehne. Es wäre sinnvoller gewesen, es vielleicht auch mit älteren Leuten zu machen, weil die sind ja nicht mal in einem Alter, dass sie sich da bewerben können. Gut, ja, die werden in drei Jahren da in dem Alter sein und deswegen ist es gut, dass sie sich damit beschäftigen. Da hast du absolut recht, aber es ist keine gute Aktion von der Dame und man könnte die Show auf eine andere Art und Weise besser kritisieren. Ja, nee, sorry. Da geht es jetzt einfach nur um persönliche Präferenzen und man mag die Lou halt einfach nicht, man mag Pink Stinks nicht und deswegen findet man das jetzt halt blöd. Ich habe den Artikel eingereicht und das waren nicht meine Beweggründe, weil ich die beide vorher nicht kannte. Alles klar? Also es kann nicht der Fall gewesen sein. Ich habe das auch nicht gesagt, dass es deine Intention war, den Artikel einzureichen, aber so wie ich die Reaktion hier wahrnehme, geht es eigentlich nur darum, es kommt aus der falschen Ecke und deswegen ist es doof. Ja? Nein, Moment. Ich finde Pink Stinks auch scheiße und die Frau. Trotzdem ist es eine verflixt richtige Aussage, die sie da getroffen hat. Darf ich jetzt auch dann zu den Anwürfen mal Stellung nehmen? Danke. Also erstens bin ich eigentlich auf deiner Seite, was das Thema angeht. Ich habe schon vor 10 Jahren gesagt, dieses Deutschland sucht den Superstar ist Behindertenverhöhnung. Da werden Menschen, die eigentlich zu blöd sind, um zu überreißen, worauf sie sich einlassen, werden vorgeführt und werden wie Zootiere praktisch ausgestellt. Ich bin da völlig deiner Meinung. Aber meine Kritik kam eben allein aus dem Punkt, dass hier ein Schönheitsideal in dem Spot repliziert wird, dass sie ein andererseits Heidi Klums Blödsinn da vorwerfen. Das war meine einzige Kritik. Guck mal. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass der Spot von Pink Stinks ist und ich hatte auch noch nicht gerafft, dass diese Lou-Tante da mitspielt. Aber ne? Guck mal, ich habe nur gesagt, hier wird das gleiche Schönheitsideal praktisch inszeniert, wie es Heidi Klum auch tut, nur mit einem anderen Vorsatz. Dass ich GNTM und diesen ganzen, ich finde die ganze Leute in eine Kiste packen und Millionen von außen zuschauen lassen und dann irgendwie Stress machen, damit sie sich gegenseitig angehen, finde ich auch menschenverachtend, finde ich auch Scheißdreck. Brauche ich in meinem Leben nicht, ich gucke das auch nicht, ich gucke eigentlich gar kein Fernsehen. Also, so, aber es guck mal, ist nicht... Der springende Punkt ist doch, es hat doch niemand was dagegen, wenn Frauen sich schön machen wollen. Und das sollen wir auch dürfen. Eine Frau soll sich ja selbst verwirklichen dürfen, auch indem sie sagt, wenn ich mich sexy machen möchte oder wenn ich gut aussehen möchte, darum geht es doch nicht. Die Kritik an Germany's Next Topmodel bezieht sich doch nicht darauf, dass man dort, dass ein Teil der Show halt ist, dass dort ästhetische Reize geschaffen werden sollen. Das ist doch nicht der springende Punkt. Nee, nein, sondern das, also sondern Moment, das, ich versuche ja auch, du bist wieder bei GNTM, ich bin bei dem Spot. Der Spot behauptet, er stehe für eine andere Kultur als GNTM. Und das habe ich angezweifelt, weil er bei seinem Casting eindeutige Entscheidungen getroffen hat. Er ist angeblich für Vielfalt und bla und gegen Schönheitswahn, stellt aber nur normschöne Kinder dahin. Das ist mein weil es doch nicht das Thema ist, dass die schön sind, sondern wie mit denen umgegangen wird. Ja, aber du bist gerade schon wieder bei GNTM. Ich habe diesen Spot kritisiert und nur ja, aber anhand von dieser einen, von dem einen Aspekt und nicht den Inhalt. Deswegen, weil dieser Aspekt doch gar nicht der Kritikpunkt ist, den der Song bringt. Naja, gut, wie gesagt, da werden wir nicht übereinkommen jetzt in diesem Ding, aber ja. Zumindest konnte ich mal sagen, wie ich das Ganze sehe. Und ich will mich hier nicht hinstellen lassen als der sagt, ja, diese Menschenzoo-Haltung ist gut. Ich verteidige ja, einfach. Aber ich lasse mich ja auch nicht hinstellen als knallharten Antikapitalisten. Weil das ist natürlich, natürlich gibt es im Kapitalismus den Gedanken, dass du halt mit deinen Produkten halt Träume und Reize ansprichst, aber doch nicht, dass du das schamlos ausnutzt, um Leuten was Schlechtes zu tun. Nun, ich würde es auch anders machen und gut, du bist ja der Präsident, vielleicht kannst du ja was ändern. Ich kann leider nicht viel ändern, außer... Vielleicht können wir uns doch einfach darauf einigen, es ist absolut richtig, was gegen Germany's Next Topmodel zu haben, in dem Fall mit dem Werbespot da, da sind wir halt ambivalent, aber das ist ja auch in Ordnung. Ja? Ich würde mir mehr Widerstand dagegen wünschen, allerdings von den betroffenen Personen selber und nicht, dass die Personen nur benutzt werden. Ja? Das ist mein Punkt an der ganzen Sache. Das möchte ich verstanden wissen. Und meine Kritik an dieser Sache, dass die Kinder benutzt werden, und das finde ich nicht gut. Die werden natürlich auch bei Next Topmodel benutzt. Das finde ich auch nicht gut. Ich denke mal, das haben wir jetzt geklärt. Jo. Wunderbar. So, haben wir uns mal wieder schön gefetzt hier. Aber jetzt mal hier Drama vorbei. Ja, wir haben ein wichtiges Ding hier. Ja, Yoga-Pants sind schlecht für Frauen. Ja, weil das... wie war der Spruch noch? Kinder, Betrunkene und Yoga-Pants sagen die Wahrheit. Und in dem Artikel geht es halt darum, dass Yoga-Pants schlecht für Frauen sind. Und ich bin halt immer so, mach das, was du denkst, was dich glücklich macht. Und wenn du es schlecht finden möchtest, du darfst es gerne schlecht finden. Aber es gibt halt auch einen Grund, warum man auch Yoga-Pants trägt. Und das ist halt, ja. Ja, ich fand es halt nur lustig, weil halt, ja. Wir wurden gerade aus dem Chat angewiesen, was mit der, mal eine Aussage zu treffen, was mit der grünen Hose da nicht in Ordnung wäre. Mit der grünen Yoga-Pants. Ja, das ist keine ordentliche Yoga-Pants und deswegen ist die Frau diskriminiert von den anderen Frauen, die ja ein Schönheitsideal aufdrücken. Dabei ist halt schlank und rand zu sein und trainiert zu sein halt einfach ein Zeichen für Gesundheit und daran wird alles, aller guter Wille nichts ändern. Und du kannst auch jung und schlank und rank sein und eine Gammelhose tragen, aber das Ding ist einfach, wenn du körperlich fit bist, sieht es nach Gesundheit aus und das ist ein Marker für ja, für Selbstbewusstsein bei dir selber und auch für ein positives Feedback von der Gesellschaft, die dir dich dann anlächelt und sagt, du siehst aber gut aus. So. Ich finde das auch wieder, das ist dieses typische Narrativ, dass immer eine Hängame irgendwo hinkommt und daneben sind nur Perfekte. Wenn man sich die Körper von den anderen Frauen anguckt, die sind alle super schlank, knackig, was weiß ich, gezeichnet und nur Mrs. Grüne Yoga Pants hier darf ein Bäuchlein haben. So. Es wird immer die schlimmstmögliche Situation irgendwie rausgeholt, um solche Sachen zu verbreiten. Ey. Also die davor steht ja aber auch eine ganz schöne Büffelhüfte, ne? Nee, das ist einfach jetzt das Bein und der Zeichenstil, aber die haben alle einen flachen Bauch, alle anderen, außer ihr. Ja, aber das Ding ist ja auch, du gehst ja trainieren in der Regel nicht, weil du schon dünn bist. Deswegen meine Güte, Alter. Alle Bauch frei, um sie noch zu ärgern, weißt du? Nur die Dicke darf nicht Bauch frei tragen. Zitat Hengame aus einem ihrer ganz frühen Artikel: Bauch frei soll nur tragen, wer auch bauchfrei ist. Warte, wie war das? A dress for the body you have, not for the body you want. Nein. der intellektuelle Krieg gegen die Wissenschaft. Steven Pinker ist ein sehr kluger Mann. Der hat ein Buch geschrieben, es nennt sich The Blank Slate, was schon ziemlich alt ist, was aber ein sehr gutes Buch ist. Und hier in diesem Artikel greift er ziemlich gut auf, an welchen Stellen es im Probleme gibt, weil bestimmte Dogmen sich einfach irgendwie länger halten, wie sie sollten, und die werden zum Teil von der Öffentlichkeit halt ja rückverstärkt und dass du halt ja dabei bist, eigentlich die Wissenschaft zu ruinieren und da unbedingt was machen müsstest. Und er geht halt in dem Artikel drauf rein, wo die Hauptprobleme sind mit ja, mit dem aktuellen wissenschaftlichen Diskurs. Und allgemein, der Herr Steven Pinker ist ein sehr kluger Mensch, Sein Buch The Blank Slate, The Modern Denial of Human Nature, also das weiße Blatt, die moderne Verleugnung der menschlichen Natur, solltet ihr alle nicht lesen, weil sonst sagt ihr voll oft, der zitiert ja immer nur aus dem Buch. Deswegen lest es bitte nicht, aber es ist ein sehr gutes Buch. Hat der Pinker nicht auch was Neues geschrieben jetzt gerade? Ja, das habe ich mir schon geholt, aber ich habe es noch nicht durchlesen können. Oh. Also, und aber der Artikel ist sozusagen ein Essay über, also mit Daten von seinem neuen Buch. Und ist ein richtig geiler Artikel. Also sehr lesenswert. Also. Und ja, Labour Board Rules Google's Firing of James Damore was legal. Also, in den USA ist es halt so, dass du ja bestimmte Arbeiterrechte hast und es gibt halt auch Institutionen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft, die sich sozusagen darum kümmern, wie jetzt Anklagen und Arbeitsrecht sich verhalten, also wenn jemand diskriminiert worden ist. Und das hilft auch bei Collective Bargaining, also wenn zum Beispiel bestimmte Berufsstand eine Berufskrankheit anerkannt haben möchte. Und halt diese Institution, die hat im Fall James Damore beschlossen, dass die Äußerung, die er getätigt hat, dass die als Diskriminierung gewertet werden und nicht als freie Meinungsäußerung. Und er hat in seinem Pamphlet halt wissenschaftliche Erkenntnisse zitiert, die zum Teil auch schon 5 Jahrzehnte alt sind. Und wenn ihr The Blank Slate gelesen habt, da wird auch sehr viel wiedergekaut von dem, was James Damore so aufgezählt hat. Und die Sache ist einfach die, das ist Diskriminierung, wissenschaftliche, knallharte Erkenntnisse am Arbeitsplatz zu verbreiten. Und das ist eigentlich eine richtig, richtig düstere Angelegenheit, weil es ist halt nicht so, dass du die Fakten ändern kannst. Es sind nicht irgendwelche Gammelstudien, die irgendwie 20 Teilnehmer haben, sondern wenn du cross-culturally, also aus verschiedenen Kulturen und Kontinenten, Studien hast, die halt dir einen bestimmten Einblick in die menschliche Natur geben und du die dann an einem Arbeitsplatz zitierst und deswegen gefeuert wirst und das dann keine Diskriminierung ist und nicht mit der Meinungsfreiheit gedeckt ist und du dafür gekündigt werden kannst, dann ist das irgendwie ein ziemlich krasses Alarmzeichen, finde ich. Also, ja. Im Chat fragt noch mal jemand nach, was Damore gesagt hat. Vielleicht. Also zu dem konkreten Fall hier jetzt mit dem Labour Board, was konkret vorgeworfen wird, ist, dass er gesagt hätte, Männer und Frauen seien unterschiedlicher und es wird ganz konkret darauf eingegangen, dass Männer besser für technische Skills geeignet wären und Frauen generell weniger geeignet wären. Und dass er diese Aussagen explizit mit wissenschaftlichen Quellen versucht hätte zu rechtfertigen und dass das nicht zulässig sei und dass deswegen das halt ein Hate Speech oder ein Inappropriate Comment darstellt und deswegen das zu Recht ist. Dazu muss man 2 Sachen sagen. Nummer 1, das ist ein Labour Board, das ist jetzt nicht irgendwie Gesetz oder so. Die haben auch schon gesagt, gut, wir machen das immer, wir prüfen den Einzelfall. Das ist jetzt keine Sache, die für alle Arbeitnehmer gilt. Dann ist James Damore ja nicht so ein typischer Arbeitnehmer, wie wir uns das jetzt hier vorstellen, sozialversicherungspflichtig angestellt, bla bla bla gewesen. Der hatte einen speziellen Arbeitsvertrag. Das wird ja auch noch vor Gericht verhandelt. Und das, was vor Gericht verhandelt wird, das ist eigentlich erst wichtig. Dieses Labour Board, das war eigentlich nur eine Sache, wenn das Labour Board was Positives gesagt hätte, wäre das vor Gericht gut gewesen für ihn. Dass das Labour Board sich jetzt so negativ geäußert hat, ist eine Überraschung, aber großartige Konsequenzen hat es jetzt nicht. Es wäre ein frühzeitiger Sieg gewesen, beziehungsweise ein Teilsieg, aber es hat jetzt für den späteren Prozess nicht unbedingt konkrete Folgen, würde ich sagen. Korrigiert mich, wenn ihr da was anderes wisst. Nur ich habe alles gelesen, die sind nicht ganz so stark, aber die sind halt auch Teil der Judikative. Also, aber da geht es halt auch zu sehr ins Detail von, wie der amerikanische Staat strukturiert ist. Also ich finde es schon stark bedenklich, dass die sich so entschieden haben. Für seinen Fall selber ist es nicht der finale Schuss, aber es ist einfach, finde ich, nicht so gut, wenn diese Institution so urteilt, finde ich das sehr fragwürdig. Also weil du dann ein Stück weit von der Unterwanderung in Institutionen ausgehen kannst, die halt wichtig sind. Alles lauter kleine Bären in den amerikanischen Gerichten. Dorothee-Bären. Ja, so. Aber ja, mal gucken. Der James Seymour ist eh noch so ein gebranntes Feuerkind, was uns noch viele interessante Schlagzeilen schenken wird. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Also. Aber man muss an der Stelle nochmal betonen, falls irgendjemand dem Fall überhaupt nicht gefolgt ist, der Herr musste an seinem Arbeitsplatz an einem Zwangsseminar teilnehmen, an einem Seminar, wo halt jeder dran teilnehmen muss. Zwang ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Also alle müssen dran teilnehmen und hinterher wurde gefragt, okay, gebt uns euer Feedback. Und der James Damore ist halt so ein halb autistischer Ingenieur, würde ich jetzt einfach mal sagen, ganz ohne irgendwelche negative Konnotation. Und der hat das halt wörtlich genommen und hat dem mal richtig Feedback gegeben intern. Und daraus ist dieses sogenannte Damore-Memo geworden, was er selber auch nie veröffentlicht hat, sondern was halt nur intern die Kreise gezogen hat. Und daraufhin ist er halt gefeuert worden. Ja, nur noch mal. Ja, das Ding ist ja auch, er ist ja absolut von Diversität überzeugt gewesen und er meinte, das könnte helfen, mehr Frauen in die Firma zu bringen. Also er hat nichts geschrieben im Sinne von, deswegen sollten keine Frauen hier arbeiten, sondern er hat gesagt, wir kriegen die Frauenquote nicht hoch, wir haben uns das Ziel gesteckt, hier sind Studien, die das erklären könnten. Und er ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen neurodivers. Also gehen die Leute von aus. Also so ein bisschen, ja. Er denkt ein bisschen anders wie der Durchschnitt. Also eher sehr daten- und faktenorientiert, weniger. Ja. Ja. Wie es halt so oft ist in der Computerbranche. Ja. Na, wer hat's eingereicht? Ich nicht. Ich nicht, auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Was ist das? Eigentlich war's. Bleibt mir viel übrig. Nein, ich war's. Die Überschrift wurde wieder abgehackt. Das ist aus dem Economist. Das Ding ist, was ich immer versuche, ist, von vielen verschiedenen Medienangeboten sozusagen ein Stück weit die Narrative mit einzubeziehen, damit du einfach für jede Art von Menschen, mit der du diskutieren willst, eine Quelle hast, auf die du verweisen kannst. Und hier geht es um die Universität von Chicago und wie ihre Prinzipien getestet werden. Und es geht hier um einen Professor, der halt selber aus seinem Heimatland Italien das kennt, dass es Probleme gab, wenn man halt nicht links war. Und er hat sich entschlossen, den Steve Bannon einzuladen. Und der Steve Bannon wird ja als ein Goebbels irgendwie gebrandmarkt. Und hier geht es halt um sozusagen Studienprotest, Universitäts-Einausladung, die gefühlte 100. Wo einfach ein Sprecher Probleme hat, irgendwo aufzutauchen und eine Rede zu halten. An der Universität, eigentlich den Orten, die speziell dafür gemacht worden sind, möglichst viele Blickwinkel auszutauschen. Und ja, das war's auch schon. Ich weiß nicht, ob das angemessen ist oder Gossip Talk. Ich habe mir jetzt gerade meinen ersten Twitter-Bann eingefangen, weil ich Germany's Next Topmodel hier kritisiert habe. Ist gut. Also, ja, aber Germany's Next Topmodel, das hatte auch mal eine Bombendrohung und wurde evakuiert. Wahrscheinlich bist du Teil dieser Hass-Crowd. Nein, Quatsch. Warte, hier. The stereotypes about college students and free speech are false. Hier gibt es einen interessanten Artikel, der sich auch mal darum bemüht, aus dem konservativen Lager Ereignisse aufzuzählen, wo es darum geht, dass halt Leute ausgeladen werden, die an der Universität sprechen sollten. Der Artikel bemüht sich sehr irgendwie in der Mitte zu stehen. Allerdings tut halt der Autor auch Mikroaggressionen als ein real existierendes Phänomen anerkennen. Und dann frage ich mich schon so, ja, weiß ich nicht, ob ich das so ernst nehmen kann. Und ich habe mir dann seine anderen Artikel angeschaut, die sind alle auch, werde ich mich jetzt nicht so drüber freuen, hat auch ein James Seymour sehr gescholten. Und ich dachte mir aber nur, dass es vielleicht mal nicht schlecht ist, sozusagen mal noch eine Stimme zu haben, die mal auch den Konservativen in den USA ein bisschen breitseitig gibt, während der Artikel selber jetzt nicht kompletter Trash ist, so wie man es sonst gewohnt ist. Und deswegen könnt ihr in den Quellen halt verschiedene Ereignisse nachlesen, die halt chronologisch aufgelistet sind, wo Leute ausgeladen worden sind, freie Rede halten zu können. Oh, ich war gemutet. 1 Billion Rising. Vielleicht habt ihr davon irgendwas mitbekommen. Das ist im Endeffekt eine Tour, die weltweit stattfindet. Die Musik ist mal wieder aus, da, ja, Copyright-Gründe halt, ne? Und das ist im Endeffekt eine Tour, die, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ich glaube, letztes Jahr angefangen hat. Oder ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt. 2012 war wohl die erste Tanzveranstaltung 1 Billion Rising. Und seitdem findet das halt weltweit überall statt. Das war in Düsseldorf vor einiger Zeit, in Stuttgart war es vor einiger Zeit wohl auch. Hier sieht man Berlin, da ist natürlich eine größere Menge als sonst. Und das ist so ein bisschen wie der Macarena-Tanz. Es gibt so ein paar Sachen, die eingeübt werden, wie man halt dem Beat-Text folgt, selbst Empowerment, und man muss die Ketten zerbrechen. Und ja, es geht um Frauenrechte und Empowerment, und es soll halt eine Art Flashmob-Demonstration sein. Und die Message soll eben sein, dass Frauen in anderen Ländern, die unterdrückt werden, empowered werden sollen dadurch, dass man Solidarität damit zeigt. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es ist wenigstens nicht so eine Sache, die total komplett ausgeschlachtet wird, und zumindest wird auch wirklich betont hier, es geht nicht unbedingt um Frauen hier, sondern es geht um Frauen in anderen Ländern, die unterdrückt sind. Und das, finde ich, ist eine gute Message. Aber es hat für mich halt auch wieder so ein bisschen das Geschmäckle von queere Spiritualität ist ein radikaler Akt. Wir treffen uns zum Tanzen und machen da irgendwie rum und ist für einen guten Zweck und so, aber ist halt auch zum Spaß haben und für Gemeinschaftsgefühl und wie du gesagt hast, Self-Empowerment. Ach ja. Ja, also falls das mal bei euch in der Stadt ist, oder vielleicht habt ihr das ja auch mal gesehen, könnt ihr ja sagen, vielleicht ist es vor Ort ja begleitet von irgendwelchen anderen Vereinen, die für irgendwelche Sachen trommeln. Das ist mir jetzt nicht bewusst, aber alles, was ich bis jetzt davon gesehen habe, war halt relativ unverfänglich und deswegen halt doch mal positiv, ja. Nach dem ganzen Cringe hier mal was nicht so Schlimmes. Ja, hier geht es nochmal um die Schießerei in Florida, den Amoklauf, das Attentat, wie auch immer. Es gab eine ganze Menge Medien, die haben sich sofort auf den Zug gestürzt, White Supremacy. Und naja, es gab aber auch andere Fake News, dass es angeblich ein Kommunist gewesen ist. Ja, ja. Und, es gab auch, also der Drachenlord hat es auch mal wieder geschafft, mit dem Bild in ausländischen Medien zu landen. Ja, aber hier, das ist halt interessant, weil es ein, also jemand von einer White Supremacy-Gruppe aus der Gegend, wo auch dieser Cruise herkam, hat halt behauptet, der Mann sei bei ihm in der Gruppe gewesen. Und ewig viele Medien haben sich drauf gestürzt. Und erst irgendwie, ich glaube, einen Tag oder anderthalb Tage später sind sie zurückgerudert, weil der Typ halt ihnen einfach Scheiße erzählt hat. Er wollte halt seine Gruppe chillen. Und es ist wohl auch so gewesen, der zeitliche Ablauf ist nicht so ganz klar. Entweder ist es so gewesen, dass der Typ, während er mit der Presse geredet hat, auch in so Discord-Chaträumen und anderen Sachen, anderen Leuten gesagt hat, hey, hier, was soll ich den Leuten jetzt erzählen noch? Und also wenn man sich liest, was der denen teilweise für, also der hat denen halt wirklich teilweise irgendwelche 4chan-Memes gesagt, ja, so, der hat dann halt gesagt, okay, der hat so Äußerungen gemacht wie, ja, gas the kikes und sowas, ja, und eigentlich ein offensichtlicher Trollversuch, und diese Chatlogs gibt's auch, das kann natürlich alles immer gefälscht werden, und wie gesagt, der zeitliche Ablauf, vielleicht hat er sich hinterher hingesetzt und gesagt, hier, jetzt habe ich diese Aktion gefahren, jetzt baue ich noch hier meine Chatlogs zusammen und tue so, als ob das alles vorher geplant gewesen wäre. Also wie rum das jetzt ist, weiß ich nicht, aber das noch so als Zusatznote. Also ich will an der Stelle auch mal sagen, natürlich ist es irgendwo grenzwertig, sowas zu machen, Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass gerade in solchen Momenten Medien falsche Informationen zu füttern, ein guter Stresstest dafür ist, wie akkurat Medien tatsächlich arbeiten. Weil so kurz nach dem Amoklauf gab es plötzlich zwei Beweise, die rumgegangen sind. Einmal, dass es ein Antifa-Bube ist und einmal, dass es ein Nationalist ist. Und dann dachte ich mir so, Leute, Alter, muss es jetzt ganz so schnell sein? Ich meine, ich habe auch hier und da auch schon mal Schnellschüsse gemacht, aber ich bin halt auch kein Profi. So. Und ich finde es halt immer ganz interessant, wenn dann Trolls aktiv falsche Informationen den Journalisten füttern, ob sie in der Lage sind, das zu erkennen oder nicht, ob sie ihren Job richtig machen oder nicht. Ja, und hier gibt es einen Artikel, der sich darüber auslässt, wie wichtig das ist, journalistische Archive aufzubewahren und dass, wenn eine Zeitung halt eingestellt wird, dass oftmals dann auch ihr Archiv eingestellt wird und dass das sehr schade ist. Und das ist auch schade und da könnte sich mal irgendwer drum kümmern. Ich jetzt speziell nicht, aber das wäre schön. Also ich fände es schön. Ja, es gibt ja zusammen das Internet Archive, aber das ist ja dann wahrscheinlich auch eine Copyright-Frage, ob die. Ja, und auch. Muss ja das Copyright an den Texten halten, auch wenn die, wenn der Laden nicht mehr existiert, oder? Ja, und das Ding ist auch zum Teil alles auf Mikrofilm, das auch erstmal alles zu digitalisieren, ist auch sehr schwer. Also. Hm. Und hier gibt es Data Journalism und die ethische Frage, wie man Twitter-Daten veröffentlicht. Und wenn du weiter runter scrollst, also sehen wir dann eine kleine Grafik, die sich eigentlich gar nicht so schlecht anhört, wie sie versuchen, ethisch Daten zu veröffentlichen vom Datenjournalismus. Und ich frage mich halt, wie viele Leute sich dran halten oder nicht. Aber das wäre sozusagen eine Regel, der sich der Journalismus verpflichtet fühlt und das wäre dann interessant zu sehen, wer sich dann um diese Regel auch bemüht. Ja. Ist dann auch in den Quellen. Irgendwie erinnert mich diese Story gerade an einen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder war es ein Fußballspieler oder ein Olympionik, der hat irgendeinen Tweet von irgendwem retweetet, was dann kontrovers geworden ist. Und die Frage vom Journalisten dazu war, sinngemäß, ja, Herr Sportler, Sie haben ja in Ihrem Twitter-Profil zwar in Ihrem Profil stehen, dass Retweets nicht Endorsements sind, aber Sie haben das retweetet. Ist das jetzt ein Endorsement von Ihnen? Ja, das sind so professionelle Fragen einfach von. Einmal mit Profi-Journalisten. Ja, also. Wobei ich da manchmal auch gammelig bin. Ich habe heute einen angegammelten und habe ihn als Kommunist bezeichnet. Einfach nur, weil sein Profil merkwürdig aussah. Aber ja. Alarmstimmung bei Verlagen, Papierpreise gehen hoch und es ist schlecht für die Verlage und das macht mich eigentlich immer glücklich, wenn ich sowas lese, weil ich die Zeitung furchtbar finde, die wir haben. Und hier geht es halt darum, dass wir Altpapier exportieren und dass wir auch durch Überproduktion viele Papierpressen abgeschaltet haben und dass jetzt sozusagen ein Verkäufermarkt herrscht und nicht mehr ein Käufermarkt, also dass die Papierverkäufer mehr Marktmacht besitzen wie diejenigen, die das Produkt kaufen möchten, um ihre Zeitung zu drucken. Und da bin ich halt Zyniker, dass ich das einfach schön finde, wenn ich sehe, dass es den Verlag so ist und irgendwie nicht so gut geht. Also. Naja, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wieder die Frage, wie sinnvoll ist Globalisierung, wenn wir am Ende mehr für Bücher zahlen müssen, weil unsere Händler das Altpapier lieber nach China verschiffen. Da finde ich jetzt auch nicht geradezu eine tolle Aussicht. Weil das ist wohl im Moment. Das Geschäftsmodell von den Verlagshäusern, die haben einfach kein ordentliches mehr, weil für das Papier können sie Geld nehmen. Online, ich meine, ich weiß nicht, wie viele von unseren Usern bei irgendeinem Online-Dienst angemeldet sind, wo eine Paywall besteht, wo die dann monatlich oder für jeden Artikel zahlen. Es gibt ja wohl auch dieses Blendl, das so Nachrichtenartikel hinter Paywalls zusammensucht und man kann dafür einen monatlichen Betrag oder einen Artikelbetrag was holen. Nutzt das irgendwer? Weil, ich weiß nicht, so eine Zeitung abonnieren, die kriegt man immer zu Hause. Das ist ein Geschäftsmodell, was noch funktioniert, weil das können sie ja kalkulieren. Dann gibt es ja auch noch so Sachen wie Arztpraxen, Flughäfen oder andere Hotels, die halt sowas dann auch noch bestellen oder als Service ihr oder Mehrwert ihren Kunden geben können. also wenn die Verlagshäuser da noch weniger, von der Marge her noch weniger verdienen und die Papierpreise, wir reden hier von 10% Steigerung bei den Papierpreisen, was sehr signifikant ist für eine unternehmerische Rechnung. Und also es kann im Endeffekt nur schlechter werden mit der Qualität im Journalismus, weil die online kein Geld verdienen mit der Werbung. Ja, ich meine, wer glaubt, dass Online-Werbung funktioniert? Glaubt das irgendwer? Ich glaube, das glauben nicht mehr viele Leute. Und deswegen, es wird nur schlechter werden mit dem Journalismus. Und ja, du hast doch auch. Wird es nur noch uns geben, die wir das hier aus hobbytechnisch machen und irgendwelche Journalisten, die direkt crowdfinanziert werden? Wie sieht denn die Zukunft aus? Was meint ihr? Aber was ich halt erschreckend finde, ist, dass die Abos für Zeitungen überall hinterhergeworfen werden. Ich sehe so oft Werbung, hier kriegen sie ein Jahr kostenlos X und Y. Und ich denke mir so, Alter, habt ihr niemand mehr, der euch freiwillig liest? Weil es gibt ja auch noch hier und da mal eine gute Zeitung oder nicht ganz so schlimme. Aber viele der Zeitungen werden halt einfach eingehen, weil einfach ihr Produkt schlecht ist. Und dann wird es andere geben, die dann wieder mehr Geld abkassieren können. Also ich sehe da drin nicht unbedingt einen Untergang vom Journalismus, sondern halt so eine Säuberung von dem, was halt einfach nicht mehr marktfähig ist, weil es halt einfach Mumpitz ist. Ich finde halt ein gutes Beispiel dafür, wie die Dynamik da funktioniert, das war wieder der Videospielbereich. Ja, also früher, als es kein Internet gab, hast du einmal im Monat deine GameStar oder deine PC Action oder deine PC Games gekauft und hast dich über Videospiele informiert. Ja. Und heute ist es so, die erscheinen immer noch monatlich, aber du kannst halt alle News sofort nach der Verkündung von irgendwas haben. Ja. Also was bringt es dann noch, eine Zeitschrift zu kaufen, die Neuigkeiten vom letzten Monat aufbereitet? Oder im Extremfall, was bringt es dann noch, halt die Zeitung zu kaufen, die die Neuigkeiten von gestern aufbereitet? Das ist einfach wobei, ein Übergang. Früher haben wir halt den Job des Marktschreiers und des Herolds gehabt, die sind dann durch die Gegend und haben dann verkündet. Die gibt es nicht mehr, seit wir den Buchdruck haben und den Zeitungsdruck. Und vielleicht wird es halt so, in dem Sinne, diese Zeitungen und Verlagshäuser nicht mehr geben, wie es damals halt die Agenturen für Herolde und Marktschreier nicht mehr gegeben hat. Das Einzige, was ich bei Videospielzeitschriften noch sehe, ist, dass halt dann irgendwie der Elfjährige, der nur eine Stunde pro Tag an PC darf, sich halt die dann kauft, um dann sozusagen die News aus der Zeitschrift zu erfahren, um dann besser Videospiele spielen zu können, weil er halt die Zeit limitiert bekommt. Quatsch, der hat den Familienrouter und lockt sich dann mit seinem Tablet heimlich ein. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber ja. Tinderboom im Olympischen. Ich kann nicht. Na, haben wir Sportfans unter uns, verfolgt die Olympischen Spiele? Ich persönlich nicht, aber das ist mir doch ins Auge gefallen. Weil Sportler sind ja in der Regel relativ fitte Leute und die treffen sich bei so Sportevents und ja, das ist ein guter Ort, um sich so ein bisschen näher kennenzulernen. Und in der heutigen Zeit kann man das halt direkt nachvollziehen und zwar bei sowas wie Tinder. Und Tinder veröffentlicht ja Daten auch. Und es herrschte eine rege Aktion im Olympischen Dorf, sagen wir es einfach mal so. Und Tinder hat auch noch zusätzlich einen Nutzeranstieg von Leuten, die sich einfach bei Tinder quasi registriert haben und halt gucken können, okay, wer hat sich in Pyeongchang eingeloggt? Das könnte ein Olympionik sein. Vielleicht kann ich den ja adden, vielleicht ist er aus meiner Gegend, vielleicht kann ich ja einen Olympioniken irgendwann kennenlernen, wenn er davon wieder zurückkommt. Oder eine Olympionikin. Was auch immer. Ja, das finde ich eine interessante Olympiameldung. Ansonsten hört man ja im Endeffekt nur, dass teilweise da Winde geherrscht haben und man konnte dann irgendwelche Events nicht stattfinden lassen. Dann testen die da ein 5G-Mobilfunknetz, für das keiner irgendwelche Handys oder Tablets hat, sodass es keiner benutzen kann. Ansonsten habe ich nicht viel mitbekommen. Habt ihr sonst noch was zu Olympia? Wir sind erst am Tabellenspiegel. Medaillenspiegel. Ich konnte meinen inneren Nazi, Grammar-Nazi nicht unterdrücken. Verkehr, ach so, hier kostenloser Nahverkehr. Da gab es ja bei mir hier in der Stadt einen lustigen Prank. Vor 3 oder 4 Wochen lagen in ziemlich vielen Haushalten ziemlich gut gemachte Flyer mit Logo von den Verkehrsbetrieben, von der Stadt und so weiter, mit dem Hinweis, man würde jetzt 2 Wochen diesen kostenlosen Nahverkehr testen. Und dann gab es riesen Chaos, weil das war halt ein Fake. Da hat sich irgendwer die Mühe gemacht, diese, was weiß ich, wie viel tausend Flyer zu drucken, die relativ professionell hinzukriegen. Und dann mussten die überall so Schilder aufstellen und Plakate in die Busse hängen. Nein, nein, nein. Fake News. Finde ich eine gute, sowas haben die Piraten früher gemacht, oder die Partei, meine ich. Die Partei hat sowas gemacht, aber die fahren ja jetzt irgendwelche anderen Aktionen. Ja, man muss ja dazu sagen, dass diese ganze Debatte um den kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr ist ja ziemlich, weiß ich nicht. Also alle Testversuche, alle Testläufe in unterschiedlichen Ländern sind alle in die Buchse gegangen. Ja. Und ich sehe es halt auch grundsätzlich nicht so richtig ein, dass vollständig das kostenlos gemacht wird. Mit einer Teilsubventionierung kann ich mich irgendwie anfreunden, aber halt wirklich einfach sagen, so, keine Ahnung, so irgendwo der Bauer aus Ostwestfalen-Lippe muss dem Dortmunder sein Schokoticket irgendwie bezahlen, so nach dem Motto, das weiß ich nicht. Also Teilsubventionierung kann ich mich mit anfreunden. Zu dem ganzen Thema freier öffentlicher Nahverkehr, das ist ja ein altes Piratenthema. Ich bin mit dem Thema gut vertraut. Rein von den Zahlen her müsste man das System natürlich sehr stark umstellen. Für Deutschland gerechnet wäre das eine Belastung von 17 Milliarden Euro zusätzlich aus Steuerzahlergeldern. Das wäre umgerechnet 100 bis 150 Euro pro Bundesbürger. Natürlich ist es regional sehr unterschiedlich, was ausgebaut werden muss noch zusätzlich, wenn mehr Leute es benutzen. Und dann gibt es halt natürlich auch Problemgebiete, wo der öffentliche Nahverkehr einfach chronisch infrastrukturmäßig unterfinanziert ist, zum Beispiel in Berlin. Aber regional könnte das durchaus funktionieren. Man muss sich die Situation jetzt vor Augen führen, dass man in sehr vielen Regionalgebieten jetzt schon die Situation hat, dass 2/3 der Kosten der Unternehmen sowieso schon von den Kommunen, von den Ländern oder vom Bund bezuschusst werden. Das heißt, es müsste nur noch 1/3 der Kosten zusätzlich bezahlt werden. Wenn man sich jetzt ein System überlegen wird, was ich weiß, das mag keiner so ganz gerne, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da gibt es ja auch einen Beitrag, der haushaltsmäßig jetzt mittlerweile erhoben werden. Wenn man sich so ein System überlegen könnte, was dann vielleicht regional auch unterschiedlich wäre, könnte das umgesetzt werden. Allerdings ist die ganze Situation so komplex und so kompliziert, dass es nie passieren wird. Ich hoffe, bei Städten vielleicht mal, weil es ist eine gute Sache, vor allem für Leute, die wirklich sehr wenig Geld haben. Es gibt nicht jeder, der wenig Geld hat und beispielsweise auch ein Sozialhilfeempfänger ist oder arbeitslos ist oder vielleicht auch nur ein Student ist, der nicht gerade in der Stadt unterwegs ist, wo er gerade studiert und deswegen kein Ticket hat. Nicht alle Leute haben ein Ticket und können sich's leisten und deswegen die Ticketpreise sind 1/3 von dem, was wirklich an Kostenposten da auffällt und der Rest wird eh schon bezuschusst. Wenn man das im Hinterkopf hat, wirkt die ganze Sache vielleicht doch nicht so unbewältigbar. Vielleicht kann ich diese Message mitgeben auf den Weg. Ja, ich frage mich vor allem halt, warum das so extrem sein muss mit den Preisen. Also wenn man wirklich das Interesse hätte, Leute auf die öffentlichen umzuleiten. Hier bei mir kostet im Stadtgebiet eine ganz normale Fahrt 2,20 Euro, glaube ich. Ja, dafür kriege ich einen Pfund Butter. Was ist das für ein Verhältnis? Ich werde vielleicht eine Strecke von 1,5-2 Kilometern in einem Fahrzeug mitgenommen, in dem noch ein ganzer Arsch voll andere Leute bezahlt. Und dafür zahle ich so viel wie für einen Pfund Butter. Ja. Okay. Nun, hier im Ruhrgebiet ist es mit den Fahrpreisen auch schwierig, wenn man beispielsweise, also von Köln will ich gar nicht reden, aber von Dortmund nach Düsseldorf beispielsweise, ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, 12 Euro oder so. Und das ist schon recht teuer. Ja, von mir in die nächste große Stadt, das wäre Frankfurt, das sind 60 Kilometer, 15 Euro hin, 15 Euro zurück. Oder 15,50 inzwischen. Also, wenn man sich überlegt, was man sich für diese 31 Euro in Frankfurt dann kaufen könnte, ist das schon schon eine bittere Sache, zumal wenn man irgendwie vielleicht beruflich hin muss oder so. Und das nicht für Party ist. Naja. Thema Türkei. Mit dem Paragraf 129b gegen kurdische und türkische Oppositionelle. Ja, hier geht es darum, dass Mitglieder einer ausländischen politischen, terroristischen Vereinigung im Endeffekt auch in Deutschland strafrechtlich belangt werden können, unter bestimmten Voraussetzungen. Drücke ich jetzt ganz vorsichtig aus und auch nicht präzise. Und das hat ja gerade bei der ganzen Thematik mit der Türkei und den Kurden eine besondere Relevanz. Es hat auch schon Fälle gegeben in Deutschland. Also es sind ja immer relativ langlaufende Fälle. In dem Artikel hier wird ein Fall von 2010 genannt, der dort begonnen hat, wo im Endeffekt in Deutschland lebende Leute, die sich auch nur in Deutschland aufgehalten haben, allein deswegen angeklagt werden, weil sie halt in der Türkei in diesem Verein Mitglied sind. Was ein bisschen seltsam anmutet, ja, ungefähr so ein bisschen wie, wo der Böhmermann den Erdogan beleidigt hat und dann hieß es auf einmal, der kann dafür verklagt werden. Nun, es ist eine komische Gesetzgebung, die natürlich immer Auslegungssache ist. So, jetzt ist der Dennis Yüksel ja freigekommen. Also den Artikel wollte ich eigentlich mehr als Einleitung in die ganze Thematik geben. Der Dennis Yüksel ist ja freigekommen. Er ist ein sehr umstrittener Journalist. Manche sagen, dass er kein Journalist wäre. Allerdings hat er ja schon bei so vielen Zeitungen gearbeitet, auch redaktionell. Der ist schon ein Journalist. Ob er jetzt sich so professionell verhält, ich persönlich mag ihn auch nicht so gerne. Aber generell bin ich auch immer froh, wenn irgendwelche politischen Gefangenen von totalitären Regimen freigelassen werden. Also finde ich es gut, dass er freigelassen wurde. Ja, was ist denn Ihre Meinung, eure Meinung zu dem Thema? Ja, mit Mutual, wie soll ich sagen, wenn du dich nicht für die Rechte Terrorleute einsetzen kannst, mit denen du nicht übereinstimmst, setzt du dich für keinerlei Rechte ein. Und da ich die Meinungsfreiheit sehr, sehr wertschätze, geht es halt überhaupt nicht an, dass man ihn wegen, ja, er weiß ja nicht mal mehr, warum er festgehalten worden ist, aber es wird wahrscheinlich mit seiner journalistischen Tätigkeit zusammenhängen. Also, und daher finde ich es klasse, dass er wieder da ist. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass sich alles nur auf ihn fokussiert oder im zweiten Schritt dann nur auf die Journalisten fokussiert, die festgehalten werden. Das lässt völlig außer Acht, dass es einen Haufen ganz normaler Türken gibt, die irgendwelche Jobs haben, wo der Nachbar gesagt hat, ich glaube, der hat Gülen-Bücher gelesen und die in Knästen sitzen, die irgendwie so ein bisschen hinten runterfallen bei dem ganzen Gejubel. Ich hoffe, das wird der Yücel auch dementsprechend, wenn er sich äußert, hoffentlich auch sagen. Ja. Weil auf der anderen Seite bin ich auch eurer Meinung, ich habe auch getwittert, wenn er aus der Haft freikommt, dann können wir wieder über seine scheiß Artikel reden. Aber bis dahin gilt Free Dennis. Das würde ich für jeden politischen Gefangenen in der Türkei sagen. Ja, eben. Also ich bin auch der Meinung, der Typ taugt nicht so wirklich als Held, so wie es teilweise dargestellt wird. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Unding, jemanden einzusperren, obwohl er halt nichts gemacht hat im Endeffekt, außer dass er sich halt in der Türkei aufgehalten hat. Und irgendwie man ihm unterstellt, dass er eventuell irgendwie was schreiben könnte, was den Leuten dann nicht gefällt oder so. Ja, und zu dieser Sache hier nochmal mit diesem Paragraphen, also ich finde das so ein bisschen, wie sie hier schreiben, irgendwie Oppositionelle, Kriminalisierung von Oppositionellen, ja, es sind auch nicht alle Oppositionelle gleich aus dem gleichen Holz geschnitzt, ne, also ich kann irgendwie im autokratischen Regime Demokrat sein, dann bin ich Oppositioneller. Aber ich kann auch einer anderen Autokratie irgendwie angehören. Und bin Oppositioneller. Es gab aber doch auch eine Meldung, dass der türkische Geheimdienst praktisch jetzt wieder Leute aufgefordert hat, zu berichten über Oppositionelle in Deutschland, also andere Türken, die berichten sollen, also so eine Art Stasi. Also vor nicht allzu langer Zeit ging ja auch durch die Medien mal ein Leak, dass türkische Diplomaten, deutsche Diplomaten auch aufgefordert haben, dass deutsche Geheimdienste Oppositionellen nachspüren in Deutschland. Das ist aber schon was her. Ja, und dazu passt dann noch die News, dass ja irgendwie vor Zypern will ein italienisches Bohrschiff nach Erdgas suchen. Mit der Genehmigung der griechisch-zypriotischen, also es gibt ja zweigeteilt, Regierung. Und türkische Kriegsschiffe verhindern, dass dieses Schiff da bohrt. Also wie klein kann man sich noch machen, wenn man gleichzeitig über Gabriel den Türken noch dafür dankt, dass sie einen widerrechtlich freigelassenen Häftling freigelassen haben? Also wie klein kann sich Europa noch machen, bevor irgendwie... Ich wünschte mir, unsere Politiker würden da mal mehr Arsch in der Hose haben und sagen, okay, jetzt ist der Junge zu Hause und jetzt erhöhen wir den Druck. Generell ist Nordzypern ja ein Thema für sich. Und Nordzypern ist illegal, alle Zuschauer sich einfach mal die Wikipedia-Artikel zu Nordzypern oder so durchzulesen, weil ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, was da so alles passiert ist. Und auch immer noch weiter passiert, das mit diesen Öl- und Gasbohrsachen, das ist sehr gut, dass du das ansprichst, das hätte ich auch noch gesagt, weil das ist auch noch ein Thema, was noch weiter hochkochen wird, weil da gibt es nicht nur einen Konflikt mit Zypern, sondern auch einen Konflikt mit Griechenland, es gibt einen Konflikt mit Israel und es gibt einen Konflikt mit Syrien, was unter anderem ja auch der Grund ist, warum die Türkei in Nordsyrien unterwegs ist, sagen einige böse Zungen. Dementsprechend wird das Thema auf jeden Fall noch wichtig werden. Viele Leute sagen, das liegt ja nur an den Pipelines, aber ich denke, es liegt auch an den Gasfeldern, die da gefunden wurden. Ja, und die Israelis wollen noch nicht, dass der Libanon irgendwie da ausbeutet. Also das ist alles schönes Pulverfass. Ja. Also Entschuldigung an alle Libanesen. Es gibt ja auch schlaue Historiker, die sagen, der arabische Raum erlebt halt gerade seinen 30-jährigen Krieg. Ja, es gibt auch dieses Rollenspiel, Cyberpunk 2025 heißt es. Da wird im Vorspann, wie ist es dazu gekommen, dass wir in dieser Cyberpunk-Welt leben, wird eine, die große Nahostschmelze vorausgesagt. Also da ist alles praktisch so glasierter Boden im Nahen Osten zu der Zeit 2025. Das gibt, alles weg. Was vielleicht eine positive Gegenutopie in dem Sci-Fi-Regelwerk Infinity. Da hat der Islam eine Reformation durchgemacht, nennt sich dort jetzt Hack-Islam. Und, das fand ich schon damals lustig, als es rauskam. Hack-Islam. Ja, und ist eine der drei großen Raumfahrernationen und hat einen eigenen Planeten geterraformt und kolonisiert. Und der Islam ist in diesem Science-Fiction-Szenario quasi die humanitäre Supermacht mit Hauptaugenmerk auf Gesundheitsforschung und Medizin und solche Sachen. Das ist ganz witzig. Verrückterweise ist es von Spaniern. Die sollten es besser wissen. Ja. Gericht untersagt Klarnamenpflicht. Schlappe für Facebook vor dem Landesgericht Berlin. Verbraucherschützer haben einen Katalog, einen Klagekatalog eingereicht. Gegen Facebook, da geht es hauptsächlich um datenschutzrechtliche Sachen. Die ganze Liste runterzugehen, ich denke mal, jeder weiß, was kritisch ist an Facebook. Das Gericht hat in 4 oder 5 Punkten zugestimmt. Da geht es um Sachen wie, dass automatisch Häkchen gesetzt werden, dass übertragen wird, wo man gerade ist, dass, wenn man ein Foto hochlädt, Facebook die Rechte in Amerika daran verwerten darf. Also das darf man so nicht in den Bedingungen haben, beziehungsweise es darf in den Bedingungen so stehen, aber das hat halt keine rechtliche Gültigkeit für Deutsche in dem Fall. Und ja, solche Sachen, hauptsächlich, dass bestimmte Sachen bei den Datenschutzeinstellungen, die man ja verändern kann, automatisch auf offen gesetzt sind. Das wurde kritisiert und man muss sich nicht mit seinem echten Namen anmelden, das war... Gut, das ist ja nie wirklich konkret umgesetzt worden, aber das darf der Facebook auch nicht fordern. Das hat das Gericht damit jetzt klargestellt. Ja, also generell eine gute Entwicklung. da werden sie wahrscheinlich wieder einen Weg drumherum finden in irgendeiner Art und Weise. Aber ob das jetzt so wichtig ist, ob man sich mit seinem Klarnamen da anmeldet, die haben ja mittlerweile so viele Informationen, dass die ja Profile erstellen können und den Klarnamen dann halt aus den ganzen Daten, die so im Internet über einen rumschwirren, sicher zusammensuchen können. Deswegen wird das nicht mehr unbedingt deren Priorisierung sein. Ja, in dem Fall würde ich einfach sagen, wir lösen die Bundeswehr auf, oder? Genau. Weil das ist der einzigste Weg, den wir da noch beschreiten können. In dem Artikel geht es halt darum, dass halt so viel Investitionen verschlafen worden sind unter unserer guten Frau von der Leyen, dass man halt irgendwann dann auch einfach die Frage stellen kann, wollen wir den Laden dann nicht dicht machen, weil so chronisch unterfinanziert, kann das dann weg, weil dann sollte man sich einfach dazu entscheiden oder halt endlich. Also ich hatte tatsächlich die Diskussion zur Bundestagswahl, bin ich mal an einem Wahlkampfstand der Grünen in eine Diskussion verwickelt worden, wo mir das dann auch Mitglieder der jungen Grünen gesagt haben, so, wir können einfach die Bundeswehr abschaffen. Und dann meine ich halt auch so, ja gut, wo willst du dann hin mit den 180.000 Leuten plus ziviles Personal? Da arbeiten ja ein paar Menschen, das vergisst man halt immer. Das sind ja nicht nur kaputte Panzer, die in den Kasernen rumstehen, das sind ja auch ein ganzer Schwung Leute. Ne? Also alleine 179.000 Männer und Frauen unter Waffen plus das komplette zivile Personal. Ne? Mhm. Weiß nicht, also dann müssen die jetzt alle wieder zurück zu Schlecker. Ja, und halt weiter kaputt sparen ist halt auch irgendwo keine Option. Und da sollte man sich dann irgendwann mal hinhocken und sich einfach überlegen, was man denn da macht. So. Das war übrigens ein cooler Insider-Witz. Und alle, die schon alt genug sind, können sich noch daran erinnern, wie man den Schleckerfrauen damals gesagt hat, sie sollen zur Bundeswehr gehen. Hm. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass Frau von der Leyen für das Amt des NATO-Generalsekretärs im Gespräch sein soll. Falls euch noch nicht schlecht genug war. Ja, der konkrete Anlass des Artikels war, dass Deutschland bald einen internationalen Panzerkampfverband anführen soll. Und dafür müssen die 59 Panzer stellen und es sind wohl nur 9 einsatzbereit. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der Kommandant von dieser Einsatzgruppe war, der halt gesagt hat, so ja, also wir können unsere Aufgaben, die wir gesagt haben, wir machen das, wir können das nicht mehr wahrnehmen. Da könnten wir den Laden auch gleich zumachen. Da kommt das war, glaube ich, der Sprecher vom Bundeswehrverband. Ja, okay, gut, das hatte ich jetzt nicht. Was genau haben die denn die letzten Jahre mit der ganzen Kohle gemacht, die wir denen gegeben haben? Das kann ich dir sagen, die haben Umstandsmode für schwangere Soldatinnen angeschafft. Ja, aber das kann ja nicht so teuer gewesen sein, dass die ganze Kohle, die wir denen zur Verfügung gestellt haben, dafür draufgegangen ist. Ja, also da waren aber noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, die haben alle Stuben mit Fernsehern ausgestattet. Also ich kann mich erinnern, als ich zu meiner Zeit beim Bund war, da hat irgendwer seinen scheiß Fernseher mitgeschleppt und wenn er dann seine GWDL-Zeit rum hatte, dann kam halt der Nächste und hat einen Fernseher mitgebracht auf die Stube. Aber jetzt kriegen die alle so. Ne? Ja, da läuft natürlich auch sehr viel schief, aber gerade im Bereich der Marine ist wohl sehr viel Geld in Kriegsschiffe geflossen worden, weil man da man hat im Endeffekt eine Strategie übernommen, die umgestellt wurde von Großkampfverbandschiffen auf kleinere, leichtere Schiffe, die Truppen an Küsten anlanden lassen kann. Ich drücke das jetzt sehr verkürzt aus. Wen genau wollen wir angreifen? Schiffe benötigt. Das ist die LRC-Strategie, wen es interessiert. Und da wurden andere Schiffe benötigt und die Schiffe sind einfach so gebaut worden, dass sie so teuer sind, dass sie das ganze Budget aufgesogen haben. Und aber natürlich die ganzen Arbeitsplätze, die bei den Werften und bei den Zuliefererfirmen dranhängen bei der Bundeswehr, das ist auch kein insignifikanter Teil der Wirtschaft, möchte ich mal betonen. Und das ist auch ein großer Grund, warum da das Geld woanders hinfließt. Und das ist alles sehr bedenklich, weil im Moment sehr große Umbrüche sind, weil es gibt eine neue Initiative in Europa, die nennt sich PESCO. Da geht es jetzt um diesen Artikel drum. Über die EU-Armee wurde ja schon mal gemunkelt. Es wurde ja irgendwann mal gesagt, dass sowas nie kommen würde. Jetzt hat man gesagt, ja, es wird kommen. Allerdings wird jetzt auch über eine Art PESCO geredet. Das ist im Endeffekt ein militärischer Verband von europäischen Staaten. Oder jetzt, und das ist halt nochmal eine Parallelsache zur NATO und zur EU-Armee, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist eine Initiative, die halt auch von Macron sehr stark gepusht wird. Und da geht es in diesem Artikel drum. Da kann man sich mal ein bisschen einlesen. In den Shownotes werde ich auch mal ein Policy Paper dazu verlinken. Das ist ein etwas tiefergehender englischer Artikel drüber, aber nicht allzu lang auch. Ja, und das gefällt den NATO-Leuten nicht so ganz gut und das gefällt der Bundeswehr auch nicht so ganz gut. Den NATO-Leuten gefällt das nicht so gut, weil die mehr Geld haben wollen. Ne? Wie der Trump gesagt hat, hier, ihr müsst eure Verpflichtungen einhalten. Und die Bundeswehr sagt, ja, wir können das nicht, weil wir sind nicht einsatzbereit. Wir können die nicht zusätzliche Verpflichtungen auch noch übernehmen. Und deswegen, ja, sind alle gerade am Diskutieren, was wir machen wollen. Und das ist eines der Hauptthemen der derzeitigen Münchner Sicherheitskonferenz, die auch läuft. Die läuft gar nicht. Das ist eine Verschwörung. Das sind Fake News. Es gibt keine Sicherheitskonferenz. Schon gar nicht in München. Ja. Auch nicht München ist doch sehr sicher. Ja. Deswegen brauchen die da keine Konferenz. Das ist ein weiterer Artikel zu der Thematik. Konkret geht es hier darum, dass halt nicht klar ist, welche Aufgaben wird denn welche Organisation jetzt überhaupt übernehmen. Ich meine, die Frage stellt sich ja, weil wenn wir die Nationalarmee haben, wir haben die EU-Armee, dann haben wir die PESCO und dann haben wir noch die NATO. Dann ist halt die Frage, okay, was macht denn die NATO jetzt überhaupt? Und es wird ja auch immer kritisiert bei der NATO, ja hier, die NATO hat sich zu weit in den Ostraum ausgedehnt und die hätten Russland mal ein Versprechen gemacht, ja, wir würden das nicht tun. Kann man so oder so sehen. Und im Endeffekt sehen sich die Russen bedroht durch die NATO-Ausdehnung und die osteuropäischen Staaten sehen sich durch Russland bedroht und suchen deswegen die NATO. Ich spekuliere jetzt einfach mal, aber eine Situation, die man ja sagen könnte, wäre, dass man die Aufgaben, die die NATO Russland gegenüber übernommen hat, so eine Art PESCO übergeben, wo die Amerikaner dann ja nicht mehr drin sind, was die Russen so ein bisschen beruhigen würde. Und es würde die baltischen Staaten auch beruhigen, dass Europa hinter ihnen steht. Also es könnte vielleicht gar nicht mal in so eine schlechte Richtung gehen, aber das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Gut, das nur als kurze Meldung zum ganzen Trump-Komplex, Trump und Russland. Einer der Hauptanlasspunkte dieser ganzen Russland-Collusion-Affäre war die Aussage von dem Außenminister von den Niederlanden, dass er halt meinte, es gäbe halt einen Plan von Russland. Und das hat er halt mitbekommen und ja, das hat sich herausgestellt, nee, das ist alles gar nicht so gewesen. Und der hat da halt wirklich sehr großes Tamtam drum gemacht. Und deswegen ist es auch so schlimm gewesen, dass er deswegen jetzt zurücktreten musste, wo sich herausgestellt hat, das ist nicht so. Das ist einfach nur für die, ich hatte es ja beim letzten Stream schon erwähnt, ne? Also man kann ja nur warten, wenn eine neue Russland-Anschuldigung kommt, wie lange es dauert, bis sie debunked wird. Manchmal dauert es länger. Das war einer der ersten. Ein anderer Herr, der sich Anschuldigungen ausgesetzt sieht, ist der Herr Netanyahu. Das ist der Ministerpräsident von Israel. Und da geht es um Bestechung und ich sage jetzt einfach mal das Übliche. Ich gehe einfach mal zynisch, wie ich bin, davon aus, dass es wahrscheinlich auch der Wahrheit entspricht, aber dass er keine Konsequenzen deswegen befürchten muss. Allerdings geht es da schon wirklich relativ heftig zu. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es ja gerade in Syrien sehr hitzig zugeht mit israelischer Kampfbeteiligung, dass halt diese ganze Energiesache auch mit türkischer Beteiligung im Raum steht. Und deswegen passieren weltweit, also ich will jetzt nicht sagen deshalb, aber zeitgleich passieren weltweit auch einige geheimdienstliche Sachen, die in den Nachrichten kommen, von verschiedenen Geheimdiensten, was unüblich ist, dass halt so viel in den Nachrichten darüber berichtet wird. Und diese Krise, die spitzt sich immer weiter zu und das ist nur ein Teilaspekt, warum vielleicht Israels Außenpolitik gerade besonders aggressiv ist, weil der Herr auch von internen Streitigkeiten ablenken will. Hm. Hier geht es um eine Sicherheitsfirma, die 60 Millionen Dollar eingesammelt hat, um halt sein Unternehmen aufzubauen, die aber Produkte verkaufen, die sie zum Teil unter falschen Behauptungen halt anpreisen. Und das Produkt kommt von einer dritten Partei und das ist deren ihr Hauptprodukt. Und jetzt werden sie auch noch verklagt und das sind ein Haufen Shenanigans mit der Firma und es geht halt um Sicherheitstechnologie und Mexiko als Staat hat jetzt da zum Beispiel bei denen auch schon eingekauft und zum Teil macht die Software nicht das, was es soll und es ist halt eine Hacker-Company, eine Hacker-Agency sozusagen, also aktive und passive Cybertechnologie zur Verteidigung der Sicherheit und das sind ein Haufen Fragen offen bei diesem Fall und die Board Members, also die Leute, die die Firma führen, die wurden auch schon einmal gepurged, also halt man hat alle Nicht-Israelis aus dem Board rausgeschmissen und jetzt sind die übrigen, die noch da sind, sind jetzt auch schon am Gehen und weil halt Israel mit Sicherheitstechnologie ziemlich guten Standfuß hat und die halt dort auch für halt die Produkte beziehen, das ist halt alles irgendwie merkwürdig. Das ist ein ganz interessanter Artikel. So. Also, ja, da habt ihr es. Ich fand es so. Also, ja, 3 Millionen, 60 Millionen eingenommen. Firma geht pleite. Sachen an Mexiko verkauft. Sehr merkwürdig. Jetzt kommt ein Clip, den können wir, glaube ich, mit Sound hören. Nee, mache ich nicht mit Sound. CBS ist auch. Alles. Okay, dann erzähle ich kurz, worum es geht. Es geht im Endeffekt darum, das ist eine von den, okay, also was wir hier sehen, ist bei Fort Meade in Maryland, das ist im Endeffekt das NSA-Hauptquartier. Also so, ich will jetzt nicht sagen, ähnlich wie das Pentagon, aber gut, hier sehen wir auch schon, warum ich dieses Video gewählt habe. Das ist eine sehr schöne Computeranimation, was da im Endeffekt passiert ist. Da ist ein SUV hingefahren und ist weitergefahren, dann haben die Leute das Feuer drauf eröffnet und die Leute, die drin gesessen haben, sind erschossen worden. Es gibt einige seltsame Sachen, die bei dieser Sache passiert sind, unter anderem, dass natürlich das Auto gestohlen wurde, dann, dass es das NSA-Hauptquartier ist, der sogenannte Puzzle Palace, wen es interessiert, hier sieht man es. Und die Leute, die im Auto saßen, hatten alle Frauen, also es waren Männer und sie hatten alle Frauenklamotten an. Ja. Transqueere Terroristen. Nun ja, also das ist schon sehr seltsam. Und eine Sache, die auch sehr seltsam ist an dieser ganzen Angelegenheit, ist natürlich, ja, wie man sieht, die hatten Waffen dabei und so. Und was sehr seltsam ist an dieser Sache, ist, das ist ein Clip aus dem Jahr 2015 und mehr oder weniger das Gleiche ist vor ein paar Tagen wieder passiert. Genau das Gleiche. Den Clip habe ich jetzt nicht gemacht, aber es sind sogar die gleichen Reporter, die genau an der gleichen Stelle stehen, mehr oder weniger das Gleiche sagen. Die haben keine so schöne Computeranimation, deswegen habe ich lieber diesen Clip hier genommen. Aber es ist jetzt mehr oder weniger genau das Gleiche passiert. Die Wagen, SUV, gestohlen, hingefahren, erschossen worden. Ich glaube, keine Frauen. Auch Frauenkleider? Ich glaube, diesmal keine Frauenklamotten. Bin ich 100%ig sicher. Den Artikel tue ich auch nochmal in die Shownotes dann. Könnt ihr dann ja selber lesen. Aber ich finde das einfach nur faszinierend. Exakt das Gleiche, dann NSA-Hauptquartier. Und also das war einfach so ein Moment, wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, Moment mal, das hast du doch, sowas Ähnliches gab es doch schon mal. Und da hat die Matrix auf jeden Fall. Das nur nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Moment, sehr viel Geheimdienstsachen in den Nachrichten, was unüblich ist. Aber warum ist das denn so low profile gewesen? Also wie hat man das geschafft, dass da so wenig drüber geredet worden ist, über so einen krassen Vorfall? Das wüsste ich gern. Weil ich meine, das ist ja schon, allein die Doppelung ist schon irre und trotzdem habe ich so in Mainstream-Medien bei uns erstmal nichts mitgekriegt darüber. Also crazy, crazy. Ich meine, ich will jetzt gar nicht spekulieren, was da passiert ist. Da könnte wirklich, also ich glaube, keine Ahnung, aber was ich vorhin gesagt habe, vielleicht im Hinterkopf, es passieren überall sehr komische Dinge. Haltet man Ausschau drauf, weil Geheimdienste zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, dass sie nicht in die Nachrichten vorkommen. Ja, mögest du in interessanten Zeiten leben. So, der Tech Luminary, keine Ahnung, erleuchtete Peter Thiel. Wenn ich kurz noch unterbrechen darf. Apropos in interessanten Zeiten leben, ich mache einen Schuh für heute, ich muss nämlich noch einkaufen, bevor der Laden zumacht. Wir leben ja in interessanten Zeiten, wo Läden noch mittlerweile länger offen haben. Und wenn ich heute Abend noch was auf dem Tisch und morgen früh was zum Frühstücken haben will, dann muss ich jetzt los. Und ich wünsche euch aber noch einen wunderschönen Abend, bedanke mich für das fröhliche Zusammensein, die schönen Diskussionen und dafür, dass es euch alle gibt. Ich hab euch lieb, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, und Peter Thiel hat keinen Bock mehr, mit den anderen SJWs im Silicon Valley zu spielen. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Das könnte man so sagen. Und wenn man Peter Thiel kennt, wird er das bestimmt auch genauso denken, aber nicht so sagen. Peter Thiel ist eine interessante Person, die ich schon lange verfolge. Und was er jetzt machen möchte, ist, er möchte im Endeffekt seine Unternehmensschwerpunkte und seine Investitionstätigkeitsschwerpunkte nach Los Angeles verlegen. Warum Los Angeles, kann ich jetzt nicht sagen. Wäre nicht unbedingt meine erste Wahl, aber vielleicht wollte er in Kalifornien bleiben und da bietet sich Los Angeles ja an. Das Silicon Valley hat generell ein Problem mit Regulation, weil immer mehr Stimmen laut werden, dass die Technologiefirmen gerade in Silicon Valley zu stark von einer laxen Regulation vor Ort profitieren und dass da halt stark durchgegriffen werden soll. Und diese Kritik kommt hauptsächlich von schon sehr etablierten Technologiefirmen, allerdings Firmen, die halt, seriösere Geschäftsmodelle haben, wie Facebook, sowas wie Salesforce beispielsweise oder andere. Also das ist ein Unternehmen, was Abwicklungs-CMS-Software und Softwareplattformen für Online-Shops mehr oder weniger anbietet und das ganze Backend dazu und solche Sachen. Also schon ernsthaftere Geschäftsmodelle, die sagen, okay, wir haben ganz viele Regulatorien und die Social Media und anderen Technologie-Startups haben das alle nicht. Und da muss jetzt ganz hart durchgegriffen werden. Und ich denke, das ist auch einer der Hintergründe, warum der Peter Thiel jetzt sagt, okay, bevor das passiert, haue ich doch mal lieber ab. Also SJWs auf der einen Seite auf jeden Fall, aber das, glaube ich, spielt auch mit. Aber man kann auch nicht oft genug daran erinnern, dass er der Mann war, der Hulk Hogan geholfen hat, Gawker abzuschießen. Das ist auch ein großes Verdienst von Peter Thiel. Genau, und es wird ja gemunkelt, dass er zurzeit auch dabei ist, eine zusätzliche Alternative anzubieten, wie Breitbart, nur halt nicht so. Ja, nur so, nicht so Breitbart. Halt, ne? Also schon Clickbaity, aber halt ein bisschen seriöser Clickbaity. So, hier sehen wir einen schönen Artikel dazu. Das ist noch von Davos, dass der Mark Benioff, das ist der CEO von Salesforce und das ist auch eine sehr wichtige Persönlichkeit in der Industrie, also in der Technologieindustrie der seriöseren Seite, der halt gesagt hat, ja, denk mal an Zigaretten und Alkohol von der Regulation her. Und also das ist schon relativ streng von der Regulation her. Auch in Amerika, ich sage nur Alkohol ab 21 und die meinen es ernst. Aber Facebook ab 21 ändert doch nichts. Da sind doch keine Leute unter 30. Jetzt bräuchten wir einen Bing-Jingle. Bing! Genau. Badumts. Nur ein Zeichen reicht aus, um ein Apple-Produkt zum Absturz zu bringen. Ja, es gibt eine Sprache, die nennt sich Tuluktu. Ich hoffe, ich habe das jetzt aus dem Gedächtnis richtig gesagt. Das ist eine indische Sprache. Sprechen 70 Millionen Leute, glaube ich, was ja nicht unbedingt wenig sind. Und da gibt es einen bestimmten Buchstaben, der halt nicht im richtigen Unicode verarbeitet werden kann von Apple und dann im Endeffekt bestimmte Programme zum Absturz bringt. Hatten wir ja schon öfter sowas. Gibt ja auch sowas wie SMS of Death und sowas. Ja, finde ich mal wieder ein lustiger Glitch in der Maschine. Ja. Ich kenne mich jetzt nicht mit den konkreten Programmierhintergründen aus, warum der Fehler entsteht, aber sehr interessant. Ja, wenn es jetzt noch rauskäme, dass es ein Zahlenzeichen ist für 18 steht oder 666. Die, oder? Die ganze Meltdown- und Spectre-Angelegenheit, die wir ja schon mal hatten, mit dem Multi-Thread-Attack auf die CPU-Berechnung, das ist ja noch überhaupt nicht überstanden. Da gab es ja zwischenzeitlich eine Sache, dass Intel ein Update eingespielt hat und dann sind ganz viele Prozessoren fast durchgebrannt, deswegen haben sie das Update wieder zurückgenommen. Aber das Problem ist noch nicht gefixt. Das wollte ich nur mal so anmerken an der Seite. Ja. Gut, das ist eine Sache gewesen, die viele Leute, glaube ich, nicht auf dem Radar hatten in Amerika. Die Chinesen wollten im Endeffekt die Chicago Stock Exchange kaufen. Die Chicago Stock Exchange ist mehr oder weniger die größte Warenbörse der Welt. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht in China mittlerweile eine größere gibt, aber sie ist auf jeden Fall eine der wichtigsten. Da geht es nicht unbedingt um Aktien, sondern um Commodities. Also ich sage einfach mal alles außer Aktien. Das ist nicht richtig, aber so. Unter anderem haben die ja Schlagzeilen gemacht, weil die Bitcoin-Derivate angeboten haben vor nicht allzu langer Zeit. Also es ist teilweise ein sehr altbackenes Geschäft, aber teilweise auch absolute Zockerei. Dementsprechend natürlich immer ein interessantes Ziel, gerade für chinesische Investoren, die ja im Endeffekt mehr oder weniger sich überall einkaufen wollen. Und ja, eine Börse, gerade die Chicagoer Börse, ist natürlich ein sehr wichtiges Instrument für die Wirtschaft. Und ich sage jetzt mal, wenn ein ausländischer Staat wie China da Zugriff drauf hat, dann mögen das die Amerikaner nicht so gerne. Die Gründe dafür kann man sich ja denken. Wenn es Russland wäre, würden sie natürlich noch viel mehr schreien, aber bei China ist denen da auch mulmig. Und ich meine, kann man ja auch so sehen. Ja, so ein Staat sollte auf seine nationalen Sachen schon mehr Einfluss haben als andere Staaten. Bin ich theoretisch auch der Meinung. Und im Endeffekt, im derzeitigen Umfeld, haben die jetzt das nicht durchgebracht, ihren 20% Anteil an der Börse zu kaufen. Und das ist eindeutig ein Sieg für Trump. So viel dazu. Aber es wird natürlich nicht so dargestellt werden. Aber ich sage, es ist das, weil das ist eine der Sachen, die er im Wahlkampf auch immer wieder gesagt hat. Immer wenn er gegen China gewettert hat und die kleinen Ausschnitte genommen wurden, dann hat er unter anderem das hier gemeint. Gut, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir zum nächsten Thema kommen. Hatte einer von euch noch was dazu zu sagen? Ansonsten, ein User hatte uns nochmal angesprochen auf den Einfluss von China allgemein in Deutschland. Da gab es an den Nachrichten auch noch ein paar Sachen. Da verlinke ich nochmal was in den Shownotes dazu. Eine Studie und einen Artikel habe ich dazu gefunden, nicht konkret zu den Anwaltskanzleien, aber allgemein zur Industrie. Ja, von wem war das denn hier? War das von Abel? Nö. Ach so, das Hedgefonds, ja, okay. Entschuldigung, ich habe gar nicht gesehen, dass das nächste war. Ja, im Endeffekt haben verschiedene amerikanische Hedgefonds, unter anderem der Bridgewater Hedgefonds, jetzt ihre Strategie verändert, dass sie im Endeffekt Europa eher negativ bewerten und eine Position in ihren Portfolios aufbauen, dass sie halt europäische Werte shorten werden, in welcher Art und Weise auch immer, hauptsächlich mit Derivaten gehe ich von aus. Die Zahl von 22 Billionen, die hier steht, das ist auch, also da geht es um größere Summen, weil an den 22 Billionen hängen ja gehebelte Sachen noch und nöcher dran. Und vor allem ist das sehr signifikant für den europäischen Raum, weil wenn die Positionen short gehen, machen die ja nicht so Sachen wie europäische Staatsanleihen kaufen. Weil die wetten ja gegen die europäischen Staatsanleihen dann in diesem Fall. Das heißt, da gibt es ein Problem, wenn die Europäische Zentralbank jetzt bald ihr Offenmarktprogramm zurückfahren möchte und die Bestände an Unternehmens- und Staatsanleihen, die aufgekauft haben, während der Finanzkrise wieder an den Markt zurückgeben wollen und die amerikanischen Investoren, die jetzt nicht mehr kaufen wollen. Das heißt dieser Artikel im Endeffekt. Ja. Es hier war nochmal ein Follow-up zu dem Skandal von Oxfam, den wir letzte Woche angesprochen haben. Scheinbar wurde jetzt ja auch schon wieder zurückgerudert und die Anschuldigungen sind nicht ganz so hart, wie es im ersten Moment aussahen. Da gab es einen Typen, der hat einer Frau Babymilchpuder gegeben, also Babymilk Powder, also bist du halt, wenn du ein Kleinkind hast, braucht es halt manchmal Milch. Und wenn das Kind nicht trinken will, dann gibst du halt das Milchpulver. Und dann kam die große Schwester von dieser Frau zu dem Hilfsarbeiter mit nach Hause und dann haben die halt miteinander Beischlaf gehabt. Und das war aber auch ohne Geld und alles. Und er meinte, dass es so nicht in Ordnung gewesen ist und dass er bei einer anderen Gelegenheit in einer Bar war, wo auch zwei Prostituierte waren, mit denen er nur gesprochen hatte, aber sonst nichts passiert ist. Und er meinte, dass die Anschuldigungen halt nicht stimmen. Und ich dachte mir einfach, Due Diligence, also letzte Woche habe ich das angesprochen, mit dem reißerischen Artikel. Und jetzt hier nochmal sozusagen die Korrektur, mal gucken, was am Ende dabei rumkommt. Außer bei Feministinnen bin ich bei Anschuldigungen tatsächlich noch kritisch und hiermit hoffe ich, dass wenn ihr den Artikel zur Gänze durchlest, dann genau Bescheid wisst, dass es halt auch noch eine andere Seite gibt. Ja, in Island möchte man sich darum bemühen, dass man männlichen Menschen, die neu geboren sind, die Genitalien nicht verstümmelt. Und natürlich gibt es dann einen Haufen Zorn aus religiösen Gründen. Und das heißt, dass es halt antisemitisch und islamophob ist. Und ja, ich finde es irgendwie interessant, wie viel Zeit denn vergehen muss zwischen weibliche Genitalverstümmelung, nicht gesetzlich, und männliche Genitalverstümmelung auch nicht gesetzlich. Ich finde generell, als Religion ab 18, wenn du das machen möchtest, mehr Macht für dich. Ich will, dass du ein eigenbestimmtes Leben führen kannst. Aber wenn das Kind halt nicht volljährig ist und du eine permanente Veränderung am Körper vornimmst, also tut mir leid. Aha. Das geht nicht. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil es halt das Spannungsfeld zwischen, ja, was dürfen die Eltern mit ihren Kindern machen, und Selbstbestimmungsrecht, Kinderrechte hatten wir vorhin ja auch schon mal. Also ich meine, die Unversehrtheit des Körpers sollte ein Kinderrecht sein. Aber es ist einfach wirklich eine sehr schwierige Angelegenheit. Und ich weiß nicht, es gibt halt Leute, die sind beschnitten, es gibt Leute, die sind nicht beschnitten. Es hat natürlich bei Frauen wesentlich eklatantere Auswirkungen. Das möchte ich mal kurz betonen. Und ich glaube, es ist auch, also ich will es gar nicht vergleichen, aber also natürlich sollte da auch ein Fokus auf allen Seiten liegen. Und ich bin beispielsweise auch der Meinung, wenn es zum Beispiel Fälle gibt, wenn die Eltern unterschiedlicher Meinung sind, ja, dass dann halt ein Elternteil beispielsweise sagt, okay, aufgrund von Religion will ich das jetzt durchsetzen oder so, dann müsste sich halt eine Regelung finden lassen, dass das Kind es irgendwann selber entscheidet. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ja sogar schon Rechtsprechung zu. Das ist ein schwieriges Thema. Kenne ich mich sehr wenig aus, aber Thema. Ich hatte auch mal irgendwo eine Studie gelesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das eine handfeste Studie war. Es war eine wissenschaftliche Studie, aber ich weiß nicht mehr, wie groß die Kontrollgruppe war. Aber in dem Studienblatt ging es halt darum, dass du eine permanente Veränderung im Gehirn feststellen kannst, wenn du beschnitten worden bist, weil dein emotionales Zentrum also verschiedene Zentren im Kopf, die für die Steuerung von Emotionen da sind, die werden dadurch geschädigt, weil das sehr schmerzaufwendig ist, das durchzuführen bei männlichen Säuglingen. Und du kannst es dann im fMRI-Scan nachweisen, dass das mit dir gemacht worden ist als Kind. Und ich fand das ziemlich krass, aber ich habe es auch nicht weiter nachgelesen, weil ich bin jetzt auch kein Neurologe, und dann ist es halt für mich sehr schwer, sowas einzuordnen, aber es ist schon heftig. Also, so, wenn du es mit 18 machen willst, ja, aber als Säugling ist es dort unten auch noch nicht alles so, dass du es einfach beschneiden kannst. Also ein Säuglingspenis sieht anders aus wie ein Penis von einem erwachsenen Mann. Und es ist sehr schmerzhaft. Also. Und die Babys, die halt nicht schreien, die schreien nicht, weil die Schmerzen so stark sind, dass der Säugling in apathischen Schock verfällt. Also so. Also Eltern sollten sich auf jeden Fall informieren. Es ist nicht nur eine religiöse Sache, es ist auch eine medizinische Sache. Ja, also. Aber ich finde es gut, dass wir zum Abschluss hier jetzt nochmal was Schönes haben. Wir sehen hier Bilder aus Lourdes. Das ist ein Wallfahrtsort in Frankreich. Habe ich extra für den Chris genommen, weil der Chris mag diese Themen ja immer. Der wird ihm bestimmt richtig warm ums Herz, wenn er die ganzen Menschen da sieht und sich überlegt, boah, was kostet das wohl alles und so. es ist halt immer ein sehr schwieriges Thema. Einerseits ist es wirklich für viele Menschen, die gerade krank sind, weil Lourdes halt so für Heilung und für Hoffnung und sowas steht, ist es halt so eine Sache, könnte man vielleicht sogar, ich sag mal, als Hobby schon fast durchgehen lassen. Ja, oder als Massen. Die geben für ein Hobby auch sehr viel Geld aus. Und das gibt Menschen Hoffnungen, die vielleicht allein durch diese Hoffnung mehr Lebenswille haben und allein deswegen weniger lang krank sind oder was auch immer. Aber natürlich ist es viel Geld und da wird sehr viel die Leute verarscht und sonst irgendwas. Und ich meine, das 70. Wunder ist offiziell anerkannt worden. Für Leute, die das nicht wissen, es gibt einen offiziellen Ritus und Regularien, nach welchen Kriterien Wunder anerkannt werden, mit Zeugenbefragungen und so weiter und so fort. Das ist ein jahrzehntelanger Prozess. Es geht hier auch um eine Dame, die, glaube ich, in den 80er oder 90er Jahren, oder, nee, 2008, glaube ich, da war und hinterher halt geheilt war wieder. Und die Ärzte halt gesagt haben, ja, wir wissen nicht, warum sie jetzt geheilt ist. Und ja, das ist natürlich immer ein Scam manchmal. Also das 71. Wunder bin definitiv ich. Und als Gott mich schuf, wollte er angeben. Nein, Quatsch. Ja, das ist Scam. Ja, also auf jeden Fall ist das Frankreich und in Frankreich ist Laizismus und da bezahlt der Staat nicht für den Quatsch und deswegen ist mir das auch egal, wenn die Leute da irgendwie meinen, sie müssen das machen, können sie das selber bezahlen, das tun sie auch. Ich habe übrigens auch mal eine nette Dokumentation gesehen vor ein paar Jahren auf Arte, wo sie das direkt verglichen haben, was so ein Bischof in Frankreich bekommt, der bekommt ein paar hundert Euro von seiner Gemeinde, also quasi von dem Bistum zusammen halt eben. Und dann darf der natürlich umsonst wohnen und so. Und deswegen, ja, lebt er halt jetzt auch nicht in Armut, aber ist halt auch kein reicher Mensch oder so und wird auf jeden Fall bezahlt von den Leuten, die da irgendwie in der Kirche sind. Und in Deutschland bekommt so ein Bischof ein paar tausend Euro vom Staat und eine dicke Rente und ist quasi ein Beamter. Ja, aber ist das nicht an sich auch schon ein Wunder, Chris? Ja. Musst du da nicht umdenken? Das ist wohl wahr, ja. Das sollte mir eigentlich zu denken geben, ja. Menschen können das eigentlich gar nicht entscheiden, sowas. Da muss göttliche Intervention im Spiel sein. Ja, sehr wunderlich im Stream. So viel Religion. Im Chat wird gerade gesagt, das ist irgendwie des Teufels Lehre, also wir scheinen da irgendwie eine Vene getroffen zu haben. Das ist sicher wieder der René gewesen, der hat vorhin auch schon gesagt, Tarotkarten sind des Teufels. Hier, wir hatten ja auch schon Südafrika. Ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob wir da auch eine Zeit, wann die Wasserreserve ausgeht, vorgetragen hatten. Es geht auf jeden Fall Südafrika. Wir haben Probleme mit der Wasserversorgung. Man geht davon aus, dass im Juni die Wasserversorgung abgeschaltet wird. Und in dem Artikel wird halt auch nochmal generell die Situation erläutert und halt, wie man auf den Juni kommt. Hey, das hatten wir auch mal im Stream gehabt, so ein paar Streams zurück. Mhm. Ist aber auch super, dass du fürs Ende sowas schön Aufbauendes hast. Da können wir dann irgendwie... Ja. Gestern haben sie noch Black Panther da gedreht und drüber sich einen runtergeholt, wie toll Afrika eigentlich ist. Und jetzt zwingen die klimatischen Bedingungen sie dazu, irgendwie da die Wasserverhältnisse abzubringen. Du hast halt einfach mehrere Millionen Leute und ein paar hundert Wasserstellen. So, das ist und sehr viel Inkompetenz, weil es ist halt eine menschengemachte Katastrophe, die man verhindern könnte, wenn man den machen wollen würde. Ja, aber und es ist halt auch Maximum Chaos, Südafrika. Also im Gegensatz zu dem, was der Kraut hier mal gesagt hat, dass Südafrika so ein tolles Beispiel dafür ist, wie alles super läuft, ist es ja ganz und gar nicht so. Ja, ist ja Regierungskontrolle nur so ein sehr laxes Wort. Also Kapstadt ist an sich nicht so chaotisch wie beispielsweise Johannesburg. Da würde ich schon zustimmen. Allerdings ist das natürlich mit dieser Wassersache, hatten wir im Stream ja schon mal, es ist halt wirklich eine Kombination zwischen Wetterperiode, Infrastruktur fehlt, Korruption und wirtschaftliche Interessen, dass halt Felder bewässert werden für Gemüse, was dann ins Ausland exportiert wird beispielsweise. Ja, in Mexiko haben sie einen riesigen Protest jetzt gegen das Corona-Bier, ja, weil die anscheinend die Wasserreserven da auch ins Ausland exportieren. Mit das hatten wir doch auch in Indien schon mit Coca-Cola, die vom Staat halt zum Anlocken halt kostenloses Wasser gekriegt haben und den Anwohnern dieser Fabrik ist dann der Grundwasserspiegel weggesackt. War anders. Das hatte der Ebel auch schon mal gesagt. Das war doch ein bisschen anders, gerade diese Coca-Cola-Sache. Da hatte ich mich auch geirrt. Ja, das mit der Coca-Cola-Sache, das war also das, was da in den Medien rumging, das hat wortwörtlich nicht gestimmt. Also die haben auch andere Probleme, aber das mit der Coca-Cola in dem Fall nein. Und das mit dem Corona weiß ich nicht. Das müsste ich nachrecherchieren, aber ich würde einfach mal behaupten, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass du direkt für den Export produzierst und es dann auch wirklich groß rumschiffen tust. Eher für Schnaps, Wein, aber Bier, da kratze ich mir wirklich den Kopf. Aber vielleicht liegt mein Riecher da falsch, das weiß ich nicht. Also. Ja, das weiß ich. Also ich hatte da auch nur ein Video zugesehen. Ich meine ja, die Leute protestieren dagegen. Sehr viele Leute, sehr große Proteste. Ob das jetzt so ist, sie protestieren auf jeden Fall dagegen. Ein kleiner Segway zur letzten. Ihr habt ja einen super tollen Stream über Japan gemacht. Da wollte ich euch am Ende noch loben. Der war toll. Ja, und die Japaner, die machen nämlich auch gerade eine Wassersache. Nur ganz kurz zum Schluss. Und zwar, Haiti hatten wir ja auch schon mal. Die meisten Hilfsgelder sind veruntreut worden. Die Leute leben immer noch im Shithole-Country. Und die Japaner haben einfach gesagt, what the fuck? Wir machen jetzt Direkthilfe und die haben es jetzt tatsächlich geschafft, in einen Teil von Port-au-Prince wieder fließendes Wasser hinzubekommen, was sie hier in Kapstadt jetzt in ein paar Tagen anscheinend nicht mehr haben. Das wollte ich nur sagen. Die Japaner, die sind pragmatisch, was sowas angeht. Man kann zwar, es wird ja oftmals negative Sachen über die gesagt, aber die Japaner, die sind gerade, was ihre Entwicklungshilfepolitik angeht, extrem pragmatisch. Das ist gut. Das ist toll. Jo. Ja. Ja. Ich habe die Woche noch einen wunderbaren Spruch von Groucho Marx auf Twitter gelesen, den könnte ich hier noch reinwerfen. The best friend of man outside of a dog is a book. Inside a dog, it's too dark to read. Ja, lasst euch nicht genderns, lest keine Tarotkarten. Und keine Kaffeesätze. Und keine Kaffeesätze. Immer, wenn man's nicht Tengame, ja, Gobi Fahrer, das ist wichtig. Immer wenn man es nicht versteht, hat es was mit Geld zu tun. Da wollen die Leute dein Geld haben. Ja. Nach diesem ganzen Wahnsinn geht mal in den Wald und holt tief Luft und überlegt euch, wenn ihr Stories habt, die wir euch für euch angucken sollen, schreibt es uns auf Twitter, Weltraumaffen@Twitter. Speziell eure Waldgeschichten wollen wir hören. Mach's gut, Leute. Bis nächste Woche. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.